Jeder hier kommt von irgendwoher, aber das würden sie nur zu gern vergessen und verbergen. Im Sommerlager, als du dich freiwillig gemeldet hast, niemand sah dein Gesicht, niemand sah deine Angst. Wenn einfach eine Erscheinung aufgetaucht wäre, hätte dich hochgehoben und von diesem Ort fortgebracht, von dieser Demütigung deines jugendlichen Egos. Niemand kümmert es, keiner erinnert sich und niemand kümmert es. Sonntagabend, 18 Uhr. Die Weltraumaffen sind da. Apropos, niemand kümmert es. Ja, es ist mal wieder soweit. Wir sind heute Uäh. zu zweit. Chris und ich. Ja. Ja, Wir reicht hoffen, doch, dass wir noch oder? mehr werden. Soll ich auch noch gehen? Willst du mir das damit sagen? One-Man-Show oder was? Ja. Nicht Truman, sondern One-Man. Ja, ich glaube, das letzte Nee. Mal, dass wir nur zu zweit waren, da habe ich irgendwie mal mit einem Old Gamer, die Älteren werden sich erinnern, mit dem habe ich mal eine Sendung zu zweit gemacht, lang, lang ist es her. Wir haben auch mal zu Weihnachten irgendwann zu zweit rumgesessen, das weiß ich noch. Da kam, Stimmt. war, wer war das? Warst du das, der dann extra krank in den Stream kam, weil ich alleine war oder so? Ja, Ja, kann sein, ja. Auch schon mal so lange her, wie die das Zeit tun vergeht. wir. Wir opfern hier unsere Jugend für euch. Genau. Wie der Kingsburn im Chat, der opfert auch seine Jugend, aber für uns. Sonst haben wir ja nichts mehr. Alles andere schon weg. Nur noch unsere Jugend, die ist noch da. Ja, und Price ist heute auch nicht da. Der hilft bei Wahlen. Hat uns Ihr wisst. aber mitgegeben, dass heute der Tag der Kriegsdienstverweigerer ist. Dann ist ja heute mein Tag. Musstest du auch noch verweigern oder warst du beim Bund? Weder noch, ich war beim Katastrophenschutz. Ah, stimmt, du warst ja im Rettungsdienst und Katastrophenschutz und so. Genau. Nee, ich habe damals verweigert und habe in einem Kindergarten die Küche betrieben, sozusagen. Morgens Frühstück machen, Mittagessen aufwärmen, spülen, tun, machen. Ja, 1991. Grüße gehen raus. Ei. Ja, dann steigen wir mal ein, wa? Puh, sieht so aus. Ich kann übrigens von letzter Woche berichten, dass Sandford immer noch ein wunderbar schöner Ort ist und dass die Nordseeluft wunderbar frisch ist und dass jeder von euch mal irgendwie rausfahren sollte nach diesen 2 Jahren und wenn es nur ein paar Tage sind und mal was anderes sehen. Guten Abend, Herr Mammon. Hallo. Hey. Ja, dann sind wir jetzt auch zu dritt, da können wir anfangen, oder? Wie ist es denn mit der Meinungsfreiheit auf Twitter, Chris? Da kam ja. Tja, nachdem Meinungsfreiheit bei Twitter bisher durch Regeln und vielstimmigen Diskurs definiert wurde, soll sie künftig am moralischen Empfinden eines Einzelnen hängen. Für den Polarisierung zur Debattenkultur gehört, behauptet ein gewisser Herr Gohl, auch bekannt als der Ombudsmann, die Ombudsperson der FDP. Und er sagt weiterhin, remind me, where's the progress? Because he is a very knowledgeable English person, you know? You mean he can watch Rick and Morty? Yes. Puh, aber what is an Ombudsman? Massive Zugewinne für die Grünen, sagen die ersten Prognosen aus Nordrhein-Westfalen. Ach, das wäre auch nicht Ja, schlecht. Ne? mach doch, werdet schon sehen, ob es uns was ausmacht. Ach du Scheiße. Das sieht ja wunderbar aus. Das wird ein lustiger Abend. Oh Mann. Ja, aber die Regeln und das, der vielstimmige Diskurs, das ist ja irgendwie unehrlich, Christopher, weil grundsätzlich ist es so, dass Regeln nur von einer politischen Richtung bestimmt worden sind bei Twitter, und das ist die sogenannte Linke oder neue Linke und Progressive. Und alle anderen sind Nee, Identitäre, ne? Oder? Ja, die Linksidentitären. Genau. Nicht die Linksprogressiven. Eigentlich dachte ich jedenfalls, habe ich das schon. Ja, es ist sehr schwierig. Die nennen sich halt selber Ja. progressiv, so wie andere Leute sich sozialistisch genannt haben. Ja. Das soll Und nicht nein, wahr. denn Abel und ich sind nicht die gleiche Person. Das ist überhaupt das ist nicht lustig und ich finde, du solltest gleich aufhören. Ja, wie gesagt, also wir haben es bisher geregelt, jetzt will es jemand anders regeln, das finden wir doof. Ja, es Da geht ja auch musst noch, du er hat ja kommen. auch das Bild von Trump darunter und es geht ja halt darum, dass, also erstmal hat Trump ja eigentlich gesagt, er will gar nicht mehr auf Twitter, weil er jetzt seine eigene soziale Medienplattform hat, die irgendwie True Social oder irgendwie so heißt, oder True Social, ich weiß nicht mehr genau, irgendwie Truth so. Social, glaube ich. Ja, genau, und da wird dann nur die Wahrheit erzählt. Elon Natürlich. hat gewitzelt, dass Trumpet doch viel besser als Name gewesen wäre. Ja, das stimmt allerdings. Das wäre wirklich besser. Ja, und also, wie sie sich jetzt alle drüber aufregen, nur weil der Musk gesagt hat, dass er die Entscheidung falsch findet, dass sie den Trump da damals gebannt haben. Also, und die ganzen Leute halt alle immer noch nicht das gereilt haben, dass das ja auch wirklich eine seltsame Entscheidung war, weil es ist ja nur hängen geblieben bei den Leuten. Der hätte zu irgendwas aufgerufen, aber das hat er überhaupt gar nicht, sondern, und das haben ja auch die von Twitter nicht behauptet, dass er das gemacht hätte, sondern was sie ja geschrieben haben, ist, dass er Sachen sagen würde, die von anderen Leuten so verstanden werden würden, als Aufruf zu irgendwas. Na, und wenn das jetzt der Standard ist, den man da hat, da kann man aber seiner Fantasie sicherlich immer schön spielen lassen, ne? Und da irgendwelche Dinge finden, die nirgendwo stehen, aber die man da vielleicht reinlesen kann und dann darauf basierend irgendwelche Entscheidungen treffen über die Leute und ob die sich äußern dürfen. Also. Aber du weißt doch, der Mann da auf dem Bild ist Nazi, Hitler, Apokalypse, Teufel in einem. Das haben die dir doch jetzt 4 Jahre lang dargelegt, die Medien. Warum hast du das wieder vergessen? Ja, jetzt ist so eine Diskussion mit dem Kollegen auch heutzutage. Da meinte, dass man da die rassistischen Aussagen wohl streichen könnte eigentlich. Klar, bei uns gibt es eine Nachzensur, ne? Wenn das wirklich irgendwie nicht rechtens war, dann kann man es ja noch löschen. Also wenn man vornherein die Person irgendwie aus, ja, so verbannen sozusagen, das ist ja eigentlich nicht vorgesehen. Was haben wir denn da Schönes? Außer in totalitären oder autoritären Ah ja, Systemen. stimmt, ja genau, da sind wir ja natürlich nicht. Nee, Das kommt. nein, weil wir sind ja eine Demokratie, die retten wir ja ständig. Ach ja, jetzt aber nötig, gerettet zu Mit werden, wenn man sagt. autoritären Möglichkeiten, mit autoritären Maßnahmen. Ja. Demokratie plus. Oh ja, so wie Gott plus. Gute Idee. Ja, hier ist eine Auswertung von Betrugstest.com. Und mit einer Grafik von aus der Welt. Und die haben hier sich die Erwähnungen bei Twitter angeschaut von Politikern mit mindestens 1000 Erwähnungen im Zeitraum vom 26.04.2001 bis 14.02.2022. Nicht 2001, 2021 natürlich. Mich gerade versprochen. Und ja, was haben wir hier? Platz 1, Stefan Brandner, männliche Person, AfD. Zweiter Platz, Ralf Stegner, männliche Ja, gut, Person, okay. Wer hätte SPD. das gedacht? Jemand, der so polarisierend Ja. und so herablassend über Menschen schreibt wie Ralf Stegner. Ich meine, den Brandner nehme ich auf Twitter nicht wirklich wahr, aber den Stegner nehme ich immer wieder wahr und er ist immer unterirdisch. Er ist immer aggressiv, er ist immer provozierend und kein Wunder, dass der Ärger kriegt. Ganz einfach. Dann haben wir Paul Ciemak, den hätte ich eigentlich nicht erwartet. Von der CDU, auch eine männliche Person. Naja, du weißt ja, alles, was CDU ist, ist im Endeffekt schon fast AfDP. Du weißt doch, wie das momentan läuft. Das natürlich auch, ja. Karl Lauterbach, männliche Person, SPD. Was ich Ja. witzig finde, das hast du noch gar nicht erwähnt, das sind die Anteile in Prozent hinten für Tweets mit Beleidigungen. Weil, wenn ich dabei Karl Lauterbach sehe, also 1,4 von 100 Tweets für Herrn Lauterbach sind beleidigend. 1,4 von 100. bei Tausenden, die an ihn gerichtet werden jeden Tag. Das heißt, da kommen schon mal so 10 bis 12 zusammen, die halt wirklich beleidigend sind. Nun ja. Marco Buschmann, männliche Person, FDP. Friedrich Merz, männliche Person, CDU. Armin Laschet, männliche Person, auch CDU. Jens Spahn, männliche Person, auch CDU. Und jetzt haben wir die erste Frau. Oh, das ist die Frau Kotar von Das ist der die AfD. falsche Frau. Das ist die falsche Frau. Das funktioniert so nicht, Chris. Wie willst du unser Opfernarrativ aufrechterhalten? Am Ende kommen jetzt noch die Weidel und die Storch. Wieso werden denn da Männer überhaupt aufgelistet? Um Ja, den, besser um wär's den. ohne, ne? Das ist uns nicht egal, sozusagen. Interessant finde ich dann auch wieder die Ausreißer, ne? Bei der Weidel, bei der Storch, aber auch beim Kaufmann. Sind die Prozentzahlen hinten am höchsten, ne? Auch beim Brandner oben. Kann man Das auch ist mal drüber richtig, ja. nachdenken, was das über den Diskurs sagt. Ne? Der Einzige, der auch auf über 3% Schmähung kommt, ist ein gewisser Helge Lind von der SPD, Wahlkreis Wuppertal. Nie gehört von dem Mann. Muss ein Hinterbänkler sein. Ja. Und dafür, dass Ricarda Lang gerade eine große Pressenummer gefahren hat mit "Ich werde von Nazis im Internet verfolgt", sieht das für mich auch nicht so dramatisch aus. Guck mal, wenn man das direkt mit der Esken vergleicht, ist es wahrscheinlich besser, ein bisschen mehr zu essen, als immer sauertöpfisch in die Welt zu gucken. Wenn man sich die heute schon so anguckt, ist es noch ein bisschen anders, die Reihenfolge. Da kriegen es noch ein paar andere immer mehr ab, ne? Ja, Ja, zum da. Beispiel. Dann würde es ein bisschen anders aussehen, die Reihenfolge. Das heißt eigentlich, die heute schon muss erwachsen werden, damit die Menschen da nicht mehr lernen, dass sie Politiker einfach irgendwie beleidigen können. Satire ist eh viel zu gefährlich, meiner Meinung Aber das sind ja Profis, die können das. Die nach. wissen Also. genau, wo die Grenze ist. Gut. Macht einen schon denken, dass gerade auch bei diesen ganzen Hate Speech-Geschichten und so immer wieder das auch aufs Tapet kommt, ne? Dass Politiker ja so schrecklich davon bedroht sind. Und dann sieht man da, selbst bei führenden Politikern ist das so eine verschwindend geringe Zahl an Nachrichten, dass es eigentlich nicht so richtig, ja, auffallen würde, wenn man es einfach ignorieren würde und sagen würde, es gibt halt Arschlöcher da draußen, die sich nicht vernünftig ausdrücken können. Und einfach sagen würde, ja, aber dafür kriege ich ja auch irgendwie 100 für 1,4 böse Tweets kriege ich 100 andere, die sagen: "Hallo Karl, muss das wirklich alles sein? Hallo Karl, kannst du aufhören, den Pharmafirmen unser Geld in den Rachen zu werfen?" Und das ist ja auch rechte Kampagne. Ist ja Ja, auch. das ist natürlich richtig, dass man das irgendwie lassen könnte. Und ja, man kann es auch irgendwie missachten, wenn da einer über die Stränge schlägt. Aber ich habe es ja letzte Woche erzählt, da bei Höhle der Löwen war doch so ein Team, die haben eben vorgeschlagen, also ihr Geschäftsmodell war eben, bösartige Tweets sozusagen, Strafbewährte rauszusuchen und die an Anwälte zu verkaufen, weil Anwälte da wohl Geld für zahlen. Einige oder, ne? Die kannten da wohl jemanden, wie Naja, auch immer. Und, wenn sie meinen. ja, und dann könnte man dem Ganzen nicht sein, besonders missachten oder so, ne? Das da kannst du schon sagen, aber sie werden es auch nicht tun, wenn sie da ein lukratives Geschäftsmodell drin haben. Aber ob man dafür dann bezahlen will, das sollte man sich vielleicht auch überlegen, wenn man tweetet. Ja, das sollte man sich auf jeden Fall überlegen, weil es ja auch immer die Möglichkeit gibt, etwas so auszudrücken, dass es das Gleiche aussagt, aber nicht belangbar ist. Eigentlich schon, ja. Tja, Netflix, hören wir hier endlich die Totenglocken des Woken Hollywood? Ich bin ja noch zu früh, um euphorisch zu sein, aber das, was Netflix da gemacht hat, die haben nämlich eine Ergänzung zu ihrer Firmenpolitik praktisch verabschiedet. Und da haben sie eine Sektion oder eine Abteilung eingeführt in diesem sogenannten Culture Memo, so heißt das da. Und dieser Abschnitt heißt künstlerischer Ausdruck oder künstlerische Freiheit. Und in diesem Abschnitt steht, dass Netflix weder Künstler zensieren will oder Stimmen zum Schweigen bringen will, auch Auch, und das ist der wichtige Teil des Satzes, wenn der Inhalt, den diese Künstler halt vorstellen, von anderen als harmful, heißt es im original englischen Text, also ja, verletzend empfunden wird. Ja. Könnte sein, dass es jetzt endlich mal geklingelt hat bei denen nach dem ganzen Ärger mit hier. Wir sehen ja hier unten, ich weiß nicht, ob ihr es seht, das Bild von Dave Chappelle, der ja auch jemand ist, der bei Netflix in heißes Wasser geraten ist, weil es halt auch bei Netflix diese ganzen bunthaarigen jungen Leute gibt, die sich von allem Möglichen angegriffen und bedroht fühlen. Ich muss gerade an diese Parental Advisory Aufkleber denken, wo es im Prinzip, ja, wie soll ich sagen, also ein Mindestmaß war, dass man nicht kriegte, sozusagen wegen seiner Sprache. Also wird man heute gar nicht mehr veröffentlicht, wahrscheinlich sowas, oder wie ist das? Das ist nicht genau. Naja, komm, So. wenn ich mir die Musik angucke, Ja, also in der Musik wenn ist immer es schon mal was, legal, ne? da wird ja nur noch an Genitalien rumgespielt, sag ich mal vorsichtig. Ne? Jo, das stimmt natürlich. Weiß nicht, gibt's, da müsste man mal die jungen Leute fragen, die heute dann aber keine CDs mehr kaufen, ob es noch Parental Advisory Sticker gibt. Ich weiß, der letzte Parental Advisory Sticker, an den ich mich erinnern kann, war für eine Platte von Paul Simon, was ich ziemlich lustig finde. Das ist gut, ja. Hast du mit deinen Eltern mal darüber geredet? Kleben sich die Leute wahrscheinlich selber drauf, also aus Nostalgie. Nee, ja, gut, das kann natürlich sein, dass du dir dann auf deinen MP3-Player vielleicht so einen drauf machst, weißt du, damit die Ja, anderen sehen, dass du nicht nur genau. Ich warte jetzt auch Weichei-Musik auf die CDs, die gibt ja bist. Die durchaus Kinder noch nicht mehr welche. kaufen. Aber es gibt ja durchaus noch welche. Ja. Ja. Und Netflix sagt auch, man überlasse es dem Zuschauer zu entscheiden, was ihm passt und was ihm nicht Oh passt. Gott, Und das oh wäre besser, Gott, als Leute zu Hilfe, zensieren. Der roter Zuschauer Alarm. hat gesagt, es passt ihm nicht, dass so viel zensiert wird, wa? Der Zuschauer hat gesagt, ich habe die ganze Zeit gar nichts bei Netflix gesehen, was gefährlich war. Ja, oder so. Und alles Da gab es ja wegzensieren. diesen Möglich. einen Mitarbeiter bei Netflix oder Mitarbeiterin, ich weiß es nicht, die einen Walkout veranstaltet haben, als der Dave Chappelle das letzte Mal auf Sendung war, weil er da transphobisch war in seinem Programm angeblich. Diese Person hat dann weiterhin auch noch ein Board-Meeting von Netflix gestürmt, um dort zu protestieren und ist dann vom Sicherheitsdienst und aus der Firma entfernt worden. Also mal gucken, vielleicht wachen jetzt doch mal Leute auf und der Salaratus sagt es auch gerade, get woke, go broke. Ja, schauen wir mal. Vielleicht ist das jetzt Leuten zumindest bei Netflix klar geworden, dass man damit halt niemanden erreicht. Außer den drei, vier Leuten, die es dann eh nicht gucken. Was, Netflix? Ich habe gar keinen Abo, nö. Ja, Aber sonst, wenn es uns kriegt. scheiße finde ich den Chappelle trotzdem. Der gehört da weg. Ja. Ja. Ja, wenn die Subscribers quitten, so, dann wird es schwierig, ne? Dann Ja, gibt und es Netflix einen hat baren ja. Talers, ne? Ja. Netflix hat ja einen bösen Subscriber-Bleed im Moment. Ja, ich glaube schon, dass da ein paar Leute, also das ist ja nicht so wie dieses sich dranhängen an irgendwelche, also sowas wie Star Trek oder Doctor Who oder diese ganzen Geschichten mit einer fertigen Fanbase, dass da diese Aktivisten sich nicht wirklich für interessieren, das sehe ich schon so, aber bei Netflix gibt es ja auch wirklich alle möglichen Sachen, die extra für die geschrieben sind. Und glaube ich schon, dass die sich das ein bisschen angucken, aber das sind halt nicht viele Leute, ne? Also sowieso nicht. Das ist halt eine laute Minderheit. Und Und natürlich warnt auch der Tannhäuser Gate zu Recht im Chat davor, dass das auch einfach Taktik sein kann, so eine Aussage. ja, in welche Richtung denn? Naja, dass man halt ein bisschen offener tut, aber halt im Endeffekt weiter Wogenscheiß macht, halt haufenweise. Okay. Das wird das Das Programm wird dann ja halt erst zeigen, die ne? Zukunft zeigen, eben. Ja. Oh nein, geht's gleich los Gardinen. oder was? Wehrhafte Demokratie gegenüber Extremismus. Ich sehe schon Frau Faeser wieder. Alles kommt von rechts, von rechts und von rechts und von rechts kommt da noch mehr. Ja, das war vergangene Woche im Bundestag. Ein Antrag der CDU. Wen wollt ihr denn haben? Ganz unten gibt es auch noch einen gewissen Helge. Was haben Sie denn beantragt, wenn ich fragen darf? Wollen wir erstmal hören? Ja, So grob kannst du ja mal sagen, auch mal sehen. Ja. Jetzt die Aussprache und das Wort hat zuerst für die CDU-CSU-Fraktion Alexander Trom. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, unsere Demokratie wird von vielen Seiten angegriffen und deswegen muss sie wehrhaft sein. Und die Zahlen von dieser Woche zur politisch motivierten Kriminalität mahnt uns erneut. Sie sind erneut auf einem Höchststand und wir müssen dabei aber das gesamte Spektrum des Extremismus in den Blick nehmen. Der Staat muss mit aller Konsequenz jeglichen verfassungsfeindlichen Bestrebungen entgegentreten. Und schon Horst Seehofer hat den Rechtsextremismus als größte Gefahr für unsere Demokratie bezeichnet und einen 89-Punkten-Katalog gegen Bingo! Der hat das Rechtsextremismus auf erfunden. den Weg gebracht. Wir begrüßen es außerordentlich, dass die jetzige. Wollt ihr noch was sagen dazu, oder? Ja, wir sind genau 30 Sekunden weit bekommen, bis meine Voraussage eingetroffen ist. Nur, dass es nicht die Frau Faeser war, sondern hier dieser gleichgeschaltete Kollege. Ja, wir hören auch gleich noch, was die davon halten. Bundesministerin diesen Weg fortführt. Und das eint uns auch im Kampf gegen den Rechtsextremismus mit der Koalition. Vieles ist richtig an dem 10-Punkte-Plan, den Sie, Frau Ministerin Faeser, vorgelegt haben. Aber es ist nicht wirklich viel Neues dabei. Sie übernehmen viele der Punkte, die auch schon die Vorgängerregierung auf den Weg gebracht hat. Ja, die Und alten Methoden, die man, Frau ne? Ministerin, Sie nutzen das Thema ja schon auch, um sich selber ein bisschen zu promoten. Das ist legitim, das ist völlig in Ordnung. Und was Sie da sagen, ist auch nicht das Problem. Das Problem ist, was Sie nicht sagen. Denn seit Amtsantritt haben Sie nahezu nichts zu den Phänomenbereichen Linksextremismus oder islamistischer Terror sowie politischer Islam gesagt. Sie vernachlässigen diese Gefahren in eklatanter Art und Weise, meine sehr verehrten Damen und Herren. Jetzt aber ruhig mal mit mehr Nachdruck sagen Und dies, können. obwohl Ihre. Herr Tromm, bisschen mehr Druck in die Stimme, komm. Eigene Statistik vom Dienstag dieser Woche zeigt, dass die Gewaltbereitschaft bei den Linksextremisten besorgniserregend hoch ist. Bei Gewaltstraftaten, also Körperverletzung und Tötungsdelikten, liegen die Linksextremisten auf Platz 1. Und dies, obwohl Ihre Statistik ausweist, dass extremistische Straftaten aus religiöser Ideologie im letzten Jahr um 50% gestiegen sind. Das BKA wörtlich: Die absolute Mehrzahl der Straftaten mit Terrorismusqualität entfällt nach wie vor auf den Phänomenbereich religiöse Ideologie. Das müsste eine Innenministerin alarmieren, tut es aber nicht. Jedenfalls haben Sie dazu nichts ausgeführt und deswegen dient dieser Antrag auch dazu, Sie in diesem Thema auf die richtige Spur zu bringen. Wir müssen alle Bereiche des Extremismus entsprechend berücksichtigen. Ist es nicht nett von ihm, dass er ihr den Weg zeigen möchte? Ja, aber wie man dann davon auf der Rechtsextremismus trotzdem die größte Gefahr, da sind wir mit Ihnen einer Meinung kommt. Ja, man weiß es nicht. Toll. Vielleicht, weil die Gesamtbevölkerung so anfällig ist in der Beziehung für religiösen Extremismus nicht so oder so. Wer weiß, wie Herr Thrum das so meint. Und ehrlich gesagt, Frau Faeser, ich verstehe auch nicht, weshalb Sie hier bewusst so eine Lücke entstehen lassen. Denn nahezu alle Maßnahmen Ihres 10-Punkte-Planes könnten auch auf die anderen Extremismusformen angewandt werden. Prävention, Aufklärung in Schulen, Sport, Betrieben, Kampf gegen Hass und Hetze, Entwaffnung oder insbesondere auch die Aufdeckung der. Aufklärung in Betrieben, habt ihr das gerade gehört? Ja. Ja, das ist ja auch so ein Ding, was sie schon eine Weile fordern, weil sie ja irgendwie meinen, dass die ganz normale arbeitende Bevölkerung ja keinen Kontakt mehr mit unserer zauberhaften politischen Bildung hat. Und da müsste man noch mal was machen. Jo. Aber auch nur gegen rechts, oder nicht? Der Finanzströme, insbesondere auch im islamistischen Bereich, wäre dringend geboten. Das ist aber bei Ihnen momentan nicht Thema. Und über den 10-Punkte-Plan hinaus braucht es mehr, auch in dem für Sie so wichtigen Thema des Kampfes gegen Rechtsextremismus. Es braucht richtige, konsequente Werkzeuge, um die Strukturen bei Gefährdern aufklären zu können, bevor es zu spät ist. Aber daran fehlt es bei Ihrem Aktionsplan gänzlich. Es fehlt insbesondere, dass wir unsere Sicherheitsbehörden auch technisch entsprechend aufrüsten. Union und SPD haben beispielsweise in der letzten Periode dem Verfassungsschutz die Befugnis übertragen zur Quellen-TKI. Grüne und FDP haben die dazugehörige Rechtsverordnung im Bundesrat blockiert. Das erschwert die Arbeit des Verfassungsschutzes. Weiter verweigern Sie dem BKA beispielsweise die Abwehr des internationalen, bei der Abwehr des internationalen Terrorismus auch das Auslesen von gespeicherter Nachrichten auf Messenger-Diensten. Sie stellen den BKA bei der Strafverfolgung schlechter als den Verfassungsschutz. Und deswegen fordern wir Sie auf, hier tätig zu werden. Weiteres Thema. Wir brauchen längere Löschfristen bei der Speicherung. Denken Sie an den Mörder von Walter Lübcke, der dadurch durchs Raster gefallen ist. Und wir brauchen ja auch bei Minderjährigen die Möglichkeit, Informationen speichern zu können. Denken Sie etwa an die vielen IS-Rückkehrer, etwas, das Ihr Präsident Haltenwang schon seit langem fordert. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Minderjährige IS-Rückkehrer? Ja, also ich kann mich noch erinnern an diese 12-Jährige oder wie alt die war, die bei mir in Hannover so einen Bundespolizisten in den Hals gestochen hat. Ach so, ja, stimmt. So, das war so ein Durchknall. Das war auch eine, die das schon probiert hatte zumindest. Die ist, glaube ich, irgendwo in der Türkei oder so, ist sie nicht weitergekommen, aber die wollte eigentlich auch nach Syrien mit 12. Und als sie dann wieder gelandet ist, hat sie sich dann darauf beschränkt. Also es gibt schon... Aber trotzdem habe ich immer noch Bauchweh, alle Messenger-Dienste einfach mal so verdachtsunabhängig den Sicherheitsbehörden zur Verfügung zu stellen, Herr Drohm. Ja, die haben natürlich auch bei dem, was Sie da aufzählen. Den Leuten auch schon vorgeworfen, dass sie halt nur wieder ihre zigfach gescheiterten Ideen da wieder vorbringen. Und an dem Vorwurf ist auf jeden Fall ein bisschen was dran. Aber ja. Der Ampel gegenüber mehr Befugnissen, vielleicht auch das Misstrauen gegenüber dem Staat, ist offensichtlich größer als der Wille des Kampfes gegen Extremismus, auch Rechtsextremismus, sonst würden Sie hier handeln. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, Sie haben jetzt die Verantwortung. Misstrauen gegen den Staat ist Teil vom Kampf gegen den Rechtsextremismus, weil wir leben doch hier in der rassistischen Struktur. Weißt du das denn nicht? Alexander, ich dachte, der Staat ist schon praktisch rechtsextrem. Als alter, gebräunter, weißer Mann ist da privilegiert und muss sich über sowas keine Gedanken machen. Sie haben auch die Verantwortung dafür, was Sie nicht tun, was Sie unterlassen. Mit dieser Verantwortung werden weder die Koalition noch die Ministerin momentan gerecht. Herzlichen Dank. Aber die letzte Regierung, die ist diesem Anspruch total voll super gerecht geworden, Alexander. Ja. Geh weg. Oh, ich bin schon. Aber innerlich hat er trotzdem ganz schön viel Recht, ne? Ja, aber ich finde, das schießt trotzdem über das Ziel hinaus halt. Ne? So eine flächendeckende Überwachung von Sachen wie Telegram. Das ja. Nur, also, dass die anderen Sachen eben vernachlässigt werden, dass sie. Das, ja. Auch ein blindes Huhn trinkt mal einen Korn. Ich meine, ist so eine Regierung dann irgendwie, wie soll man sagen, also eine Richtung vorgibt oder so, das verstehe ich ja noch einigermaßen, aber dass man dann diese anderen Sachen komplett außer Acht lässt sozusagen und völlig hinten rüber fallen lässt, wie sie das scheinbar machen oder wie die Faeser das scheinbar macht, das geht natürlich zu weit, ne? Muss ich sagen, schon wenigstens auf dem Schirm haben. Ja, so noch ein oder wie? Ja. Wollt ihr lieber Herrn Götzsch? Oder wollte er lieber Frau Renner? Oh, Linda. Linda könnte auch kriegen, aber ja. Ist nicht so spannend. Unbedingt schlecht, aber. Wer hat denn die besten Pointen? Hast du das schon geguckt, oder? Ja, ich hab's geguckt, ja. Ja, dann macht ihr mit den besten Pointen. Die besten Pointen. Ja, das wäre nee. Der Helge. Müsste eigentlich der Helge sein. Aber ich wollte vorweg. Der spricht auch immer, wenn der andere da spricht, der nächste daneben ihm ist auf dem Bild, ne? Ich glaube, wir machen mal Frau Renner. Wir müssen ja immer nur Herrn Renner von der AfD und nie Frau Renner von den Linken. Ach so. Obwohl der eine heißt Martin und der andere heißt Martina, habe ich ja schon mal darauf hingewiesen. Oh Mann. Ja, die AfD gewinnt ja auch Stimmen von den Linken, von daher passt das. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen der demokratischen Fraktion. Voll der Laden, ja, für uns Demokratinnen und Demokraten muss die Verteidigung von Demokratie und Rechtsstaat gegen Angriffe eine Selbstverständlichkeit sein. Es geht um den Schutz von Leib und Leben aller Menschen, die in unserem Land leben. Vor dem Hintergrund der Anschläge der letzten Jahre bedeutet dies vor allem, dass wir gegen Rassisten, Antisemiten und Neonazis kämpfen müssen, und das gemeinsam. Die CDU-CSU, die hier diesen Antrag vorgelegt hat, ist in den letzten 16 Jahren bei der Bekämpfung von rassistischer Gewalt und Rechtsterror fulminant gescheitert. Sie hatten 16 Jahre Zeit, das Thema anzugehen. Trotz der Schlussfolgerungen aus den NSU-Untersuchungsausschüssen ist nichts passiert. Die Morde von Halle, Hanau und Kassel konnten geschehen. Und auch danach wurde aus den Reihen der Union die von rechten Netzwerken ausgehende Gefahr banalisiert oder sogar schlimmer. Sie leugneten zum Beispiel, um ein Beispiel zu nennen, entsprechende Strukturen in Polizei und Bundeswehr. Sie loben auch heute hier wieder den vormaligen Innenminister Seehofer dafür, dass er Ende 2020 einen Maßnahmenkatalog zur Bekämpfung von Rechtsextremismus erarbeitet hat. Ende 2020, 9 Jahre nach der Selbstenteilung des NSU. Sowas vorzutragen wäre mir peinlich. In Ihrem Antrag heißt es auch, dass es nach mittlerweile 6 Monaten im Amt von seitens der Innenministerin Faeser an einer grundhaften Befassung mit den Gefahren des islamistischen Terrorismus mangele. Ja, islamistischer Terrorismus ist eine Gefahr für die Demokratie. Dann habe ich aber eine Frage. Was haben Schäuble, de Maizière, Hans-Peter Friedrich, auch der war mal Innenminister, wir haben es fast vergessen, und Horst Seehofer getan? Wenn die Innenminister der CDU, CSU geliefert hätten, dann bräuchten sie diesen Antrag gar nicht. Das ist ja auch, ich muss das ist ja auch eine völlig hohle Argumentation. Finde ich auch nicht. Entschuldigung. Also, ja, die hätten ja alles überwachen können und Kameras überall hin und Leute mit Maschinenpistolen auf die Straße. Ja, das hätten die machen können. Wir hätten auch gar keine Sachen angezündet und Fenster eingeschmissen. Nee, nee. Mm-mm. Ja, und die Presse vor allen Dingen noch nie mega rumkritisiert und so weiter. Nein, nein. Ja. Ihr hättet das ja einfach machen können. Konstantin von Notz recht geben, was er hier zum Breitscheidplatz Untersuchungsausschuss gesagt hat. Das Innenministerium unter Seehofer hat alles dafür getan, um die Aufklärung des Anschlages zu blockieren. Und es gibt ein zweites. Nach islamistischen wie rechtsterroristischen Anschlägen sind CDU und CSU nicht bereit, ihre in Stein gemeißelten Annahmen über das Funktionieren der Sicherheitsarchitektur zu überdenken. Und genau diese Haltung spiegelt auch Ihr Antrag wider. Das liegt auch daran, dass es hier wieder vor allem um Extremisten geht. Links, rechts, Hauptsache Ismus. Sie folgen stur den Begrifflichkeiten des Geheimdienstes. Die Mitte ist vermeintlich schön raus. Dann habe ich eine zweite Frage an Sie. Wenn Ihnen der Verfassungsschutz so heilig ist, warum haben Sie dann Maaßen zu Ihrem Chef gemacht? Eine Person, die Einstellungen verkörpert, die Sie hier mit Ihrem Antrag bekämpfen wollen, bis heute zur Causa Maaßen, Aufklärung, Fehlanzeige. Aufklärung? Da habt ihr es. Hans-Georg Maaßen war quasi ein islamischer Terrorist. Oder nee, er war ein Linksextremist. Nee, Moment. Ja, alter Schwede. Es geht ja auch nicht um die Ismen, sondern um die Extremismen. Ja, von den Ismen, die sie ansonsten ja lieben. Sexismus, Rassismus, ne, das, das sind schöne Kommunismus. Ismen. Uff. Martina, Martina. Lass mich auch sein. Noch ein Wort zur neuen Bundesregierung. Wie soll Gefahrenanalyse gelingen, wenn wir über 23.000 Straftaten haben, die beim PMK nicht zuzuordnen landen? Diese Einstufung konterkariert den ursprünglichen Zweck der Statistik. 2001 eingeführt, um endlich ein realistisches Bild zu rechten Tötungsdelikten zu bekommen. Ich glaube, hier muss die Bundesregierung handeln und diese falsche und irreleitende Einordnung offensichtlicher rechter Gewalt und Straftaten zu ändern. Vielen Dank. Ja, genau. So. Übernehmen Sie bitte die Zählung der Amadeo-Antonio-Stiftung. Der Sache habe ich nichts hinzuzufügen. Ja. Lächerlich. Lächerlich. Wenn die Polizei die nicht einordnen kann, dann kann die nicht einordnen. Und nur weil du möchtest, dass sie die dann, wenn sie nicht einordnen kann, auch noch den Rechten zuschlägt, damit du besser dastehst. Entschuldigung, Mädchen. Also wirklich. Und das habe ich jetzt nicht sexistisch gemeint. Ja, ich gebe euch doch noch die Linda, die nimmt nämlich noch Bezug auf sie. Die Stimmung. FDP-Fraktion Linda Teuteberg. So. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass unsere Demokratie wehrhaft sein muss nach innen und nach außen, das ist wahrlich offensichtlicher in diesen Tagen, als es eigentlich schon zuvor war. Das zeigt der russische Angriffskrieg auf die Ukraine und es zeigen leider auch die neuesten Zahlen zur politisch motivierten Kriminalität, die die Bundesinnenministerin uns in dieser Woche vorgestellt hat. Sie zeigen einen neuen Höchststand und das in vielen Bereichen. In vielen Bereichen von Extremismus, verschiedenen Phänomenbereichen politisch motivierter Kriminalität. Und was wir nicht brauchen, das ist auch nicht anders als noch in den letzten Jahren, ist irgendein Ranking oder Hierarchien, welche Art von Extremismus oder Kriminalität schlimmer oder weniger schlimm sei oder die größere Bedrohung. Wir brauchen den Rundumblick und das klare Eintreten des freiheitlichen Rechtsstaates gegen jeglichen Extremismus. Denn auch gegen jede Form der Menschen- oder Demokratieverachtung. Es gibt keinerlei moralische Überlegenheit irgendeiner Ausprägung von Extremismus. Und es kann übrigens auch für Menschenverachtung keinen Rabatt geben, weder kulturell noch für irgendein politisches Lager, wo immer wir sie wahrnehmen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, besonders beschämen und besorgen müssen uns die auch an. Die schmeißt ja Hufeisen, ne? Schmeißt ja Hufeisen im Bundestag, oder wie ist das? Ja, bringt so. Glück, ne? Hoffentlich, Linda. Stell bitte die Diskussionen über die Temperaturen im Bundestag im Chat ein. Danke, ja? Antisemitische Taten. Wir haben eine besondere Verantwortung dafür, dass jüdisches Leben in unserem Land sicher und selbstbestimmt stattfinden kann. Und dafür, dass nicht wir uns das attestieren, sondern dass Jüdinnen und Juden selbst darauf vertrauen. Und deshalb gilt, egal in welchem Gewand, egal in welcher Ausprägung, jede Form des Antisemitismus ist gleichermaßen inakzeptabel. Und wir müssen ihr entschieden entgegentreten. Als Rechtsstaat, als Gesellschaft und auch jeder und jede Einzelne von uns, wo sie uns in Gesprächen begegnen, zu widersprechen. Wir müssen die gesellschaftlichen Türen gegen Antisemitismus, gegen menschenverachtendes Gedankengut fest verschließen, damit es auf reale Türen wie in Halle nicht ankommt. Und da finde ich übrigens einen seltsamen Kontrast zwischen dem aktuellen wirklichen Ernst der Lage einerseits und den alten Reflexen, die in dieser Debatte wieder auftauchen. Und ich will da zwei Beispiele nennen. Zum einen, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Union, das ist nicht der richtige Anlass für die altbekannten Forderungen. Natürlich muss der Rechtsstaat wehrhaft sein und da muss man auch sachlich über Befugnisse diskutieren können. Aber hier wie in anderen Bereichen gilt das Zauberwort unserer Verfassung Verhältnismäßigkeit und daran hat sich nichts verändert. Und zum anderen, weil eben neue Phänomene eher eine neue Nachdenklichkeit erfordern und nicht die alten Reflexe, muss ich auch zu den Kollegen der Linken sagen, Frau Renner, wenn wir neue, schwer einzuordnende Phänomene haben, dann finde ich, ist besser, dass das auch offen kommuniziert wird bei der Kriminalitätsstatistik, als wie Sie vorschnell Phänomene in alte Schubladen zu packen, weil das in Ihr Weltbild besser passt. Verschwörungserzählungen und vieles andere gibt es nicht nur in einem politischen Lager. Und ich finde, das sollte uns eher nachdenklich machen, so sehr die Sicherheitsbehörden gegen jeden, der den Staat delegitimieren will, klar vorgehen müssen, sollten wir über die Ursachen und die Motive gründlich nachdenken und nicht alles, so wie Sie es gern möchten, in eine rechte Schublade packen, sondern die Komplexität der Phänomene wahrnehmen und beschreiben. Und ebenfalls bedenklich, und die müssen uns besorgen, sind die erhöhten Zahlen bei Angriffen gegen Mandats- und Amtsträger. Auch hier müssen wir ganz klar sagen, wer Repräsentanten unserer Demokratie, unseres Rechtsstaates angreift, der greift uns alle an. Und das ist keine Frage der politischen Opportunität. Wer Mandats- und Amtsträger angreift, der zeigt damit auch seinen mangelnden Respekt, zum Beispiel vor den Wahlentscheidungen der Bürgerinnen und Bürger, die diese Personen legitimiert haben. Hier darf es kein Verständnis dafür geben. Wir müssen glaubwürdig dafür einstehen, dass unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung so viele friedliche und legale Möglichkeiten bietet, sich politisch zu beteiligen. Und da kann es auch keinen Blankoscheck geben für selbsternannte Aktivisten. Recht und Gesetz gelten für jedermann in unserem Land. Frau Teuteberg, gestatten Sie eine Zwischenfrage? Nein. Daseinsvorsorge für unsere Demokratie, das muss für uns auch bedeuten, Respekt vor dem Ehrenamt, zum Beispiel auch in politischen Parteien, und bessere Rahmenbedingungen für das Ehrenamt in unserem Land. Darauf kommt es an. Wir brauchen vieles mehr: Vorbeugung, Prävention, politische Bildung. Dazu wird mein Kollege Stefan Seiter sprechen. Auch auf unser Verhalten in jeder politischen Debatte kommt es an, wie groß der Respekt für die politischen Institutionen in unserem Land ist. Vielen Dank. Zum Thema Respekt vor den politischen Institutionen in unserem Land möchte ich eine Hochrechnung des ZDF von 18.27 Uhr zitieren. CDU 35%, SPD 27,9%, FDP 5,4%. Das sieht die ARD ein bisschen anders, die sagt 5,0%, dafür mehr Stimmen bei der AfD. 18,2% für die Grünen. Großen Verlierer sind die Linken, die 2,9%, glaube ich, verloren haben, von 4,9 auf 2%. Ja. Aber auch die FDP ist natürlich unter den großen Verlierern mit über 7% Verlusten. Ich sag mal, das ist die Quittung dafür, dass sie gar nicht geliefert haben in der Ampelkoalition oder dass die Leute zu viel erwartet haben, was die FDP da würde reißen können, aber ich sehe eher ein gar nicht geliefert haben, weil ist auch ja, nicht ja wie so ein aber ist der Landtag. Ja, ich würde halt sagen, Sachen geliefert, die keiner bestellt hat. Ne? Ja. Also es ist ja nicht so, dass diese ganzen Dinge, auf die sie sich da so schnell einigen konnten, da haben wir auch gleich noch ein Beispiel, dass die nicht auch bei der FDP schon im Programm gestanden hätten. Ne? Also ich hatte ja auch schon mal geschrieben, die gefühlte FDP bricht ihre gefühlten Wahlversprechen, weil vieles von dem, was manche Leute da denken, was die angeblich versprochen haben sollen, haben sie gar nicht versprochen. Und ich hatte da ja kurz nach der Wahl auch schon drüber geredet, über die Sachen, die mich da so ein bisschen gestört haben in dem Programm und dann ja auch in dem Koalitionsvertrag. Von daher, so ganz aus nichts kommt das natürlich auch nicht. Ne? Und diese Verwechselbarkeit und so. Ich glaube aber, dass man auch Stimmen verliert dadurch einfach, dass jetzt in NRW-Wahlkampf das so zu so einem Zweikampf da hinauf stilisiert wurde so ein bisschen. Ne? Die SPD hat sich durchaus Chancen ausgerechnet, glaube ich mal. Sie haben jetzt vielleicht irgendwie 8% weniger oder was der Hochrechnung nach. Aber die werden sich sicher was ausgerechnet haben. Dagegen spricht ja eigentlich, dass die Grünen 11% zugelegt haben. Die waren ja an dem Zweikampf nicht beteiligt. Oder sie sind die lachenden Dritten. Halt. Das könnte natürlich sein. Ja. Dass die Leute sich gesagt haben, ich will keinen von den Bubble-Hanseln da. Und wie hat der AfD abgeschnitten? Oder war die nicht dabei? Zwischen 5,5 und 5,9. Ja, ich denke mal, es schadet vielleicht der FDP, dass dann Leute aus dem bürgerlichen Lager sich denken, sie wählen lieber die CDU, damit sie keine Ampel dann da wieder kriegen. Ne? Weil wenn sie jetzt die FDP wählen würden, dann könnte es ja sein, dass sie da auch wieder sowas machen. Und hier dieser Stamm, oder wie der heißt, der Vizeministerpräsident war da ja irgendwie auch Der ist auch einer von den Progressiven. Ne? Der ist zwar nicht, also der sagt auch viele Sachen, die ich vernünftig finde, und der hat auch ordentlich abgeschoben, ne? Oder ist zumindest versucht in Nordrhein-Westfalen. Also ja, im Gegensatz zu den Wüst eben, ne? Das ist ein bisschen doof. Das würde ich zu sagen, den Doofmann vorne haben. Aber jetzt irgendwie ein Konservativer oder so ist er halt auch nicht, ne? Der jetzt irgendwelche Konservativen da irgendwie vom Hocker haut. Ja. Ja gut, mit der jetzigen Sitzverteilung sieht es nach Schwarz-Grün aus. Ich halte das weiter im Auge, ob es da noch was tut. Schwarz-Grün, ja, das ist toll. Das. Spannend. Ja, ja, machen die. Ja, das, was hier gerade angeteasert wurde, diese zweite Rede von einem anderen FDP-Typen hier, den ich noch nicht kannte, der auch seine erste Rede da gehalten hat. Dr. Stefan, Professor Dr. Stefan Seiter. Ja, da ging es um politische Bildung und also jede Rede zur politischen Bildung, die nicht sagt, hier liegt einiges im Argen, wir müssen alles reformieren, ist eigentlich nicht tauglich aus meiner Sicht. Und seine Rede war nicht eine solche, insofern ist es am Thema vorbei, würde ich sagen. Aber da, der Typ, der neben dem Helge ist, der ist auch immer in derselben Diskussion wie der Helge, ne? Ja, das liegt vielleicht am Ressort. Ist er das? Ja, liegt am Ressort, aber beim letzten Mal, er war ja eigentlich Mr. Upload-Filter. Ja, genau, stimmt. Kann ich nur erinnern. Das war auf jeden Fall ganz lange sein Ding, ja. Aber ja, Extremismus ist vielleicht jetzt mittlerweile sein Ding. Vielleicht ist der andere jetzt nicht mehr da oder so. Wahrscheinlich ist er sicherheitspolitischer Sprecher oder irgendwie sowas. Whatever. Wer kommt jetzt? Es ist jetzt dran, das Krokodil aus Wuppertal. Genau. Ja, die ist alles scheiße hier in dem Land. Und Kollegen, Herr Hoffmann, wir müssen mehr Moscheen Ihre bauen. Ihre Wolte gerade gegenüber der Kollegin Michalic war zutiefst schäbig und unredlich. Das muss ich mal festhalten. Sie war zudem unwahr. Und es war, das ist so wie mit Hitchcocks Cameos, dass der Helge immer auftritt und immer erstmal irgendwem über den Mund fährt. Das ist sein Markenzeichen. Ja, wir können ja mal Helge-Bingo spielen. Was meint ihr? Was kommt vor? Rassismus. Ja, schon mal ganz gut. Gegen strukturell. Wen? Gegen wen? Rassismus weinen? Islamophobie. Ja, antimuslimischer Rassismus, ja. Homophobie, Transphobie vielleicht auch. Nee, ich glaube nicht. Bringt ja alles in eine Rede. Aber überleg doch mal, es geht um Extremismus und so. Da müssen wir doch jetzt noch Rechtsextremismus. Das ganze Ding von wegen... Linksextremismus. Ja, nicht Rechtsextremismus natürlich, aber so nach dem Motto, warum stört sie das und tralala. Ach so. Ich muss die AfD gucken, hat Anteil an, sagt es. Komm, du Spoilers. Die klassische Figur eines Whataboutism und eines Ablenkungsmanövers von ihren eigenen Defiziten, ihrem eigenen Scheitern. Wer weiß denn, was da gemeint ist überhaupt? Und dankenswerterweise haben sie auch den Beweis geführt, dass genau das, was wir die ganze Zeit sagen, der Fall ist, nämlich dieser Antrag ist nichts substanziell, aber ist ein rein parteitaktisches Manöver, nichts anderes. Sie reden ja darin von wehrhafter Demokratie. Ich vermisse nur irgendwelche Ausführungen zu Konzepten zu wehrhafter Demokratie in diesem Text. Sie werden sicher ja miterlebt haben, auch aus der PMK, aus der Statistik zu politisch motivierter Kriminalität, was für eine gewaltige Zahl von Taten wir im Bereich nicht zuzuordnen haben, im Zusammenhang mit Querdenken, Corona etc. Was für eine Unterminierung der Demokratie. Ich empfehle Ihnen daher dringlich, lesen Sie einfach mal ein kurzes Interview zum Beispiel von Kollegen Kuhle. Da ist in 5 Zeilen mehr Inhalt als in Ihrem gesamten Antrag. Es wäre hilfreich. Vom Kollegen Kuhle. Sehe ich da. Kuhle, ja. Kuhle geht immer trinken. Bromance. Eine Bromance über Parteigrenzen. Von einem progressiven Lulli zum anderen. Ist ja fast wie bei den Frauen. Ja, aber da habt ihr das, was ja die Frau Teuteberg gerade eben auch schon angedeutet hatte. Ihr habt ja alle ganz aufmerksam zugehört, habe ich gemerkt. War ja dieses Ding, dass Sachen, die sich nicht klar zuordnen lassen, alle als Rechtsextremismus einsortiert werden sollen, bitteschön. Und echt, das hat sie gesagt? Ja. Habe ich nicht mitbekommen. War das nicht die Renner? Naja, also sie hat der Renner vorgeworfen, dass sie das gemeint hätte. Ja, oder dass die das meinen und dass sie dagegen wäre, so herum. Und ja, das ist nämlich genau diese Querdenken-Geschichte. Und die Leute sind natürlich der Meinung, ja, alles klar, alles rechts hier, weil das sagt ja irgendwie, dass unsere super tollen autoritären Gesetze irgendwie nicht sein sollen. Und wir wissen ja alle, die Rechten, das sind ja diese freiheitsliebenden Leute, die alle feiern gehen wollen und so. Ne? Wer kennt sie nicht? Und deswegen ist es natürlich alles rechts, ja. Und es delegitimiert den Staat, weil der Staat ist ja nur legitim, wenn er sagen kann, setz dir gefälligst diese Maske auf und lass dir diese Spritze spritzen. Mhm. Und ansonsten ist der ja nicht legitim, ne, also. Stattdessen führen Sie hier dieses vor. Und sie zeigen eine Reihe von Leerstellen, denn einen konkreten Aktionsplan Linksextremismus mit seinen Motiven erkenne ich nicht. Ebenso wenig bei der Frage des Umgangs mit Islamismus. Irgendwelche Innovationen sind Fehlanzeige. Es ist nur ein Sammelsurium altbekannter Motive und Forderungen. Es ist im Grunde ein folkloristischer Antrag mit Nullgehalt. Und der Informationswert ist nicht darin, was er sagt, sondern was er nicht sagt. Sie sagen ja in Ihrem Titel, wehrhafte Demokratie und gegenüber jeglicher Art von Extremismus. Also selbstverständlich kann keiner was dazu sagen, denkt man erst. Aber es gibt ja auch sowas wie Regeln und Prinzipien von Sprache, Semantik, Pragmatik. Und die würden Ihnen dann ganz einfach erläutern, dass das eine Präsupposition ist. Und die Präsupposition ist, die Innenministerin kümmert sich nicht um alle Formen von Extremismus. Und das ist die Frechheit und die Unanständigkeit Ihres Antrags. Und das steckt darin. Wie kommt man nur darauf? Ja. Ist ja wohl eine Frechheit. Das ist eine Vorannahme, die nicht im Antrag erkennbar ist. Ja, nee. Aber in der Arbeit von ihr doch. Und jetzt werden Sie wieder sagen, Herr Lindt kommt mit sprachlichen Ausführungen. Und Herr de Vries meldet sich wahrscheinlich wieder wie beim letzten Mal, das sei Philosophie und Sinnlosigkeit. Nur wenn für Sie die Art der Analyse, die wir betreiben, das Fragen nach Gründen und die Entlarvung ihrer parteitaktischen Manöver Philosophie ist, dann sagt er... Das Fragen nach Gründen. Was? Das Fragen nach Gründen. Ja, genau. Ihr fragt immer nach Gründen. Ne? Und die Gründe sind immer, unsere Ideologie ist nicht 100% hier und das müsste jetzt mal so sein und dann wäre auch die Welt schön. Ich war der Grund auch immer Extremismus, oder nicht? Das Fragen nach Gründen. Ja, frag doch mal nach. Was ist denn der Grund für den Extremismus? Ja, aber wirft ihn vor, sie hätten keinen Plan, kein Konzept oder so. Hat er denn eins? Außer, dass es so weiter gewuschelt wird, wie wir es wie die Frau Faeser wird das schon alles ordentlich machen, Mamon. Demokratie fördern. Nancy macht das. Nancy. Das nicht aber ich finde das geil Überschuss von einem Typen, der aus der gleichen Partei kommt wie die Frau Giffey. Und wir erinnern uns alle noch an diese Reden. Wir wollen Dinge tun und Sachen machen und so und das besser machen. Das ist genauso leeres Geschwätz. Der ganze Politikbetrieb ist heute zu 99% leeres Geschwätz. Und aber über ein eklatantes Philosophiedefizit bei Ihnen. Und Philosophie bedeutet ja auch griechisch Freundschaft zur Weisheit. Weisheit war aber bei diesem Antrag nicht federführend. Oh, bei der Rede auch nicht. Du machst aber heute auch wieder Standbilder. Naja. Ich habe das übrigens alles ohne Bild gesehen, ja. Ich habe auch bei der Linda nicht gewusst, was uns erwartet. Ich habe das nur zugehört. Das ist der Hans Maulwurf der SPD gerade. Wir müssen ja des Weiteren auch feststellen, und das widerspricht auch dem Prinzip von Weisheit, dass Herr Seehofer, Innenminister, nicht nur am Ende seiner Amtszeit vehement für ein Demokratiefördergesetz geworben hat, sondern auch endlich richtigerweise ganz klar bekannte, dass die größte Gefahr in diesem Land der Rechtsextremismus ist. Somit hat er zwei Aufträge erteilt: Demokratie, Fördergesetz und Bekämpfung von Rechtsextremismus. Frau Faeser hat diese Aufträge intensiv angegriffen. Das heißt, Sie sollten sie nicht kritisieren. Sie müssten einen Dankesantrag schreiben, dass sie das umsetzt, was ihr eigener Minister versprochen hat. So einfach ist die Welt. Aber warum klatscht die Linda da? Liebe zur Wahrheit. Warum klatscht die Linda? Ich fühle mich irgendwie verraten. Sie ist bestimmt gerade in so einer Trance-Ebene, dass sie glaubt, sie wäre in einer Fernsehshow oder so. Klatscht die oder reibt sie sich nur die Hände? Nee, die hat geklatscht. Oh, ey. Stattdessen kommen sie mit Extremismusklausel reloaded. Demokratie-Treueerklärung. Und Extremismus-Klaus, der bringt die Geschenke. Ja, aber wenn wir eine Extremismusklausel hätten, würden wir dann nicht irgendwie besser solche, also das, was ihr auch wollt, halt besser solche Dinge voraussehen können. Weil dann hätten wir vielleicht gar nicht so viele Leute im Staatsdienst, die extremistischen Ideen anhängen. Ist natürlich ein zweischneidiges Schwert. Ne? Ja. Aber ich finde es schon gut, dass die dann, dass so Einrichtungen oder so dann auch schon wissen, unter welchen Regeln es sozusagen. Das könnte man sicherlich schon machen, aber ich glaube auch nicht, dass es irgendwas bringen würde. Also, weil ich meine, im Endeffekt, wenn sie jetzt die Leute da vorher fragen oder so, ob sie extrem sind und die sagen alle nein, können sie ja trotzdem irgendwelche Scheiße bauen. Haben sie vor, mit diesem Geld irgendwas Schlimmes zu machen? Ja, hey, Imam, irgendwas? Nee, überhaupt nicht. Ich will nur junge Menschen aufklären über die Gute und Güte des Islam. Ja, mehr will ich gar nicht. Also, na, das ist ja immer eine Frage, was da hinterher rauskommt. Ne? Dass sie das alles irgendwie schon verpacken können, das wissen wir wohl, weil das tun sie ja schon die ganze Zeit. Ja, es geht nur gegen Hass und Hetze. Jetzt haben sie hier aber so eine komische Meme-Seite aufgemacht, wo irgendwelche Leute als Weißbrot beschimpft werden und so. Ja, ich weiß, aber Hass und Hetze. Na, also, ja. Ja, und zu diesen Neudefinitionen halt auch, ne? Es kann mich nicht wirklich überzeugen, wenn Sie doch wirklich eine wehrhafte Demokratie wollen und wenn Sie, das unterstelle ich Ihnen, Demokratie fördern wollen, dass Sie dann ein Angriff fahren gegen die, die die Demokratie verteidigen und fördern. Mit. Er ist ein richtiger Philosoph. Das ist die Philosophie des Helges. Das heißt doch fördern und wir wollen doch fördern und warum wollt ihr nicht fördern und ihr sagt doch, fördern ist gut. Warum fördert ihr dann nicht? Das ist jetzt eine Philosophie auf Helge. Das ist for the ages. Oh, in ein paar der tausend Aristoteles Jahren, von Wuppertal. Ich mag den anderen Helge lieber irgendwie. Angriffen auf Demokratie fordern, fördert man logischerweise nicht die Demokratie. Und stellen Sie sich doch mal die Situation vor. Schachmatt-Atteförderer. Ein Institution in Landstrichen, in denen die AfD dominant ist, die da schuften gegen Querdenker, gegen Querulanten der Unmenschlichkeit, gegen Selbstverwalter und so weiter. Stellen Sie sich mal die Situation vor. Sie laden diese in einem Raum und dann legen Sie diesen Antrag vor. Was Sie sagen müssten ist, wir bekräftigen euer Tun, wir unterstützen es, wir verstetigen die Forderung. Stattdessen ist Ihre Message, wir vertrauen euch nicht, ihr seid... Was haben wir gerade bei der Linda gehört? Und ihr habt ja genau zugehört. Wir haben gehört, selbsternannte Aktivisten, ne, sollen nicht unterstützt werden. Und ja, das ist genau das, was er fordert. Hey, das sind Leute, die sagen, hier, ich bin ein Aktivist und die AfD ist bei mir groß. Gebt mir Staatsgeld, damit ich sie bekämpfen kann. Und wenn ich sie bekämpft habe, dann fällt mir schon was anderes ein. Einmal verstetigen, bitte. Seid ihr latent linksextrem und ihr steht nicht auf dem Boden der Verfassung. Ich finde, das ist absolut unanständig auch gegenüber diesen Vorkämpfern für Demokratie. Deshalb brauchen wir für Demokratieförderung in der Tat ein Demokratiefördergesetz und Sie sollten die Ersten sein, die sich dafür einsetzen. Das ist sowieso ein Täuschungsmanöver. Warum erwecken Sie den Eindruck, aktivistischer Einsatz, zivilgesellschaftlicher Einsatz für Demokratie gegen Rechtsextremismus wäre verdächtig des Linksextremismus. Das ist doch absurd. Warum? Warum? Weil alle Aktivisten in dieser Szene offen linksextremistisch sind. Woher kommt dieser Eindruck? Woher kommt der? Keiner weiß es. Weil die alle offen linksextrem sind. Bist du denn blind, Helge? Du hast doch eine Brille auf. Ja, das ist wirklich so. Liebe Leute, jetzt einmal die Augen ganz weit öffnen. Ich habe auch keinen Sand dabei, den ich euch da gleich reinschaufe. So absurd, wenn ihr jetzt nicht die Augen aufmacht. Schaufel, schaufel, schaufel. Ja, also ohne Scheiß. Das kann doch nicht sein. Konnte ich mich schon gar nicht mehr dran erinnern. Aber das ist ja die absolute Härte, meine Güte, ey. Oh, war ja. Ja, wie kommen Sie nur darauf? Das ist doch absurd. Das geht doch nicht. Vollkommen absurd. Wer bedenkt sich sowas denn aus? Das ist doch Blödsinn. Das ist doch Quatsch. Das ist auch so der Rosinenpicker bei den Texten von den anderen wahrscheinlich, ne? Dass sich irgendwas so Teilsätze raussucht und dann kreiert er irgendein Bild raus, das er dann anklagen kann, aber nichts mit der Realität zu tun hat, ne? Gleich behaupten die noch, eine von ihnen wäre sogar bei der Stasi gewesen. Verrückt. Stasi. Irre. Absurd. Oder die hätte in irgendeinem Antifa-Magazin geschrieben oder sei bei der Antifa aufgetreten und hätte hinterher behauptet, sie hätte da nie irgendwas gesagt. Kennen wir doch, rechtsextremistische Mobs im Internet, Fake News. Boah, geh weg, echt. Die Forderung ist doch weder links noch rechts, weder doch. Liberal noch konservativ. Das sollte uns doch alle doch. Ein. Solange Leute als wie Erste, du. Auch als konservativ. Solange Leute wie du da an dem Hahn stehen und den auf- oder zudrehen, je nachdem, wer mit dem Eimerchen kommt und gerne was haben will, so lange ist das links. Entschuldigung, dass ich das so deutlich sagen muss, aber zeig mir doch mal die vielen Stellen. Wir haben uns ja mal angeguckt, wie viele Initiativen da so gefördert werden, die nicht rein linke Punkte hatten. Und Überraschung, es waren nicht so viele. Die aufstehen und sagen, wir wollen ein funktionierendes Demokratiefördergesetz. Und das zweite und letzte. Sie können ja richtigerweise eine Aktionsplan und sonst was gegen Islam. Das besprechen die Leute auf den zentralen Plätzen der Städte. Das habe ich schon mitgekriegt. Hast du das gehört? Wir kriegen endlich das Demokratiefördergesetz. Ja, sagen genau. Die anderen, ja, super. Da warte ich ja schon seit Jahren drauf. Also irgendwie ist das totaler Quatsch, weil. Wenn Demokratieförderung nötig hätte, dann würde sie vielleicht nicht so richtig funktionieren. Dann müsste man sagen, ist das System vielleicht gar nicht passend. Und wenn es aber passend ist und funktioniert, dann braucht man es nicht mehr fördern. Funktioniert das ja. Demokratie ist nur, wenn es der Staat macht, Mama. Totaler Unsinn. Wenn Helge jetzt nicht aus Wuppertal käme, sondern aus Chemnitz, würde ich sagen, er hat vielleicht einfach den falschen Demokratiebegriff gelernt irgendwann und den nicht mehr aus seinem Kopf gekriegt. Aber Wuppertal ist die Luft ein bisschen dünn, wenn du da oben auf dem Berg bist. Come on! Ich bin in Wuppertal geboren, mein Freund. Also ja, da auch im Tal. Wir waren früher in verfeindeten Gangs, der Helge und du. Ja, ja, genau. Ja. Aber ich habe nie in Wuppertal gewohnt. Ich war dann nur im Krankenhaus. Weil ich war unehelich und mein Opa war Arzt in Remscheid. Der hat gesagt, nee, Tochter, mit der Schande fährst du mir in die nächste Stadt. Nicht hier in Remscheid. Nicht bei uns in Wittmann, genau. So war das damals noch. Das war eine andere Zeit. Remscheid Roe versus Wade my ass. Ja, ja, ja, ist doch total. Ist doch klar. Ich meine, Demokratieförderung ist doch vollkommen eindeutig, ne, wie wir das machen. Wenn ihr die Demokratie fördern wollt, dann müsst ihr erstmal diese Chemikalien mit Druck in die Erde, in die Demokratie einbringen, solange bis sie bricht. Und das frei werdende Demokratiegas, das müsst ihr dann einsammeln. Und dann werden wir auch unabhängig von den Russen. Und das wird dann durch Giftmüll ersetzt. Ja, wahrscheinlich. Eventuell gibt es irgendwo anders ein Erdbeben, aber da sind wir da nicht dran schuld. Wir sprechen da ja nachher noch drüber. Erdbeben? Islamismus fördern. Also nicht aber wirklich was ist ein Erdbeben. Denn mit den ganz vielen normalen muslimischen Menschen oder solche, die so gelesen werden und wahrgenommen werden. Die lesen in ihrem Antrag nichts über antimuslimischen Rassismus, nicht über ihre Alltagserfahrung, täglich diskriminiert zu werden, aber sie müssen sich mit dem Vorwurf des Islamismus auseinandersetzen. Also ich wage es stark zu bezweifeln, dass, Zitat, ganz normale muslimische Menschen in Deutschland täglich Rassismus erfahren. Das war ich sehr stark zum Zweifeln. Täglich. Aber gut, wenn das schon halt der Blick ist, der, wenn jemand nicht lächelt zum Beispiel, dann weiß ich, wie der Helge das definiert. Die Definitionen ändern sich auch ständig. Ja, und außerdem Wuppertal. Vielleicht ist das also. Ja, Wuppertal ist halt auch eine. Ach Quatsch, da gibt es auch nicht jeden Tag. Eine multikulturelle Stadt, sage ich jetzt mal vorsichtig. Ja, eben. Ne? Das, ja, das sind viel zu viele, als dass sie jeden Tag Rassismus erleben. Ja, können. Mit sogenannten ganz normalen muslimischen Menschen meint er ja verschleierte Leute, die er ja auch schon sein Büro angestellt hat und da ja auch ganz stolz drauf war, dass er sowas macht. Aber das sind nur, die hätten das gerne, dass das ganz normale muslimische Menschen sind. Ja. Und du arbeitest da auch schön drauf hin. Ich sage Ihnen, wenn Sie konzeptuell erfolgreich gegen Islamismus arbeiten sollen, dann dürfen Sie nicht über antimuslimischen Rassismus und Formen von... Genau, dann geben Sie den Islamisten bitte alle Tools in die Hand, hier die Gesellschaft hier zu spalten und den Leuten zu erzählen, ja, hier, ihr werdet alle hier nur diskriminiert und passt euch erst gar nicht an, bemüht euch erst gar nicht darum, mit irgendwelchen Leuten nebeneinander zu leben oder so, ganz normal, sondern ihr habt ja einen Anspruch und der wird nicht erfüllt, ihr seid die besseren Leute und ja, geht mal auf in eurer Religion, macht das mal. Nicht in dieser Gesellschaft hier, sondern schön in eurem. Ja, das wird sicherlich helfen, dass weniger Extremismus ist. Ganz bestimmt, Helge. Ganz bestimmt. ...von Fremdenfeindlichkeit und Integrationsfeindlichkeit und tätlicher Stigmatisierung schweigen. Kollege, wenn bitte. Sie wirklich Islamismus bekämpfen wollen, dann kämpfen Sie auch gegen Rassismus. Lernen Sie daraus. Vielen Dank. Was? Lernen Sie was? Wenn Sie Islamismus bekämpfen wollen, bekämpfen Sie auch Rassismus. Ist das so, willst du mir gerade erklären, dass weil wir so rassistisch strukturell Dingenskirchen sind, deswegen gibt es bei uns Islamismus, Helge, hast du das gerade gesagt? Bist du von allen guten Geistern verlassen? Also das frage ich jetzt ganz ernsthaft, das finde ich jetzt auch gar, auf einmal gar nicht mehr lustig, den lustigen Helge, ja, sondern jetzt gerade kommt mir ein bisschen die Kotze hoch. Das ist seine Meinung. Versprecher, ja. Bitte. Das ist so seine Meinung. Nee, das ist seine Meinung. Ist doch klar. Ist doch nie die Schuld der Leute. Ist doch Schuld das passt schon zu seiner Linie, dass halt Muslime nie an irgendwas schuld sind. Das passt schon. Dann nimmt einfach auch Opferpunkte und wehrt euch mal ein bisschen damit. Die einzigen Leute, die halt legitim, weil sie schlechte Menschen sind, halt schlecht sind, sind ja die Rechtsextremen. Deswegen sind die auch die größte Gefahr. Und das sind auch die einzigen, die irgendwen damit anstecken mit der Scheiße. Alle anderen natürlich nicht. Ja? Nee. Ja, vielen Dank, Helge, dass du mich am Ende nochmal wach gemacht hast. Ich war ja schon hier so im lustigen Taumel. Nee. Und das übrigens jetzt, das habe ich jetzt nicht pausiert, sondern da hat jetzt tatsächlich der Bundestag schon das Video gestoppt. Also normalerweise sieht man da immer noch, wie die Leute abwandern und ihren Applaus kriegen, aber beim Helge... Der Bundestagskat hat so ein Halsmaul. War der Turbo drin. Ja gut, so viel dazu. Ja, das war hart. Geht durch wahrscheinlich, ne? Nee, das von der CDU geht nicht durch. Das Demokratie-Fracking-Gesetz, das schon, ja. Aber das von der CDU nicht, ne. Ja, hier ist ein Tweet vom Deutsche Bahn Personenverkehr. Heute fährt der Female ICE von München nach Berlin. Warnung. Oder nee, das ist eine Werbung. Der Zug ist komplett mit weiblichem Personal besetzt. Und wie am Steuer auch? Der Strecke maßgeblich von Kolleginnen begleitet. Damit setzt die Deutsche Bahn ein Zeichen für mehr Sexismus. Mehr Sichtbarkeit von Frauen. Ja. Ich denke ja immer so, Frauen, gibt es überhaupt Frauen? Gibt es Frauen in der Gesellschaft überhaupt? Habt ihr schon mal eine Frau gesehen? Ich glaube, die sind total unsichtbar. Vor allem in der Bahn noch nie. Der Bahn. Der meinte, er wäre eine. Was ich mich frage, ist, warum bebildern die das denn alles mit alten Bildern? Warum steht denn alt dran? Ja, ich habe gefragt. Die Bilder sind ja nicht alt. Das ist so alt, das Bild. Die sind Teil der alten... Altbahn. Altbahn, ja. Alternativen Fotos. Also. Ja, war das so eine komische Farbgebung überhaupt? Das war Demokratie Rot, schwarz, weiß. Rot und Grau, das ist ja auch was, was. Dieses Rot-Schwarz-Weiß ist schon, macht mir schon ein bisschen Angst. Ich fühle mich da nicht mitgenommen. Da steht das auch noch dran, sehe ich gerade. Wie peinlich ist ja, das? Die haben sich Female ICE reingeschrieben. Ja. Hammer, ne? Ja, aber wie definieren die denn Female? Eine gute Frage. Habt ihr den Trailer für den Film gesehen? Von, ja. Wie heißt der Typ, Matt Walsh? Mhm, das gesehen, war echt gut, auf jeden Fall. What is a Woman heißt der Film. Und der Trailer ist auf YouTube, glaube ich. Wo habe ich ihn gesehen? Kann ich euch sehr empfehlen. Schaut mal danach, wenn ihr euch für Grundlagenfragen der Woken-Politik interessiert. Weil er ist im Endeffekt durch Amerika gereist, um rauszufinden, was eine Frau ist. Und allein die Zahl der abgebrochenen Interviews im Trailer, wo dann die Leute irgendwann sagen, nee, das diskutiere ich jetzt mit Ihnen nicht mehr, ist schon ein Grund, sich auf den Film zu freuen. Ja, das ist ja erwartbar. Das ist ziemlich lustig. Also. Ja, aber, dass es jemand macht, ist wichtig, Chris. Dass sowas auch, dass sowas für alle sichtbar in Blei gegossen irgendwie in der Stadt, in der Mitte angeschlagen wird. Weil wir sind immer noch an dem Punkt, ich lese immer noch so viele Leute, die sagen, wir müssen diese dummen Ideen einfach ignorieren, dann gehen die wieder weg. Und das ist genau das, worauf diese Mischpoke zählt. Ja, naja, wenn man es wirklich ignorieren könnte, insoweit halt, dass diese Leute auch ihre Scheiße nicht machen können, dann ja, aber das ist ja der Punkt, dass das ja gerade nicht passiert. Demokratie-Fracking-Gesetz kriegen wir ja trotzdem. Ne? Also, ja, und also Sichtbarkeit von Frauen in einer technikorientierten Branche, aber tut mir furchtbar leid, liebe Deutsche Bahn, und ihr wisst das eigentlich auch. Also ich meine, die Technik ist ja jetzt nicht, den Leuten ihre Fahrkarte zu kontrollieren. Die Technik ist vielleicht schon eher, diesen Zug zu führen, aber auch das ist nicht die richtige Technik. Die Technik ist, dieses Ding zu warten. Die Technik kommt von Siemens, oder nicht? Ist dieses Ding zu warten die ganze Zeit. Und da kannte ich hier mal einen, der hier bei mir in der Nähe gewohnt hat, der einer von den Leuten war, die unter anderem diese ICEs halt eben regelmäßig warten. Und das ist auf jeden Fall ein harter Job, so, ne? Und nach dem, was der mir so erzählt hat. Und also da ist der Frauenanteil sicherlich nicht sehr hoch. Und das liegt garantiert nicht daran, dass die das nicht machen dürfen, sondern das liegt wohl daran, dass sie das nicht machen wollen, ne? Also dabei ja, Wind und Wetter ist auch nicht so hoch, ne? Und auch da, wo die Frauen sichtbar sind, zum Beispiel als Kontrolleurin, das habe ich ja auch mal erlebt, dass hier in einem Nachtzug aus Frankfurt einer halt da rumrandaliert hat, der irgendwie kein Ticket hatte und besoffen war und der Schaffnerin halt vorgeworfen hat, sie würde ihn kontrollieren und die ausländischen Fahrgäste halt nicht und die üblichen Sprüche. Und da mussten dann Leute halt dazwischen gehen. Weil der Typ 2-3 Köpfe größer war als das Mädchen und zweimal so breit. Ja. Das ist halt die Frage, wollen wir das so? Bei gerade wo das Klima in dem öffentlichen Nahverkehr immer rauer wird. Brauchen wir da wirklich, möchten wir das? Oder sollten wir die Leute da nicht zu zweit schicken? Sagen würde, dass es unbedingt das rauer wird, weil solche Sachen gab es ja sicherlich auch schon immer. Ja, aber insgesamt. Punkten. Ja, aber ja, irgendwelche Messerstechereien gab es vielleicht früher. Gab es jetzt auch gerade wieder, ja. Ja, ne? Das stimmt also, natürlich, ja. Aber da war ja auch ein Polizist dann irgendwie in... Da war ein Zivilpolizist im Zug außer Dienst wohl, ja. Der sich dann da drauf... Aber, genau, sowas gibt es da ja auch noch, also Fahrgäste und so. Ne? Also das ist, glaube ich, nicht so das Ding. Aber was mich halt... Also diese Leute von der Bahn denken halt wirklich... dass das irgendwie jetzt ein richtiger Marketing-Coup irgendwie ist oder irgendwas, wo die Leute alle schreien, oh ja, ja, endlich, Fortschritt ist erreicht. Die stinkenden jetzt fahre Männer, ich Bahn. Ja, sind nicht mehr in der Bahn. Also, wollten die nicht auch mal Frauenabteile einrichten oder sowas? Das ist ja auch ein losgegangen, zu das Wort. Ja, das war eine regionale mal, das war Geschichte. Irgendwie eine regionale Geschichte, in ja. Sachsen oder so. Ja, oder ja irgendwo, sowas. Aber ich brauche nur Geld extra. Ja. Und es ist halt auch wieder bezeichnet, dass es halt ein ICE ist, wie immer. Also es ist nicht irgendwie die Regionalbahn von Hagen nach keine Ahnung, sondern es ist halt ein ICE. weil es müssen ja auch die Spitzenjobs sein und das und das und das und eben halt nicht, wie du gesagt hast, im Ausbesserungswerk die Räder tauschen halt. Ja, wobei die gut verdienen, die Leute, ne, die diese ICEs warten. Das ja, ist nicht die Sache, das erwarte ich eigentlich auch, wenn die Dinger so schnell fahren. Ja, also das ist schon, von daher, das geht schon, aber ja, es ist halt ein ziemlich harter Job auf jeden Fall. Ist kein Spaß. Yay! Da war auch schon mal. Ich glaube, das kommt mir bekannt vor, da waren wir schon mal. Echt? Das hatten wir schon mal? Nicht? Aber da steht 2022. Ich glaube, du meinst dieses Wahlplakat von den Grünen, oder? Ich meine das Regenbogenportal. Ja, das ist nicht das Regenbogenportal. Nee, das ist was anderes. Das ist was anderes. Das ist die Zeitschrift Portal von der Potsdamer Universität. Ach so. Und ja, kannst du es irgendwie so machen, dass wir mehr von der, also dass wir das Bild vielleicht irgendwie, kannst du es ein bisschen rein, dass wir mehr von dem Bild sehen? Das ist ein bisschen doof, ich wollte eigentlich eine Bildbesprechung. Ah, ist auch nicht ideal, oder? Wie sieht das dann auf dem Dings aus? Ist auf jeden Fall ganz sichtbar jetzt. Okay, dann, ja, eine kleine Bildbeschreibung vielleicht. Ne? Was sehen wir denn hier? Was zeigt uns denn das Potsdamer, wo habe ich es denn? Ich habe es mir doch auch hier. Ah ja. Was zeigt uns das denn? Was sitzt denn in diesem? Also erstmal zentral haben wir hier natürlich das Redepult im Vordergrund. Steht ein Computer auf dem Redepult. Es ist ein Regenbogenaufkleber an der Seite auf dem Redepult. Und hinter dem Redepult steht eine Person mit behaarten Oberarmen, Vollbart und behaarten Beinen, die allerdings ein Kleid trägt und eine Schleife im Haar, Ohrringe und offensichtlich entweder sie ist amerikanischer Ureinwohner oder der Strich unter dem Auge soll eine Art Make-up andeuten. Scheint also auch derjenige zu sein, der hier die Lehre in dem Saal führt. Der Saal ist hübsch dekoriert mit Fahnen im Hintergrund. Da hält jemand ein regenbogenfarbenes Band hoch in der letzten Reihe. Balance, ganz wichtig, auch im Hörsaal weiß man ja, Balance, damit die Leute sich wohlfühlen. In der Mitte geht eine blauhäutige Person mit grünen Haaren und einer Latzhose eine Treppe herunter. In der ersten Reihe sitzt ein Mann mit oder eine männlich gelesene Person mit Turban neben einem Punk oder einer Punkerin oder einem Punkix. Dahinter sitzt ein lila Huhn neben einer Frau mit einem Kopftuch. Ganz hinten noch eine Blondine mit einem braunen Bart und eine Hexe kommt die Treppe herunter. In der Mitte der Treppe steht eine Person, ein anthropomorpher Elefant mit einem roten Pullover. Daneben sitzt eine rassistisch-stereotype Karikatur einer Person of Color. Auf der rechten Seite im Auditorium haben wir verschiedene Personen vorne, das könnte Batman sein. Also, wie man sich das an der Uni vorstellt eigentlich. Vorne ist eine Frau mit Selfie-Machen beschäftigt, der andere hat einen Kopfhörer auf. Flaggen haben sie auch aufgehängt, ne? Ja, das hatte ich vorhin erwähnt. Ja. Das habe ich nicht zugeschaut. Es ist ein schönes Werk eigentlich. Also, früher hat man sowas naive Kunst genannt. Das waren so die Leute, die wollten gern malen, aber sie konnten es nicht. Heute hat dieser Kunststil irgendwie die halbe Welt erobert, vor allem bei den Leuten, die sich für ihre Kunst nicht besonders anstrengen wollen, und das ist bei den Woken ja weit verbreitet. Ja, eigentlich geht es mir mehr um das Titelbild als um den Inhalt. Du kannst ja mal ein bisschen runterscrollen, da können wir mal über die Titel gehen. Womit beschäftigt sich denn so ein Uni-Magazin. Natürlich, die Uni muss die gesellschaftliche Realität reflektieren. Ja, muss sie das? Ich dachte, die Uni soll nach Exzellenz streben und wissenschaftlichen Erkenntnissen. Aber gut, was auch immer. Manche haben ja verschiedene Prioritäten irgendwie. Selbstverständlich unterschiedlich. Warum sie Diversität persönlich bewegt, wie sie erforschen oder sich für mehr Vielfalt engagieren. Davon erzählen Studierende und Mitarbeiter gesagt, der Uni Potsdam. Dann wenn du das Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gesagt, das wäre noch schlimmer gewesen. Eine Sprache, die alle Menschen inkludiert, Teilhabe ermöglichen. Okay, das ist was über Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen. Da will ich mich nicht drüber lustig machen. Das Refugee Teachers Programm will geflüchtete Lehrkräfte an Brandenburgs Schulen bringen. Ich hoffe, sie bringen ihnen vorher Deutsch bei. Nicht alle gleich behandeln. Ja, wie, warum nicht? Ich dachte, so wollten wir das machen. Unterschiedlich ist unterschiedlich behandeln. Das House of One in Berlin wird 3 Weltreligionen unter einem Dach vereinen. Na, viel Spaß. Das haben sie doch in Israel, also in Jerusalem auch schon mal probiert. Ja, guck an. Umgang mit Diversität und sozialer Ungerechtigkeit an der Schule. Dann gibt es queere Bühnenkunst, Neo-Burlesque-Szene in New Orleans, Berlin und Warschau. Das möchte ich in meinem Uni-Ding lesen, ja. Was über queere Neo-Burlesque in New Orleans. Dann die Oase der Biodiversität, okay. Ja, was hast du denn Neo-Burlesque? Stangen tanzen oder wie? Ja, wahrscheinlich, weil Burlesque ist ja ausgestorben in dem Sinne und Leute, die heute halt so Burlesque-Scheiß machen, die sind dann Neo-Burlesque, nehme ich an. Eine Oase der Biodiversität, da ist damit aber ein sinnvoller Artikel zwischen den vielen Mist geschubst worden, wo es um halt Pflanzenvielfalt geht. Tipp, Pflanzen haben keine Religion, liebe Universität Potsdam. Dann geht es natürlich um die Ukraine. Mikroorganismen und eine Denkfabrik namens Scriptio Continua auf Sardinien. Das hört sich doch ganz nett an. Ja, das steht so alles in einem Uni-Dingsbums und bezahlt wird das aus den Studentenbeiträgen, nehme ich an, hoffe ich. Oder vielleicht auch aus Steuermitteln. Es geht dann weiter mit dieser, also das grausame Artwork zieht sich auch durch die ganze Ausgabe hier, beziehungsweise durch diesen Titelartikel Graune. Ach, da ist noch mehr. Space Lectures. Ja, mit Strafverschärfung werden Straftaten kaum verhindert. Vampire im Altbaukeller. Ja gut, das sind ja dann eher wieder Sachen, die ich in einem Uni-Ding sogar erwarten würde. Mathematik. Igel in Berlin, ETH Hoffmann. Die zweite Hälfte ist was für normale Studenten anscheinend. Die reißen einfach die erste Hälfte von der Zeitung ab, werfen die weg und lesen dann nur die zweite nicht. Ich hätte gerne nur den Sportteil. Ja, so. Oder die Funnies. Ja, also die Hälfte ist Käse im Prinzip, oder wie? Verstehe ich das? Ja, würde ich sagen. Die Hälfte ist ein neo-identitärer Unsinn. Und dann kommen noch ein paar Artikel über Sachen, die so Leute interessieren könnten. Nach dem queeren Stangentanztheater. Kochtipps, Schminktipps, Frisiertipps. Ja, wir hatten ja gerade schon über die Sache mit den Frauen gesprochen und also mit den Was ist eine Frau? Und hier geht es jetzt um das Thema, es gibt 2 Geschlechter und das hat nämlich hier der Peter Boghossian da in Portland auf so ein Schild geschrieben und hat sich dann da mit Leuten unterhalten. Und was er quasi wissen wollte von den Leuten ist, was im Endeffekt sie meinen, was sie da, also ob sie diese, ob sie da jetzt zustimmen, nicht so zustimmen oder total ablehnen, total zustimmen, halt so diese Einschätzung und was sie denken, also ob sie irgendwas, warum sie das meinen und ob man sie da irgendwie umstimmen könnte oder so. Und das ist vor diesem Gebäude da stattgefunden und dann gibt es dann halt so eine Szene, wo dann von diesem Dach irgendwelche, diese Leute, die jetzt hier unten drunter stehen, darunter rufen, weil das nämlich wohl so ein Soziologie- Department von der Universität ist und die sich natürlich tierisch, die haben nur das Schild gesehen mit den 2 Geschlechtern und regen sich tierisch drüber auf, dass er sagt, es gibt 2 Geschlechter und er nimmt die dann quasi direkt mit rein in diese ganze Geschichte, also die meinen dann so von wegen, ja, das hier, wenn das jetzt Transmenschen sehen, dass da steht 2 Geschlechter, das fügt denen dann Schaden zu, ne? Causes harm. Und harm, harm, harm. Und das ist doch ganz furchtbar. Irgend so eine Dame, und es ist eindeutig eine Dame, behauptet, sie wäre non-binary mit they-zen-pronouns. Oder solche Dinge. Und er nennt sie dann she oder her. Das ist natürlich ganz furchtbar. Und die eine behauptet dann irgendwie so, ja, wir wollten ja nur gucken, was sie hier so machen. Und er sagt dann so, ist das so? Wollten sie das wirklich? Und nimmt das dann quasi auch so auf mit von wegen so, ja, was, jetzt haben sie ja hier geguckt, so, was mache ich denn hier? Warum mache ich denn das? So, das haben sie ja jetzt verstanden, oder? Und die wissen es natürlich nicht und kommen dann wieder auf, nee, aber harm und harm. Und dann sagst du so, ja, aber ich denke, sie wollten hier nur gucken, was ich hier mache und warum. Was hat das jetzt mit harm zu tun und so? Also es ist, man merkt ja ganz gut, das ist halt unter Druck setzen, ne? Die wollen ihn da unter Druck setzen, die stehen da halt rum, der eine fängt irgendwas an von wegen, ja, ihr hier, lauter Weiße, die das hier machen und so. Und er fragt ihn dann direkt so, ja, wo kommt denn da jetzt die Hautfarbe rein? Was ist denn jetzt mit der Hautfarbe? Warum sind sie jetzt hier mit der Hautfarbe angekommen und so? Probiert also immer den Leuten das da klar zu machen, dass es ganz schön wild ist, was sie da irgendwie meinen. Aber das ist halt so ein Trupp von Leuten, die sind halt programmiert auf ihre Scheiße, die spulen sie da ab und erwarten dann halt, dass die Leute das dann einsehen und diesen Harm, ne, schlimme Schaden, den sie da anrichten, dann unterlassen. Ja, also sich da abziehen und dann geht es noch darum irgendwie, dass die eine sagt so, ja, das ist ja jetzt ein Statement, wenn sie schreiben, es gibt nur zwei Geschlechter und dann sagt er direkt so, ja, was wäre denn jetzt, wenn ich da jetzt noch ein Fragezeichen hintersetze, so, es gibt nur zwei Geschlechter, so, das ist eine Frage, das ist kein Statement mehr, das wäre ihnen dann lieber und das wäre dann okay, warum wäre denn das dann okay? Und so, er versucht dann immer so aus denen rauszukitzeln, wo da so der Unterschied ist und man merkt natürlich, es gibt keinen Unterschied und das wäre auch nicht genug und der sagt dann halt auch so, weil ich habe nämlich das Gefühl, das wäre auch nicht genug und es wäre natürlich nicht genug, weil im Endeffekt ist es halt verkehrt, dass er da ist und das irgendwie zur Sprache bringt und das ist in der Kirche nicht erlaubt und deswegen sind hier die hohen Priester der Soziologie und sagen, wir leiden. Ja, es ist ein Harm, den man sich praktisch aktiv abholen muss, ne? Also die sind ja da hingegangen und haben gesagt, ey, das ist jetzt harm. Sie haben das vielleicht immer aus der Entfernung gesehen, aber sie hätten ja nicht reagieren müssen, sozusagen. Naja, die meinen ja natürlich, dass sie ja die Vertreter dieser Dritten sind, die das dann eventuell sehen würden und diesen Harm dann haben. Na, die Transmenschen halt. Die haben ja den Harm und deswegen müssen wir jetzt rumzensieren, weil die das ja nicht abkönnen. Weil das ja nicht gleichwertige Menschen sind. Die müssen aktiv werden in der Form, dass sie da hingucken und das sehen und wahrnehmen und verarbeiten. Also, die ertragen sowas ja, aber diese Menschen sind halt niedere Menschen, die ertragen das halt nicht, also nach deren Leseart ja scheinbar. Und deswegen. Nur Schaden holt man sich ja normal nicht aktiv ab. Müssen die natürlich dahin und sich das, ja, das denken die auch. Die sehen das dann durch Zufall und erleiden dann Schaden. Weil sie da habe ich was gesehen. Zwei Geschlechter, ja. Fast wie gleißendes Licht. Oder so. Es ist natürlich schlimm, wenn sich nicht alle Menschen, ne, wenn nicht alle Menschen die eigene Realität anerkennen. Das geht ja nicht, ne, das reicht ja nicht, wenn man das selber tut. Da müssen alle mitspielen, ansonsten ist es ja, ist man ja im Recht, sich dann aufzuregen und so. Und diese anderen Menschen, die schulden einem das, dass sie an der eigenen Realität teilhaben, weil es eine Kirche ist und die da die Hohepriester sind und die das so entschieden haben, dass das so laufen muss. Ja. Ja, wir hatten ja schon lange nicht mehr so ein Video irgendwie von Universitäten, was großartig viral gegangen ist. Eine Zeit lang gab es das ja irgendwie jede Woche. Irgend sowas. Kannst du mal eine Get your hate speech off my campus! Get your hate speech off my campus! Ja, liegt wahrscheinlich daran, dass Milo nicht mehr tourt, ja. Mit Christina Summers oder so. We're creating a home here. Das noch. Ja, das war ja der Peterson. Irgendwas mit. Nee, das war bei in Yale, glaube ich, der dieser Farkas, irgendwas mit nur so Farkas oder irgendwie so. Okay, und, ja, und dem haben sie irgendwie gesagt, dass man nicht alle, da ging es um irgendwelche Halloween-Kostüme oder so. Und da war diese Geschichte mit von wegen. Creating home here. Ja, genau. Oder not creating, also you know. We need some muscle over here. Yeah, you know. Nee, das war, it's not about an academic space, it's about creating a home. So war der Spruch. Also von wegen, es geht nicht um akademisches Lernen oder so, sondern wir müssen uns ja hier wohlfühlen und zu Hause. Nee, dann geh halt nicht an die Uni. Komische Erwartungshaltung, aber gut. Ja, du musst ja auch ein bisschen anders sein. Ja. Werd naja, halt Nagellackiererin und. also. Hoch die Menstruationstassen! Zum Wohl. Wie oft habe ich mir in den letzten Jahren gewünscht, ach Gott, ich berichtige die Kinder schon, ich muss es so vorlesen, wie es da steht, Mars. Wie oft habe ich mir die letzten Jahre gewünscht, nachts von Unterleibsschmerzen wachgehalten zu werden und am nächsten Morgen Blut aus meiner Unterhose zu waschen. Mit Mitte 20 kann ich mich nicht daran erinnern, wann ich das letzte Mal regelmäßig meine Periode hatte. Und damit bin ich nicht alleine. Laut Schätzungen leiden in Deutschland knapp 3% aller Menstruierender. Kind, wenn du schon Wörter benutzt, die du dir ausdenkst, sieh zu, dass sie den Regeln entsprechen. Hier müsste es heißen, 3% aller Menstruierenden. Unter Amenorrhoe, also dem Ausbleiben ihrer monatlichen Blutungen, die möglichen Gründe dafür sind so unterschiedlich wie jede von uns selbst, angefangen beim Körpergewicht über Stress und psychische Belastung bis hin zu chronischen Erkrankungen oder eben einer frühen Menopause. Aber über die damit einhergehenden Sorgen, die mit jedem Tag größer und belastender werden, darüber wird kaum gesprochen. Ich finde es wichtig, dass wir einfach auch neue Opferkategorien aufmachen. Weil wir haben jetzt Opferkategorien, die schon ziemlich überfüllt sind. Da stehen vorne die Kuhnkes und die Strobels und die Brotnicks und die was weiß ich. Und da müssen wir einfach neue Sachen aufmachen. Weil jeder muss irgendwie was haben, wodurch er irgendwie Teil einer Opfergruppe sein kann. Sonst kann er als moderner Mensch anscheinend nicht mehr. Ja, aber ich meine, das ist ja wenigstens mal ein physisches Leiden, sagen wir es mal so. Das ist ja nicht dieses Ding, was wir eben hatten. Ist ja nicht mal was. Von wegen, wir fühlen uns so und du hast gefälligst, unsere Gefühle zu respektieren und aufzupassen, was für Ideen du hast und was aus deinem Mund rauskommt und was du hier irgendwie für Dinge tust, mit denen wir eigentlich überhaupt nichts zu tun haben, aber wir machen das zu unseren Dingen. Also insofern ist es ja jetzt nicht vollkommener Quatsch. Mal ganz abgesehen. Ja, aber dieses, es muss darüber gesprochen werden und Sichtbarkeit und all das. Ich habe das Gefühl, wie gesagt, es muss jeder inzwischen irgendwie eine Gruppe gründen können. Und ich meine, es gibt nun mal andere Leute, also nicht jeder, der irgendwie ein chronisches Problem hat, fühlt sich dadurch definiert oder muss das nach außen tragen oder. Ja, aber worüber wollen wir noch? Was ist denn also, da jetzt durchdefiniert? Weiß ich nicht. Ja, ich würde sagen, wenn die Periode anders ist als die regelmäßig. Also. Ja, ist ja dann auch so, oder nicht? Ich meine, wenn die Periode ausbleibt, dann wird man wohl auch keine Kinder kriegen können in dem Moment. Also es geht ja auch hier relativ gut aus, sie nimmt dann Hormone und dann freut sie sich, dass es wieder funktioniert. Hurra. Würde ich halt unterschönen, dass wir darüber gesprochen haben, aber was mich halt geärgert hat, war dieses, dass darüber nicht gesprochen wird. So, weil, ja, über Hämorrhoiden sprechen die Leute auch ungern, glaube ich. Das ist richtig und die Videos darüber haben trotzdem viele Aufrufe. Ja, es ist natürlich wahr, da draußen wieder irgendwie so ein Ding gemacht von wegen, ja, wir finden es ja schlecht, aber wir finden es auch schlecht und wir finden es auch schlecht, aber auf der anderen Seite ist es auch schlecht und wir wollen, was wir nicht haben, aber wir wollen es auch nicht und wir, weil es ist, ja, okay, alles klar, you do you, alles okay, also. Weißt du, wenn ich Erkältung kriege, fange ich auch nicht an, eine Selbsthilfegruppe zu gründen und zu sagen, die Opfer von Erkältung müssen jetzt mehr Sichtbarkeit in der Gesellschaft kriegen oder so. Sprecht doch mal darüber, wie schlimm Erkältung ist. Ja, wenn ich auf jeden Fall sowas sehe, wie viele Menstruierende so fühlen sich durch das Ausbleiben ihrer Periode weniger weiblich und sind frustriert. Das ist natürlich dann, also was mir dazu auf jeden Fall einfällt, ist, das ist wieder dieses Ding, Das ist alles vollkommen legitim, in deren Auge so, ja, wenn sich die Frauen hier nicht weiblich fühlen, das ist ja schlimm, so, da muss ja was getan werden, da brauchen wir ja gesellschaftliche Anerkennung oder so. Aber umgekehrt, ne, bei irgendwelchen Typen oder so, da ist es nur, das ist alles toxisch und ihr seid sowieso nur kaputte Frauen und seid mal mehr wie die Mädchen, die machen das alles viel besser und so weiter und so fort. Ne, da wäre das undenkbar, dass sie irgendwie sagen, so, ja, viele Lauch-Beta-Männer fühlen sich weniger männlich und sind frustriert. Das ist, ruft die Polizei, ihr gefährliche Neonazis im Verzug. Also, das fällt mir da eher ein als komischen Unterschied. Ja, ich fand es halt nur einfach in der Hinsicht interessant, dass halt wieder irgendwie nochmal was und nochmal noch eine Gruppe. Und alter Scheiß von 2014. Guck mal, Nathan Grayson in der Washington Post. Hier geht es um die bevorstehende, ich weiß gar nicht, wie man das im Deutschen genau ausdrückt. Ist es eine Rücknahme? Ist es eine Änderung? Ist es eine Aufhebung von dem Urteil? Eine Aufhebung ist es, genau. Ne? Von dem Roe vs. Wade Urteil, das die Abtreibung in Amerika bundesweit ermöglicht hat. Noch ist das ja nicht, das ist, geht ja nur aus einem Leak hervor, soweit ich das weiß. Noch ist das natürlich alles nicht in trockenen Tüchern. Wir werden sehen, was da passiert und auch welche Auswirkungen das dann hat. Ich denke, wenn das wirklich so, wie es jetzt aussieht, halt auf Bundesebene zurückverwiesen wird, auf Landesebene zurückverwiesen, also Staatenebene in dem Fall, dann könnte das natürlich in einigen republikanischen Staaten dazu führen, dass Frauen dort erstmal nicht mehr abtreiben können. Was ich auch natürlich für Unsinn halte, weil in gewissen Situationen sollte das durchaus möglich sein. Natürlich nehme ich nicht den Standpunkt der Jusos ein oder den von Jutta Ditfurth, die mal gesagt hat, meine zweite Abtreibung war meine schönste. Aber in Amerika ist es doch, glaube ich, auch üblich, für gewisse Sachen dann eben über die Grenze zu fahren oder sowas. Ne? Ja gut, aber ich meine, natürlich gibt es da arme Leute, die können das dann vielleicht nicht und so weiter und so fort. Die gehen dann vielleicht zum Engelmacher. Gerade die. Mit dem Kleiderbügel und das will, niemand will das. Das Problem von der ganzen Geschichte ist, dass das halt in Amerika jetzt zu einem Teil von diesem Kulturkampf geworden ist, sofort schlagartig. Also es ist noch nichts passiert, aber es reißen sich schon die Leute schreiend auf der Straße die Haare aus. Die ganze Zeit. Und einer von denen ist halt hier unser alter Freund Nathan Grayson. Bekannt dafür, dass er Gamergate mit ausgelöst hat, indem er eine sexuelle Beziehung zu einer Spieleentwicklerin unterhalten hat, über die er lobend in seinen Artikeln gesprochen hat. Ethics in Game Journalism oder so. Irgend sowas. Naja, auf jeden Fall schreibt er hier, dass die Spieleindustrie nicht genug tut gegen diese Roe vs. Wade Entscheidung, also gegen diese Aufhebung eines Gesetzes, die noch nicht mal irgendwie in trockenen Tüchern ist. Tut die Videospielindustrie zu wenig? Erstmal würde sich der normale Konsument fragen, was hat die Videospielindustrie damit zu tun? Aber ihr wisst ja, das Private und vor allem auch das, was euch Spaß macht, ist politisch. Und so serviert er uns halt hier, was Bungie zum Beispiel, die Macher von Halo und Destiny 2, die jetzt bei Sony sind, die haben ein Statement rausgegeben, wo sie halt für die Beibehaltung der bisherigen Praxis sind, weil das sei ein Schlag gegen die Freiheit in Amerika. Dann planen wohl einige Leute in der Industrie einen Streik, einen einwöchigen Streik. Ja, und dann kommt halt noch wird dann da gesagt, ja, wir haben 20 große Videospielhersteller angerufen und sie gefragt, was macht ihr dafür, dass Abtreibung in Amerika legal bleibt? Wenn ich ein Videospielstudio wäre, mir würde jemand so einen Brief schreiben, würde ich den in die Ablage P tun. Eine komische Anfrage. Ich sage, ja, was machen wir denn? Wir lenken die Typen ab. Und genau das haben 18 von 20 Studios auch getan. Ablage P, keine Antwort. Die einzigen, die was dazu gesagt haben, waren Microsoft und Activision Blizzard. Wen wundert's? Die haben beide gesagt, es ist alles, alles schrecklich. Wir müssen da was tun. Wir müssen als auf Verfassungsebene dahin gehen und Abtreibung in die Verfassung schreiben, das Recht darauf. Microsoft hat gesagt, wenn es winzig und weiß ist, winzig und weich ist, dann hat es kein Recht zu existieren, oder wie? Ja, aber insgesamt halt viel zu wenig und man muss mehr machen. Denkt an Gamergate. Hat das echt geschrieben? Nein, das hat er nicht geschrieben. Ich dachte schon, Abtreibung muss legal sein bei Gamergate. Würde mich nicht mal wundern. Obwohl natürlich, also Moment mal, also nicht, dass er es nicht erwähnen würde. Ne? Gamers have a tendency to bristle at issues pertaining to women, both in-game and out, as evidenced by regular online blow-ups against prominent women in the industry, pioneered by 2014's Gamergate movement and a series of recent scandals surrounding sexism and corporate culture within companies like Activision Blizzard and Ubisoft, as well as on live streaming platforms like Twitch. Also, ja. Ne? Also im Endeffekt hat er schon gesagt, aber passt auf, sonst, ne? Gamergate. Ja, wie gesagt, auf der einen Seite bin ich da voll dafür, dass Frauen die Möglichkeit haben, abzutreiben, wenn das nötig ist. Absolut dagegen bin ich, das so zu tun, als sei das keine große Sache. Und man könnte da irgendwie feiern oder sowas Ähnliches. Oder wenn dann so Feministinnen davon sprechen, das seien Parasiten, die sich in ihnen einnisten und so. Aliens, ne? Da kriege ich echt einen zu viel. Also da habe ich kein Verständnis für. Nochmal ja. Bundestag, weil es so schön war. Perfekte Überleitung. Apropos kein Verständnis, der Deutsche Bundestag hat sich in der zweiten Lesung, glaube ich, oder war es die erste? Es war die erste, glaube ich, mit dem Verbot der Werbung für den Schwangerschaftsabbruch beschäftigt. Lass mich raten, Sie haben sich hauptsächlich mit dem Verbot von Schwangerschaftsabbrüchen beschäftigt. Das auch. Die Linke hat nämlich einen Antrag hier eingereicht, den wir da schon sehen, 200, oder nee, wo steht das? Also steht da nicht dran, aber es, in dem Antrag geht es wohl auch darum, dass die 218 auch direkt weg haben wollen, ja. Ach so, ja. Damit wir bis zur Geburt abtreiben können, klar. Hier in Beratung des Antrags CDU-CSU, Interessen der Frauen stärken, Schutz des ungeborenen Kindes beibehalten. Und darunter doch noch Beratung von Linke, 2018, ja, ganz umstritten, ja. Super. Ja, und natürlich den von der Bundesregierung, der ja im Endeffekt dann mit Sicherheit auch durchkommen wird. Vorgestellt von Herrn Buschmann, unserem Justizminister, der auch direkt darauf hinweist, dass quasi die aktuelle Version von diesen Artikeln ja im Endeffekt auch auf dem, so wie das transsexuellen Gesetz, was wir auch der FDP mit zu verdanken haben, was ja jetzt angeblich so unterdrückend und furchtbar ist, so haben wir auch den aktuellen Stand von diesen Abtreibungsparagrafen mit der FDP zu verdanken, sagt zumindest der Buschmann. Aber jetzt ist natürlich alles furchtbar und muss sich ändern, weil freiheitseinschränkend und keine Ahnung. Ja, und ich wollte euch die, hatte ich die schon ausgewählt? Ja, ich glaube, ich hatte die schon ausgewählt. Auf jeden Fall die Dame von den Linken wollte ich euch geben. Coole Chance. Und die bekommt auch eine schöne Zwischenfrage. Ulle Pulle! Könnt ihr gerne auch noch kriegen. Nee, geh weg, bitte nicht die Ölepulle. War auch nicht Mr. Quadratkopf. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, sehr schön, liebe KollegInnen. Nach über 90 Jahren wird der Nazi-Paragraph 219a mit dem Frauen und Ärztinnen entmündigt und drangsaliert werden, bald endlich der Vergangenheit angehört. Der Nazi-Paragraph, natürlich. Ja. Bestes Argument. Ja, da haben wir ja alles gesehen, mach mal den nächsten. Nee, da kommt gleich noch die passende Zwischenfrage dazu. Dafür sorgen wir jetzt. Die Bezeichnung Werbeverbot ist aber einfach nur widerwärtig und untergräbt noch heute den Kampf der Frauen für körperliche Selbstbestimmung. Denn das ist doch der Kern, um den es hier geht. Es geht nicht um Werbung, es geht um neutrale und umfassende Informationen über einen medizinischen Eingriff. Frau Kollegin, erlauben Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Krings. CDU-Fraktion verlängert übrigens auch Ihre Redezeit. Vielen Dank, Herr Präsident. Vielen Dank, Frau Kollegin. Ich will nur einen einzigen historisch sachlichen Punkt richtigstellen, weil er mehrfach jetzt falsch genannt worden ist. Sind Sie bereit, zur Kenntnis zu nehmen, dass der Vorgängerparagraf dieses Werbeverbotes, was hier heute jedenfalls deutlich eingeschränkt werden soll, nicht in der Nazizeit entstanden ist, sondern in der Weimarer Republik, einer Vorgängerdemokratie, die sicherlich nicht perfekt war, aber wo demokratische Parteien gestritten haben, auch um solche Themen. Und dort ist er konzipiert worden, ist in der Tat erst 1933 ins Gesetzblatt gekommen, aber konzipiert worden in der Weimarer Zeit, ein historisches Faktum. Sind Sie bereit, das zur Kenntnis zu nehmen? So, die Preisfrage. Ist die Dame bereit, dieses zur Kenntnis zu nehmen? Antwort A, nein. Antwort B, absolut nicht. Antwort C, ausweichen. Was mansplainst du mich an? Antwort C. Ja, zur Kenntnis. Ja, ich nehme es zur Kenntnis, aber ich sehe es anders oder so. Zur Ansicht nicht. Ich finde, meine Kollegin von der SPD hat das schon sehr gut dargestellt, wie der historische Verlauf war. Und meine letzten Rede, der Sie ja auch sehr interessiert gelauscht haben. Ich erinnere mich an Ihre Zwischenrufe, da habe ich auch noch mal ganz genau dargestellt, in welchem Geist dieser Artikel entstanden ist und dieser Paragraph umgesetzt wurde. Und Sie können die gern noch mal anhören. So. Ja, die Kollegin von der SPD hat natürlich das Gleiche behauptet, was sie auch gerade behauptet hat. Mit anderen Worten, das wird nicht zur Kenntnis genommen. Weil das ist ja so ein super Argument. Nazi, Nazi, Nazi. Ja, das ist alles super. Und, ja, das lässt man sich ungern wegnehmen, ne? Das ist klar. Aber gut, ich mache dann mal weiter, weil wenn ich dann nämlich höre, liebe CDU-CSU, das sind Zitate von Ihnen, man muss ja nicht jede Mode mitmachen und Abtreibungskliniken werben dann so wie Schönheitskliniken und gerade eben wieder, dann gibt es die zielgruppenspezifische Werbung. Dann frage ich mich ja, welches Frauenbild haben Sie eigentlich? Denken Sie wirklich, dass irgendeine Frau sagt, Mensch, das ist ja mal eine spannende Erfahrung, so eine Abtreibung, jetzt mache ich das? Oder Mensch, was für eine schöne Broschüre, dann mache ich wohl eine Abtreibung. Glauben Sie, dass Frauen so denken? Ja, ich merke schon, alles klar. Sie merken schon selbst, wie absurd das klingt. Ja, das klingt in der Tat absurd. Ja, vor allem, wenn man weiß, was Jutta Ditfurth so gesagt hat, zum Beispiel. Dann klingt das total absurd. Ja, also absurde Argumente aber, ne? Ja, ich meine, die anderen Sachen mit irgendwelchen schönheitschirurgischen Sachen und so sagen sich die Leute auch nicht einfach so, die Broschüre ist ja schön, das lasse ich mich mal operieren oder so. Ich wollte schon immer Möpse haben. Außerdem werden aber 100.000 Kinder im Jahr abgetrieben, allein in Deutschland. Von daher werden da auch ein paar bei sein, denen vielleicht der Grund nicht so 100% astrein ist. Also man könnte halt ja auch das Blöde, das, was halt Abtreibung so unsinnig macht, ist halt, dass man vorher darauf achten kann. Das ist ja recht, das ist ja auch frauenfeindlich. Das haben wir ja schon gelernt. Ja, wissen wir ja alle. Ist klar. Aber ohne Gummi machen ist auch frauenfeindlich. Da kommt sie auch gleich drauf zu sprechen. Boah. Ja? Kompromissregelung der Großen Koalition ist ein Elend. Und wenn die CDU-CSU dieses Elend, den jetzt mit ihrem Antrag auch noch festklopfen will, liebe Kolleginnen, dann sage ich mal stellvertretend für die Mehrheit des Hauses und der Gesamtgesellschaft, nö. Oh, doch. Und der Gesamtgesellschaft? Die Streichung von 219a. Okay. Und ja, das ist richtig, ist nur der erste Schritt, den wir gehen müssen. Schwangerschaftsabbrüche, die auf den Wunsch der Schwangeren durchgeführt werden, müssen endlich entkriminalisiert werden. Auch das EU-Parlament und die Weltgesundheitsorganisation fordern exakt das. Deswegen muss auch Paragraph 218 endlich weg. Und deswegen brauchen wir nicht nur eine Kommission, die darüber diskutiert, ob 218 fällt, sondern wie. Und wir brauchen diese Kommission. Also entkriminalisieren, okay. Aber warum muss dann Werbung dafür gemacht werden dürfen? Verstehe ich nicht. Verstehe ich wirklich nicht. Ich denke nicht, sollte jetzt eine Legalisierung von Marihuana irgendwann kommen, denke ich nicht, dass du dafür Werbung machen darfst. Also jetzt ein grober Vergleich vielleicht, aber ich will einfach sagen, das sind doch zwei völlig verschiedene Paar Schuhe, ob ich etwas erlaube oder ob ich die Werbung dafür erlaube. Und so wie sie das dargestellt hat, ja, jetzt muss der weg und dann muss auch der weg. Nee, die Werbung funktioniert sowieso nicht. Das steht nicht im Zusammenhang, sondern das ist einfach das, was sie beides will. Also steht nicht direkt im Zusammenhang, aber das ist natürlich das, was sie wollen. Und das es ist auch vollkommen egal. Es ist egal, was sie sagen. Die hat ja gerade schon gesagt, Kompromiss. Und es gab ja diesen Kompromiss. Sie haben ja diesen Kompromiss gemacht in der Großen Koalition. Aber diese Leute reden einfach immer weiter, als wäre nichts geschehen und sagen, es ist nicht hinnehmbar, es ist nicht haltbar, es geht nicht und wir müssen es ändern. Und es beschäftigt sich niemand damit, es wird hier nie genannt, was jetzt dieser Kompromiss war, was der jetzt, also außer eigentlich von dem AfD-Sprecher, der auch konkrete Beispiele gebracht hat, wo er halt eben meint, ja, hier gibt es die Informationen, da gibt es die Informationen, hier gibt es die Informationen sogar in mehreren Sprachen. Und und der AfD-Redner hat auch gemeint, dass es ja im Endeffekt mit dieser Regelung, dass man sich beraten lassen muss und dass die Beratung natürlich von jemandem kommt, der jetzt diesen Eingriff nicht durchführt, auch wieder gut ist. Im Endeffekt und deswegen, dass die Leute halt auf irgendwelchen Webseiten sich da durchlesen sollen, was sie da irgendwie machen und dann da auch direkt hinfahren und das dann machen können oder so, ist vielleicht auch nicht so unbedingt die beste Idee. Ja, ist alles nachvollziehbar, aber es gibt ja natürlich, also das beste Argument eigentlich dagegen ist halt dieses Ding, dass man sagt so, okay, wir machen es halt nicht im Strafrecht, sondern wir machen es halt mit einem Wettbewerb oder wir machen es mit den Berufszulassungen oder so. Aber das machen sie ja nicht, dieses Argument treffen sie ja nicht. Also es wurde zwar von Journalisten wurde das aufgerufen, aber von den Leuten am Bundestag wurde es nicht aufgerufen eigentlich. Also ich habe es zumindest nicht gehört. Und da ist es immer nur, oh, es ist schreiendes Unrecht und es geht nicht und es ist Nazi, Nazi! Und ja, es ist ja vollkommen egal, wir wollen einfach dahin, wo wir halt hinwollen, ne? Das ist das einzig Entscheidende und was wir dann da irgendwie erzählen müssen den Leuten, um da hinzukommen, das gucken wir uns dann an, da machen wir uns dann Gedanken drüber, aber da irgendwas zu verargumentieren oder so, oder mal drüber nachzudenken, was das halt bedeutet, wenn das entkriminalisiert wird, wie sie jetzt gerade so schön sagt, die komplette Abtreibung halt bis zur Geburt oder so. Also. Aber das wird natürlich nicht drüber geredet. Das müsste man dann vielleicht mal sagen, warum man das überhaupt möchte. Dann, weil dann hast du ja auf jeden Fall ein empfindungsfähiges Lebewesen dann irgendwann mal da. Und das willst du dann immer noch umbringen, oder wie? Ja, vor allem müssen sie das bei diesen Beratungen wohl erklären. Das habe ich mal gelesen, dass sie sich darüber beschweren, dass diese Beratungsstellen meistens von irgendwelchen Kirchen sind und die das natürlich nicht so gerne sehen. Ja, aber auch das sagen sie hier nicht. Das sagen sie zumindest jetzt hier nicht. Sagen sie nicht, ne? Aber ich kann mir das schon so ein bisschen vorstellen, wie so eine Prüfung früher bei der Bundeswehr oder so, wo sie dich da so ein bisschen in die Zange nehmen halt, ne? Warum willst du das denn jetzt? Ist das wirklich so wichtig? Geht das wirklich überhaupt nicht? Ja, irgendwelche Leute haben halt gemeint, dass der AfD-Typ hat das auch vorgelesen, irgendwie angeblich aus irgendeinem Urteil. Hat er irgendwie vorgelesen, dass halt eben das dieses potenzielle Kind, sagen wir es mal so, auf jeden Fall Rechte genießt und diese ganzen Geschichten sind halt dazu da, um das dann halt der Mutter das halt klar zu machen. Aber dann kann die halt hinterher immer noch selber entscheiden. Und im Endeffekt ist ja auch niemand komplett dagegen. Es gibt ja im Moment diese Position eigentlich da überhaupt gar nicht. Also ich habe sie zumindest nicht gehört von irgendjemandem. Ja, ich verstehe auch nicht, wieso 3 Monate zur Entscheidung nicht reichen sollen. Ja. Also das leuchtet mir auch nicht ein. Ja, also doch, da gibt es ja dann möglichen Ausnahmen für irgendwelche Untersuchungen, die man dann machen kann wegen Behinderung oder so ein Zeug. Also ich habe es mir auch noch nicht genauer angeguckt, aber ich meine, es ist irgendwie so, dass man dann auch nochmal wieder eine Ausnahme hat oder so. Ja. So ja, vor. Das kann sein, dass doch aktuell steht nicht mal fest, wer darin wie arbeiten soll, von der Einrichtung ganz zu schweigen. Deswegen fordern wir in unserem Antrag auch, dass reproduktive Gerechtigkeit endlich zum Regierungsziel erklärt wird, damit wir auch endlich vorankommen. Und mal zum Thema reproduktive Gerechtigkeit muss zum Regierungsziel erklärt werden. Und was bedeutet reproduktive Gerechtigkeit? Dass wir abtreiben können bis immer. Reproduktive Gerechtigkeit. Das wäre mal gerecht. Nachgelagerte Verhütung, wie das gerade von der AfD benannt wurde, was ja, ich sage dazu wenig. Aber stellen Sie sich mal vor, wir würden jetzt erwarten, dass jeder Mann, der keine Kinder will, eine Vasektomie durchführen lässt. Das wäre doch mal was, ne? Scheint aber auch ein bisschen absurd. Absolut übergriffig. Aber man erwartet. Ja, vollkommen absurd. Vollkommen absurd, totaler Quatsch. Man hat überhaupt ich weiß nicht, was sie meint, was sie vergleichen will. Also. Hä? Das war da wird doch kein Schuh draus, egal wie lange du da hämmerst. Ja, Männer macht doch auch Vergleich. Mal. Also den Frauen vorzuschreiben, dass sie irgendwie ein Beratungsgespräch durchlaufen ist, ist wie Männern müssen, so. Ist wie Männern die Klöten abschneiden, ja. Wenn sie keine Kinder wollen. Hello. Ich meine, warum heißt es überhaupt reproduktive Gerechtigkeit? Männer können doch auch nicht abtreiben. Dann kann das doch keine reproduktive Gerechtigkeit sein. Gerechtigkeit ist nur, wenn es die Frau macht. Ach so. Ja, wenn die Frau leidet in irgendeiner Weise weiterhin, ist das natürlich ungerecht. Das ist klar. Auch wenn du sie nur aus der Entfernung ein Schild zieht oder so. Wo drauf steht, Männer und Frauen, gibt nur Männer und Frauen. Ja, die Männer müssen ordentlich mit dem Kind leben. Also warum sollen das dann die Frauen? Gerechtigkeit. Ach so, schönes Standbild übrigens. Wartet ja schließlich von Frauen auch, dass sie Hormone schlucken, die massive Nebenwirkungen haben. Wer erwartet das von Frauen? Dein Freund oder wie? So, Mann erwartet, das ist gut. Ja. Ich meine, macht das erwarten. Aber auch schon, gerade wenn Mädchen jung sind und dann zum ersten Mal sich die Pille verschreiben lassen, dann machen die das nur, weil das von ihnen erwartet wird. Ja, ah, ja, genau. Ja. Heidi. Heido, Heida, was? Man erwartet von Frauen, dass sie für die Pille danach eine demütige Beratung über sich ergehen lassen. Und eigentlich erwartet man ehrlicherweise von Frauen auch, dass sie noch die Kondome dabei haben, um am Ende mit irgendeinem Typen diskutieren zu müssen, dass sich das ja nicht so toll anfühlt. Hallo? Hallo? Muss die Gesellschaft schon irgendwie für deine Fehler bei der Partnerwahl aufkommen, oder was? Damit Gerechtigkeit herrscht, oder ich... Alter, warum? Ja, bitte, wer denn sonst? Sonst schmeiß den Typen halt raus. Ich meine, wo ist dein fucking Problem? Eigentlich erwarten wir das aber. Das erwarten wir. Ja, ich erwarte. Jetzt endlich Gerechtigkeit. Wenn meine Mutter mich besuchen kommt, frage ich, hast du Kondome dabei? Ich könnte mir mal wieder hier welche hinlegen, oder was? Ach, nur die kleinen Scheiße. Eigentlich erwarten. Mutter XXL, Mutter, wie oft habe ich das schon gesagt? Warten, das alter Schwede. Oh Mann. Das ist doch wieder so diese Generation, es tut mir leid, aber diese Generation junge Politikerin aus Quotengründen im Parlament erweist sich immer mehr als kompletter Rohrkrepierer. Das muss ich so deutlich sagen. Selbstdarstellung, kleine Dinge zu großem aufblasen, unsinnige Vergleiche machen. Es ist wirklich anstrengend, diesen Mädels zuzuhören. Ja, das geht nicht nach vorne, das wird nur so nachgekartet. Vielleicht sind sie dann mal ein bisschen entspannter. Frau Kollegin, erlauben Sie eine Zwischenfrage. Frau Kollegin. Was hast du gerade gemeint? Amen. Ich gehe nochmal kurz zurück. Aber man erwartet ja schließlich von Frauen auch, dass sie Hormone schlucken, die massive Nebenwirkungen haben. Man erwartet von Frauen, dass sie für die Pille danach eine demütige Beratung über sich ergehen lassen. Und eigentlich erwartet man ehrlicherweise von Frauen auch, dass sie noch die Kondome dabei haben, um am Ende mit irgendeinem Typen diskutieren zu müssen, dass sich das ja nicht so toll anfühlt. Ja, sie sollten vielleicht auch mal was rauchen von der AfD. Vielleicht sind sie dann mal ein bisschen entspannter. Frau Kollegin, erlauben Sie eine Was hat sie der AfD gerade den Genuss von Marihuana? Ne? Ja, ich meine das auch so vor. Die werden wahrscheinlich gesagt haben, was haben sie was geraucht? Was hast du geraucht? Ja. Oh mein Gott. Was für Kommentare. Aber auch wieder dieses Wedeln mit den Händen, dieses emotionale Beschweren von Sachen, von einzelnen Sätzen und so. Es ist wieder dieses, ich glaube, die sind alle bei diesem Young Losers Programm, oder wie das heißt. Es ist den Worten Gewicht verleihen, die kein Ereignis haben, ne? Ja, und ich finde das auch so lustig, das ist die Linke, ne? Es ist die Linke und man richtet darüber auf, dass von Leuten Dinge erwartet werden, die Gesellschaft Dinge erwartet von den Leuten, dass die sich die ganze Zeit dazu zwingen müssen, irgendwelche Dinge zu tun. Ja, und bei euch ist dann die totale Freiheit, oder was? Ach nee, ja. Scheiße was. Scheiße, muss an Kondome denken, ja. Dinge tun. Amen. Ja, das hat man ja auch mal vor einer Weile hier. Irgendjemand, so eine Journalistin war es, glaube ich, hatte ja mal so einen Beitrag geschrieben. Ich glaube, das war so eine Antwort auf dieses Buch irgendwie, dass im Sozialismus alle den besten Sex hatten oder wie das da irgendwie hieß. Also, und die hat ja dann mal geschrieben, auch am Beispiel Angela Merkel teilweise, wie das nämlich wirklich war. da in der DDR. Am Beispiel Angela Merkel, ich möchte das nicht wissen. Ich bitte, erzähl mir das nicht. Naja, insofern, dass sie ja, die hatte ja, also der Name Merkel ist ja von ihrem ersten Ehemann, den sie in der DDR noch geheiratet hat. Hm. Und da ging es irgendwie darum, dass man da ja quasi irgendwie, ja, also man hat alleine keine Wohnung gekriegt und so weiter und so fort, lauter solche Sachen. Hm. Und arbeiten war ja nicht optional, quasi. Und ganze Kram mit Haushalt und diese ganzen Sachen kommt ja doch oben drauf. Ne? Das ist jetzt nicht so, dass das alles weniger war oder gerecht aufgeteilt oder was. Kommt zu den Kondomen. Nee, mit Kondomen ging es da nicht drum in dem Artikel. Ach so. Es ging um den wunderbaren Sozialismus und wie fair und gerecht und toll für die Frauen der war. Und dass da niemand zu irgendwas gezwungen wird. Also ich habe gelesen, die hatten gar keine Kondome in der DDR oder wenn, waren die aus Holz oder dickem Leder. Das Gute, ne? Ja. Am Ende die Frau. Frau Kollegin, erlauben Sie eine Zwischenfrage von Frau von Storch. Ach nee. Nicht. Das war wirklich, also nach dem Spruch mit dem Rauchen von beiden Seiten hätte ich spätestens jetzt mal einen Ordnungsruf erwartet, weil das war ja wohl völlig theatralisch gerade. Ja. Oh, nee. Ab und zu könnte das manchmal passieren, das machen jetzt selten, ne? Früher gab es das häufiger. Dann klingelte die Glocke und ja, der Hammer auf dem Tisch oder so. Doch schon die komplette Verantwortung der Frau, während es Forschung zu Verhütungsmethoden für Männer kaum gibt. Und nach all dem kriminalisieren wir Frauen auch noch und machen ihnen den Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen. Ja, Quizfrage, Mädchen. Warum ist es vielleicht mehr in deiner Verantwortung? Ach ja, weil das Kind in dir dann wächst. Ist es vielleicht deswegen? Ist es vielleicht wegen dieser ganzen Nerverei, dass wenn du dann doch kein Kind willst, dass du dich dann darum wirklich kümmern musst oder so? Und ist es vielleicht deswegen so, dass es ein bisschen mehr vielleicht die Verantwortung irgendwie bei dir liegt oder so? Vielleicht deswegen eventuell. Du hast diesem Kind die Türe geöffnet, Heidi Reichhineck. Weißt du? Die Pforte, dein Allerheiligstes hast du ihm geöffnet. Übernimm Verantwortung für das, was du tust. So schwer und teuer wie möglich. Frauen mit Geld, ja, die können zu einer weit entfernten Praxis fahren, sich ein Hotel erlauben, sie fahren notfalls für eine Abtreibung über die Grenze. Aber stellen Sie sich mal vor, 200 Kilometer Anfahrt, Eingriff, Rückfahrt, am nächsten Tag wieder arbeiten, weil Urlaub ist einfach nicht drin, die Kinder müssen auch noch betreut werden. Nee, Urlaub, und dann Urlaub ist der gibt es nicht, teuer. Urlaub ist im deutschen Arbeitsrecht nicht vorgesehen, Urlaub genau. Existiert einfach nicht, ich denke, das geht nicht. Schon klar, Mädchen. Die Frau ist reich und privilegiert, kann aber keine 2 Tage frei nehmen nach der langen Fahrt zurück. Und was sie hier konstruiert, ist ja auch ein völliger Strohmann. Bei uns ist es ja nicht verboten oder in dem Sinne kriminell, sondern man muss halt ein Gespräch über sich ergehen lassen, wo einem vielleicht Leute sagen, denken Sie da nochmal drüber nach. Also das ist die schreckliche Stigmatisierung, die Frau in Deutschland erleidet. Und wenn ich deswegen nach Holland fahren muss, habe ich, glaube ich, schon einen am Sträußchen. Vor der Praxis gibt es dann noch die Beschimpfung und Bedrohungen. Das ist und bleibt Realität. Wo sind wir hier? Sind wir hier bei der... In Amerika ist hier die Westboro... Sehr geiles Standbild, Chris. Ist hier die Westboro Church unterwegs? Oder was imaginiert sie Angeblich gibt es das hierzulande auch. Keine Ahnung. Echt? Ich weiß nicht, wie weit das verbreitet ist. Ja, in irgendeiner Stadt so ein Grüppchen wahrscheinlich oder es so. Es gibt ja auch diese Geschichten davon, von Storch irgendwie, wie nennt es sich? Ja, habe ich vergessen. Aber es gibt auf jeden Fall Leute, die das halt generell falsch finden, auf jeden Fall. Also die Lebensschützer oder sowas, ne? Ja, sie meinen halt, dass dieses Problem mit der Gehwegansprache oder wie das heißt, da wollen sie sich halt auch irgendwie drum kümmern. Aber das ist natürlich wiederum nicht irgendwie dann schützenswert. Das kann dann ruhig rein ins Strafgesetz. Ja. Meinen die Leute halt. Ja. Ich bin ja immer noch auch der Meinung, dass auch die Ärzte bei bestimmten Dingen nicht mehr mitspielen werden. Was werden sie dann sehen, wenn sie so weit sind, dass das im Gesetz steht, dass sie das ewig abtreiben dürfen? Ja, das bleibt zu hoffen. Also, ja, es wird immer Ärzte geben, die die Mark machen wollen. Also das wird es schon geben. Wenn das frei ist, wird es auch die Leute geben, die das tun. Aber ich glaube, es wird auch viele Ärzte geben, die sagen, nö, Mädchen. Das hättest du vor 4 Wochen machen sollen. Also das ist jetzt schon, so wie ich das verstanden habe, nicht ganz so einfach, immer da jemanden aufzutreiben. Und es wird auch nicht unbedingt... Auf jeden Fall gibt es dieses Register, was sie ja eingeführt haben mit ihrer Regelung, wo die alle drinstehen. Und so. Ja, das war ja Teil von der... Die Ärzte sind da drin, die das machen, oder wie? Ja, das war so, ja... Okay, ich dachte das schon, die Frauen werden da registriert. Oder? Nein! Ja. Nein, nein, die Ärzte. Das war ja Teil von diesem Kompromiss, den sie gemacht haben in der Großen Koalition. Das ist noch nicht so lange her. Weil sie da ja alle geschrien haben, keiner weiß, wer es macht. Keiner darf es auf seine Homepage schreiben. Und dann haben sie ja gesagt, sie dürfen das auf ihre Homepage schreiben und wir haben ein Register. Also. Und dann hat es gehießen, ja, jetzt darf ich aber nicht schreiben, was ich mache. Darf ich nicht schreiben. Und das ist Unrecht. Und deswegen müssen wir so tun, als wäre nichts geschehen und Hilfe rufen. Ja, dann machen Sie eine Beschreibung auf die Seite. Ja gut, das ist jetzt illegal zurzeit. Aber dann macht es auch keiner. Wenn man das dann liest oder ja, so. Ja, da hatte wiederum der, auch nicht schöner davon. Der Redner von der AfD hat eben gesagt, dass es ja aber diese Informationen ja gibt. Ne, schon, von, ja. Von, das so. Von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung oder was weiß ich nicht, was da irgendwie. Zum Beispiel. Ja. Also jetzt ist es ja nicht so, dass das irgendwie ein Geheimnis wäre oder so. Schwangerschaftsabbrüche entkriminalisiert werden, wenn wir nicht endlich dafür sorgen, dass sie flächendeckend und kostenfrei zur Verfügung stehen. Das ist auch eine soziale flächendeckend Frage. Kostenfrei. Was warten wir eigentlich noch? Flächendeckend und kostenfrei, das ist auch eine soziale Frage. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Flächendeckend, ja, wegen mir, und kostenfrei für Leute, die sich das nicht leisten können. Warum soll eine Tochter aus reichem Haus eine kostenfreie Abtreibung kriegen? Wegen der Gerechtigkeit. Ja, genau. Das Patriarchat mal bezahlen, hallo? Ja, Fatih kann doch zahlen. Das Patriarchat zahlt ja in dem Fall. Das sind ja meistens junge Frauen. Und die Folgekosten erstmal. Die Depressionen oder was? Da reden wir nicht drüber. Ja, das ist auch ein ganz heißes Eisen. Da behaupten sie auch Stein und Bein, dass es das alles überhaupt nicht gibt. Nee. Ich bin nie von meiner Ex angeschrieben worden. Als Impfaktion haben Streichen wir im Parlament bereits 2017 auf den Weg gebracht und stehen weiter Seite an Seite mit all jenen, die schon jahrzehntelang für den Kampf für sichere und kostenlose Schwangerschaftsabbrüche führen, die beleidigt, bedroht und verurteilt wurden und werden. Hier wieder ein Strohmann. Sichere Schwangerschaftsabbrüche, als wenn es in unserem Land unsichere Schwangerschaftsabbrüche gäbe. Als sei denn, man geht zu irgendeinem Quacksalber. Aber bei einem Arzt... Nee, und die Schwangerschaftsabbrüche. Die Behauptung auch, dass die Leute angegangen werden würden für ihren Aktionismus, ist ja auch falsch, wenn dann für ihre Abbrüche da angegangen. Ja, und vielleicht auch dafür, wie sie ihren Aktionismus machen, weil halt mit toten Babys Aktionismus machen, ist halt auch eine Sache, die Menschen emotional sehr schnell berühren kann. Ja, was auf jeden Fall in dieser ganzen Sache gerade ehrlich war, was sie gesagt hat, ist, wir machen das schon seit Jahrzehnten, stehen wir an der Seite von den Leuten, die ganz... Ganz laut, wir wollen dies, das, jenes rufen. Und da lassen wir auch kein Aber und kein Einwand gelten. Aber. Das war jetzt das Echo, oder? Ich möchte jeder einzelnen Person danken, die uns hierher gebracht hat. Wir werden nicht aufhören. Jetzt erst recht und es gibt noch viel zu tun. Bitte. Frau Kollegin, bitte. Müsste sich da von so einem alten Wald zum weißen Mann rumschubsen lassen. Er hat auch schon so ein bisschen angeekelt, immer zu ihm zurückgeguckt, wenn er sie da unterbrochen hat wegen den Fragen oder so. So, für alle Freunde der FDP in Nordrhein-Westfalen kann ich ein bisschen Entwarnung geben. Aktuelle Hochrechnung von 20 Uhr. 35,7% CDU, 26,7% SPD, 5,6% FDP, 5,6% AfD. 18,2% Grüne, 2,1% Linke, 6,1% Sonstige. Weiterhin natürlich die Grünen. Ich bin ja auch ganz Wahlgewinner, die FDP, die großen Wahlverlierer. Klingt für mich, als wenn die Leute einen sicheren Hafen ansteuern. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ist auf jeden Fall so das kleinste Übel gewählt. Ja. Ob das was bringt in der Zusammensetzung. Also es könnte, jetzt könnte es also entweder Ampel oder Jamaika geben, nach dem, was momentan auf der Platte ist. Kommen beide Kombinationen, kommen auf die entsprechende Mehrheit. Jetzt wird es interessant. Dadurch, dass wir diese 5%-Hürde haben, wird da teilweise richtig die Wahl verfälscht. Ne? Ich meine, früher war das ein bisschen anders, glaube ich, da hatten die sowieso recht große Zahlen. Aber ja, egal, auf jeden Fall ist es ja so zum Beispiel, wenn du in der Kabine stehst und du möchtest eigentlich so eine 2%-Partei wählen, dass du das dann vielleicht nicht tust, weil deine Stimme ja irgendwie einen Einfluss haben soll oder so. Und ja, wenn du die Kleinen wählst, wählst du im Endeffekt die mit den meisten Stimmen. So ungefähr. Und wenn diese Hürde nicht wäre, dann könnte man sich ja womöglich auch nämlich Koalitionen ausrechnen von kleineren, die dann auch irgendwas reißen könnten oder so. Aber das lohnt sich ja nicht in dem Fall, wenn die alle 5% brauchen. Ne? Das ist schon ein bisschen. Eigentlich wird das abgeschafft, glaube ich. So. Next. Für eine feministische Erziehungsrebellion. Und zum Verlag Bildz, das ist ein Schulbuchverlag. Also wenn sie spricht, kannst du auch ruhig den Ton anmachen. Nur wenn sie nicht spricht, ist halt immer Musik drin. Um sich zu befreien von Erwartungsdrücken der Gesellschaft, die sich in uns manifestiert haben durch Erziehung. Under pressure. Druck. Oh, hier auf Instagram sehe ich hübsch aus oder ich habe mich da so. Und dann guckst du aber in den Spiegel und denkst dir, boah, aber eigentlich bist du schön. Eigentlich bist du schön. Ich gucke auch mal in den Spiegel und denke, oh, hübsche Bilder haben sie hier. Sind Mütter, die sich auf den Weg machen, diese ganzen Prägungen zu hinterfragen. Und New Dads sind auch da, diese ganzen Muster aufzubrechen, dass man reflektiert, ja, wo kommen eigentlich bestimmte Glaubenssätze her oder bestimmte Werte und sich dann halt auch sagt, das passt gar nicht zu mir, ich mache das nicht mit. Nicht so ein. Wir zusammen die Rebellion beginnen dafür, dass es unseren Töchtern und uns selber morgen auch noch gut geht. Es geht um New Eltern. Es geht um New Eltern, New Moment, New Dad. Was ich damit illustrieren möchte, ist, es kommt jetzt so langsam, glaube ich, im deutschen Mainstream an, ne? Und kriegt so nette Gesichter und also Mütter und ihre Töchter haben sowieso die wenigsten Probleme. Sozusagen. Große Verlage, die den Unsinn und das Volk bringen. Auch angesehene Verlage wie der Bildz. Schon immer ein bisschen links, klar, aber ein angesehener Verlag. Und der bringt uns jetzt diesen Schund von so einer Franziska-Imitatorin. Ja, wir müssen es hinterfragen. Wo kommt es wirklich her? Oh, Patriarchat. Alles wird uns nur aufobtruiert. Ach ja, jetzt kann ich es sehen. Jetzt sehe ich es auch. Und wer guckt nicht manchmal in den Spiegel und denkt, boah. Eben, boah. Ja, aber wenn wir mehr Abtreibung haben, brauchen wir gar nicht mehr so viele Eltern. Apropos Eltern. Das queer-anarcha-feministische Kollektiv. Und ja, ich habe nachgeguckt, ob das Satire ist und meine Shit-Detector-Skills eingesetzt. Und ich glaube, das ist ein. Ich glaube auch, das ist echt. Anarcha. Das ist ein Account, der durchaus das ernst meint, was er sagt. Wenn das jetzt Anarcho wäre, dann wäre das dann männlich. Das geht dann genau. So. Bollerwagen klauen und den Männertag versauen. Wir wollen mit euch am 26.05. in Hamburg um 15.30 Uhr am Park Fiction gegen Vaterland und Patriarchat auf die Straße gehen. Irgendwelche Cis-Typen, die saufend durch die Straßen ziehen und dabei Sexismus und Maggertum reproduzieren. Gibt es jedes Jahr am sogenannten Vatertag, dass die meisten davon aber gar keine Väter sind, ist ziemlich egal, sie können ja welche werden und die Väter, die ihre Kinder an die Mutter abschieben, um auf der Straße saufend ihre Männlichkeit zu beweisen, sind auch nur Repräsentanten toxischer Männlichkeit. Jeder Tag im Jahr ist DYA-Cis-Männertag, aber dieser trieft vor Sexismus und Mackertum. Dies können wir einfach nicht mehr hinnehmen. Die Anzahl der Übergriffe steigt an Tagen wie diesen und die Cis-Männer feiern sich dafür auch noch. Wir wollen uns die Straße zurücknehmen und endlich das, was uns zusteht, ein Leben ohne Sexismus und Mackertum. Die Demonstration ist all gender. Die ersten Reihen gehören aber den Flinter-Personen. So weisen wir die DYA-Cis-Männer-Allies auf ihren Platz hin. Ganz, ganz hinten. Was zum Geier ist DYA-Cis-Männer? Also das weiß ich also auch nicht. Ich kenne nur DIY, aber DYA kenne ich nicht. Do yourself. Vielleicht kann der Chat uns weiterhelfen. Do yourself, Anarchy. W. Dominate your area, nee. Ja. Ja, dominate your area, warum nicht? Oh. Hat's nicht schön, ne? Keiner, der was über DYA weiß im Chat. Verdammt. Was sagt denn das Internet? Ich habe das Gefühl, das wird was, was wir noch häufiger hören. Aber wenn man das jetzt mal ohne diesen Zusatz liest, dann wäre das, wir weisen die Cis-Männer Allies auf ihren Platz hinten, nach hinten. So, braucht eigentlich keinen Zusatz, oder? Oh Gott, das ist eine Abkürzung für diadisch. Ach, und diadisch bedeutet Personen, die nicht intersexuell sind. Das heißt, Personen, die einen Körper besitzen, der der normativen Vorstellung von Geschlecht entspricht. Jetzt sind wir nicht nur cis, sonst sind wir auch noch dia. Gut, dass du das nochmal erwähnt hast. Wir sind dia. Wie viele Vorsilben kriegen wir eigentlich noch, bis wir Buße getan haben? Ich habe gar keine. Ne? Für mich gilt das nicht. Ich Bollerwagen klauen, Vatertag versauen. Aber ich glaube, das sind doch nicht ganz. Die meisten sind Wohlväter. Also ich halte mich da ziemlich raus, weil ich keine Vater bin. Soll nicht mehr saufen gehen. Und das Bild auch. Ich meine, das Bild haben wir eigentlich gar nicht lang genug gewürdigt. Bollerwagen klauen, ne? Menschen mit Strumpfmasken und Schlaggeräten. Wir feministisch gegen Sexismus. Also ich sehe dieses Bild als, ich lese das als Drohung. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Mich erinnert ich das lese das als Drohung, dass sie sich da mit Schlagwerkzeugen und Pyrotechnik bewaffnet irgendwie auf Menschen stürzen wollen. Da sollte die Polizei meiner Meinung nach. Genau, so eine realistische Darstellung wie der Hacker einmal, mit dem Hoodie und dem Dunkeln und so, ne? Ja, aber das ist ja keine selbstgewählte Darstellung. Und in diesem Fall ist es eine selbstgewählte Darstellung. Die haben sich das ja selber ausgesucht. Oh, Dan schlägt vor, einfach Cis Plus zu sagen. Das finde ich gut, das ist einfacher. Das ist ja jetzt keine Vatertagsrunde, die sich das selber ausgesucht hat. Oder wie meinst du das? Nein, diese Leute haben sich ja ausgesucht, dass sie sich so inszenieren. Aber irgendwelche Hacker suchen sich ja nicht aus, dass sie immer im Hoodie dargestellt werden. Warum? Ich sitze gerne am Computer und ich trage gerne Hoodies. Der Erdogan scheint jetzt in der Türkei Scharia-Law einzuführen oder so, kommt es mir vor. Da werden komische Sachen verboten, Festivals, Musikfestivals. Und es werden ja irgendwie komische, harte Regeln durchgesetzt und einzelne Stimmen sprechen schon von sowas wie der Lebensstil-Polizei. Die Broken laufen überall rum und hauen allen auf die Finger und canceln und alles so ungefähr. Und das kommt aber in dem Fall eben wahrscheinlich eher von oben, von Erdogan und dann wahrscheinlich aus einer religiösen Richtung. Das stand aber nicht so genau drin in dem Artikel. Na, färbe mich aber überrascht. Wenn einer erstmal fest im Sattel sitzt, dann zieht er die autoritären Schrauben immer weiter an. Ganz was Neues. In diesem Fall war das aber wohl nicht Erdogan selber, aber sie meinen halt, dass es wahrscheinlich ein Trend ist, weil es geht wohl um so eine liberale Universitätsstadt, wo das passiert ist. Da sollte es ein Festival geben, Musikfestival mit türkischen Rockbands, also jetzt nicht... Ja, ist halt so der konservative türkische Stil, so. Ne? Und sozusagen. Dann ist es auch so, dass die, wenn ich das richtig verstanden habe, ist die Regierung auch, glaube ich, nicht die AKP-Partei von Erdogan, sondern eine andere. Also, ja. Okay. Ja, und das wurde jetzt halt verboten, wegen irgendwelcher offenen öffentlichen Ordnung, die man da gefährdet sah. Und die hoffen, das jetzt irgendwie nachholen zu können in ein paar Wochen. Ja, und das sind natürlich schon komische Argumente, ne? Malen sich nicht viel Hoffnung aus. Und parallel haben sie dann noch alle möglichen Geschichten hier drin, dass halt auch Druck ausgeübt wird, jetzt ganz viel auf Leute, die in der Öffentlichkeit Alkohol trinken und so. Ja, aber auch die Rede. Stimmt, da hatten so eine Raki-Geschichte, hatten sie mal verboten. Genau. Ja, wir hatten auch eine Geschichte, dass Leute, das hatten wir vor einiger Zeit, vor ein, zwei Jahren oder so, oder drei, dass Leute in Istanbul ein neues Album gehört haben, in einem Plattenladen. Das war Radiohead. So. Genau. Und dann sind sie von irgendwelchen, weil das am Ramadan, während des Ramadan war, sind sie von irgendwelchen Leuten da rausgezogen und verhauen worden. Also natürlich entwickelt, ich meine, in der DDR hat sich eine Stasi entwickelt, weil es gibt die Blockwarte, es gibt die Leute, hier Stanford Prison Experiment, es gibt diese Leute, die gerne Macht über ihre Mitmenschen ausüben wollen, die ihre Mitmenschen gerne klein halten wollen und demütigen wollen. Die werden sich in jedem autoritären System rausbilden, egal, die gab es bei Hitler, die gab es bei Stalin, oh Gott. Ja, nur ich sag mal, besser Macht haben als keine Macht haben, ne? Aber man muss es ja nicht so übel ausnutzen. Ne? Das ist auch wirklich einer der Tweets dieser Woche, muss ich sagen. Das ist einer der besten Tweets, die ich diese Woche gelesen habe. Ich habe lange gelacht, dann habe ich nochmal gelesen, dann habe ich wieder lange gelacht. Lachen wir jetzt nochmal. Und zwar währenddessen bei den christlichen Fundamentalisten. aber hier den Herrn Cernovic, der mal irgendwie was mit Gebergeld zu tun hat, was ich aber nicht mehr zusammenkriege. Kriegst du es noch zusammen? Nur der hat sich versucht, da dran zu hängen mit seinem... der hat ja so ein Männlichkeitsding gefahren damals mit seinem komischen Green Gorilla, Juice und, Gorilla und was Mindset, Gorilla Juice, genau, Gorilla Concept, Silverback, bla bla. Und da hat er sich ja damals versucht, halt dran zu hängen, weil er gesehen hat, okay, da sind Leute, die haben auch ein anderes Bild von Männlichkeit als die Woken-Leute. Aber eigentlich hat Gamergate ihn, wie viele andere Leute, auch eher als Clown betrachtet, halt, weil er halt eben solche Sachen sagt wie das hier. Genau, und zwar sagt er hier, ich schaue keinen Horror oder höre Metal in Anführungsstrichen Musik halt. Ich glaube wirklich, es öffnet die Türen, dämonische Portale durch den Geist der Angst. Ich habe sogar aufgehört, Hip-Hop und die meiste säkulare Musik zu hören. Also nur Kirchenmusik gehört, Cernovic. Ach so, ja, und irgendwie klassisch. Damit keine gregorianischen Portale geöffnet werden. No. Gregorianische Gesänge. Das ist auch vielleicht nicht förderlich für den Intellekt. Ich weiß es nicht genau. I don't watch horror because I believe it opens demonic portals via a spirit of fear. Sag mal, wo warst du eigentlich damals, als die Leute wegen D&D so ausgerastet sind? Mike, hast du da ein Alibi? Mitgemacht. Don't listen to Metal. To Metal. Allein das so in einer, ich meine, klar, es gibt satanistischen Metal und es gibt Black Metal und diesen ganzen Unsinn. Also, ja, wer es mag, mag. Wenn Cernovic das nicht hört, dann hören das andere Leute und öffnen das dämonische Tor. Oder betrifft das dann nur die Texte sind doch zur Musik geschrieben worden, deswegen haben sie das überhaupt nicht so gemacht, oder? Ach so. Ja, einige wollten ja auch den Fledermäusen in die Köpfe abbeißen, oder? Tauben, es waren Tauben. Tauben. Die Fledermäuse klingt besser. Das ist eine schöne Favorite Horror-Movie war die Frage und dazu hat er sich dann geäußert. Okay. Favorite Horror-Movie ist eigentlich eine gute Frage. Chris? Ja? Favorite Horror-Movie? Ich mag Horrorfilme nicht so gerne. Hast du Angst, dass sie dämonische Portale öffnen? Nee, ist einfach nicht gerade mein Lieblingsgenre. Mammon? Boah, ich gucke mal so Horrorfilme an. Aber in Chucky die Mörderpuppe, sag ich mal. Meine Favoriten sind die Apokalypse, ja. Ist die Apokalypse-Trilogie von John Carpenter mit Das Ding aus einer anderen Welt, Fürsten der Dunkelheit und In the Mouth of Madness. Ja gut, wenn das Horrorfilme sein sollen, dann mag ich die auch, ja. Ja. Natürlich sind das das Ding ist natürlich, es ist ein Horrorfilm und In the Mouth of, was soll das denn sonst sein? Ja, ich dachte jetzt eher an sowas wie hier Tanz der Teufel oder so ein Scheiß. Ja. Aber Tanz der Teufel Zombie ist doch auch nur ein ganz normaler Horrorfilm. Zombie hätte ich gerne gesagt. Ich meine, Tanz der Teufel ist ein ganz normaler Horrorfilm. Ich auch, ja. So ein Horrorfilm dann, richtiger. Ja, aber ich habe das Ding aus einer anderen Welt, habe ich zum ersten Mal gesehen, da war ich 13 oder 14 und das hat die Scheiße aus mir rausgehauen. Ja, gut. Das stimmt natürlich. Das habe ich erst vor ein paar Jahren zum ersten Mal gesehen. Aber ist schon die billigen Horror-Movies mit den Teenagern, die voller Jumpscares sind, finde ich auch immer ganz gut. Na ja, also was mir sehr gut gefallen hat, war halt dieses Meta-Ding mit Cabin in the Woods. Das war so mit der lustigste Horrorfilm des letzten Jahrzehnts, würde ich sagen. Und natürlich hatte ich ja auch schon mal gesagt, die Farbe aus dem All mit Nicolas Cage hat mir auch sehr gut gefallen. Me and my girlfriend, we love watching. So, und weil wir heute noch niemanden Blödsinn reden gehört haben, tun wir das jetzt mal. 13 Minuten, 6 Sekunden. Viel Spaß. Gender und Queerness in digitalen Spielen. Aber am Anfang ist auch wieder Musik. Gender und Queerness in digitalen Spielen. Okay, ich würde sagen, sowas wie Saw gucke ich aber auch nicht. Ne? Saw, ist das ein Horror-Movie? Ja, das ist wieder was ich nicht gucke. So Folter-Porno-Movies, die sind überhaupt nicht mein Ding. Nee. Also, ich will eine gute Story und ich will auch ein bisschen, ja, dass die kitzeln und so, aber halt nur Grausamkeit und Blut sind nicht mein Ding. Ich habe schon den Namen Aurelia Brandenburg. Oh, verrat doch nicht alle. Die Themen passen gut zusammen. Ja, habe ich gerade gehört. Ich verrate doch nichts. Wenn ich jetzt schon entmutet hätte, dann hätten die anderen Leute es auch schon gehört. Aurelia Brandenburg. Ist aber auch nicht mein Lieblingshorrorfilm. Digitale Spiele und Queerness und Gender sprechen, sprich, warum finden sich vor allem in Games, denen historische Ereignisse zugrunde liegen, so wenig bzw. gar keine queeren Charaktere? Denn ich möchte lösen, Chris von den Weltraumaffen hier, weil es in historischen Ereignissen euren Quatsch, den ihr euch ausgedacht habt, noch nicht gab. So, und übrigens, es gibt nur zwei Geschlechter. Genau dazu hat sie eine Studie veröffentlicht. Aurelia Brandenburg, viele der Spiele, die werben ja damit, authentisch zu sein, historisch korrekt. Und viel. Oh Mann. Und die werben ja damit, authentisch zu sein, historisch korrekt so genannt. Aber in Wahrheit ist es doch bestimmt falsch, oder Aurelia Brandenburg? Ja, total falsch. Das ist furchtbar. Ich habe keine queeren Leute im Altertum und viel das zu ist wenig Schwarze. Du hast schon reingehört. Weil das Nein. ist fast 1:1 da, was jetzt kommt. Da habe ich noch nicht reingehört, aber es ist, ist so normal. Vielleicht waren die damals noch wirklich nur zu Hause queer oder so, im Schlafzimmer, wo es hingehört. Liegt offensichtlich diese Maxime zugrunde, Geschichte wurde von heterosexuellen Männern gemacht. War das nicht so? Es ist immer eine Frage, wie man Geschichte definiert. Und der Punkt an der Sache ist dann natürlich, also diese Annahme, Geschichte, das wird von heterosexuellen Männern gemacht. Und dementsprechend sind dann eben zum Beispiel Frauen und eben queere Personen, die sind nicht realistisch. Die basiert letztlich einfach auf Heldenerzählungen des 19. Jahrhunderts. Und da waren die eben auch in der Geschichtswissenschaft eigentlich viel weiter verbreitet, als sie es heute sind. Und inzwischen ist man da in der Forschung sehr, sehr stark auch davon abgekommen, weil natürlich auch der Geschichtsbegriff sich gewandelt hat und man nicht mehr so davon ausgeht, dass, ja, Geschichte ist nur das, wo eben die große Politik passiert, sondern es gibt eben Kulturgeschichte, es gibt Sozialgeschichte. Man versucht, die Vergangenheit eben in irgendeiner Form zu verstehen. Und das hangelt sich eben schlicht und ergreifend nicht an irgendwie besonderen Einzelschicksalen nur noch entlang und erst recht nicht nur noch so an diesen großen Männermythen. Sie haben ja untersucht oder analysiert Spiele wie Assassin's Creed. Das ist schon hart, ne? Also sie sagt halt, ne, das ist jetzt anders. Wir machen jetzt ganz, ganz verschiedene Sachen, Kultur, Politik, Kulturgeschichte, Sozialgeschichte, Dingsbums. und lügt sich da. Ja, das ist jetzt anders. Natürlich gibt es Kulturgeschichte und Sozialgeschichte und all den Kram schon lange, lange, lange. Ja, das ist immer das erste Mal, wo sie lügt. Und das zweite ist halt, es ist nicht so, dass das jetzt wissenschaftlich anders wäre, Aurelia, sondern das ist in deinem Zirkel, wird es anders gewichtet. Das ist dieses typische Ding, wir können nicht nur die nackte Mathematik nehmen, wir müssen auch gucken, was die Inuit dazu sagen, was 2 plus 2 ist. Das ist nämlich das, was du uns hier unterschmuggeln willst, wieder. Historikerin. Beispielsweise Assassin's Creed Valhalla, da wird ja geworben mit so Slogans wie Kämpfen wie ein Wikinger oder Kingdom Come Deliverance. Da sind Frauen eigentlich nur in der Rolle als Mütter oder Prostituierte zu sehen. Jetzt kann man natürlich annehmen, die Branche produziert genau das, was die Konsumentinnen wollen. Die Frage ist, was KonsumentInnen tatsächlich wollen und was sie nicht wollen und wie viel davon auch gewollt wird, weil die Branche es halt immer und immer wieder so macht. Haha. Häufig kann man sich ja seinen Avatar zurecht schicken, wie man möchte. Ne? Dann kriegt jeder was man will. Das ist auf jeden Fall, da hat sie es halt zusammengefasst. Die Frage ist, wie oft das einfach so gemacht wird. Ja, und die Antwort darauf lautet, diese ganze Scheiße, immer wenn ihr das versucht habt, den Leuten irgendwas aufzutischen, was ihnen zu schmecken hat, weil ihr das meint, dass das besser wäre, klappt das nicht. Ne? Dieses ganze Subverten von irgendwelchen Tropes und diese ganze Scheiße, die ihr da immer probiert. Schauen Sie Netflix. Schauen Sie, was mit Netflix gerade läuft. Dauert, führt nur dazu, dass die Leute sich angeekelt abwenden von dem Quatsch, weil sie das natürlich wissen und ihr das ja auch wisst und ihr da ja gar keinen Hehl draus macht, dass ihr das nur aus irgendwelchen politischen Gründen macht, um die Leute zu erziehen. Aber die Leute lassen sich nicht erziehen und die müssen auch nicht erzogen werden. Also so ein schönes Beispiel dafür ist immer, ich habe mir, 2020 war das, habe ich mir mal angeguckt, wie Leute in einer Kommentarspalte Geschichte und eben Gender und Queerness, aber auch Race im Kontext von Witcher 3 wahrgenommen haben. Und das Interessante an der Sache war, dass Leute, die eigentlich Diversität in diesem Spiel gefordert haben, die es unterstützt haben, gleichzeitig auch noch immer auf der Basis argumentiert haben mit, ja, aber eine Frauenfigur, die nicht sexualisiert wird, das passt ja nicht in ein Mittelalterspiel. Das ist ja nicht historisch authentisch. Und diese Art von Gedankengang ist Aurelia? Garantiert so passiert. Das haben wir alle in den Kommentarspalten geschrieben, ne, auch genau mit diesen Worten. Ich dachte, vielleicht hättest du in der Zeit bis das schon mal ihren Taxischein gemacht oder so. Gluck wird schon so passiert sein, Brudi. Irgendwas wird ja dran sein. Ich habe einen ganz guten Kanal auf YouTube, der macht so, Geschichtsfälschung oder so, kann ich nochmal raussuchen. Ja, der stellt manchmal so Sachen richtig vom Mittelalter, die vom ZDF behauptet werden und so. Da ist auch ganz schön Käse eben bei, so schlimm. Und ja, so aber nicht Aurelia Brandenburg. Genau. Ja, aber wäre gut, wenn er mal mit dir sprechen würde. Eine Idee, finde ich auch. Da, zu dem Thema gucke ich gerne den Metatron aus dem englischsprachigen Bereich, ein Italiener, der in Amerika wohnt. Aber auch, und auch gerne so Sachen wie, waren die Ägypter schwarz und so. Und der ist dann recht gnadenlos mit den Fakten. Gefällt mir. Ja, und der kommt auch daher von Sehgewohnheiten, davon, was eben Spiele, was Filme aber auch, also was eben popkulturell gerade auch gängig ist, das hat nicht zwingend etwas damit zu tun, dass SpielerInnen nicht dafür erwärmt werden könnten, zum Beispiel mehr queere Charaktere, mehr Frauen und sowas in historischen Settings zu haben, sondern eher daher, meinst du das wie mit dem Frosch, Aurelia, der in dem Topf sitzt und dann dreht man das immer langsam heißer und irgendwann kocht. Meinst du das mit, die Spieler für queere Charaktere erwärmen? Warum willst du denen was verkaufen, wenn sie doch offensichtlich froh sind, das zu kaufen, was es gibt? Verstehe ich nicht ganz. Außer man ist natürlich ein Ideologe und möchte sein Zeug da reindrücken. Ja, gängig ist, was sie gewohnt sind, was sie erwarten. Und was passiert, wenn ein Spiel auf den Markt kommt, das mal ein bisschen anders ist? Also wo es tatsächlich queere, non-binäre Charaktere gibt? Was soll das denn bringen, wenn ich mit dem Assassin's Creed-Typen, ist es mir doch scheißegal, ob der schwul ist oder sonst irgendwas macht. Er soll doch kämpfen nur. Ich will doch mit ihm kämpfen. Ja, der soll doch schwul sein. Ja, der kämpft ja anders, wenn er schwul ist, auch nicht. Fall. Nein, glaube ich eher auch nicht. So. Ja, bei Assassin's Creed hat sich auch Anita schon drüber aufgeregt, dass die falsch gehen. Oder war das nicht das, wo es hieß von wegen... Nee, das war, glaube ich, Batman, oder? So, ja, Batman auch, aber ich glaube, so, Assassin's Creed war auch problematisch. Aber der Witz ist ja, es geht ja auch Zeit ins Land. Ich weiß nicht, ob Aurelia das mitgekriegt hat. Es gibt einen Ableger von Assassin's Creed, da geht es um einen Schwarzen, der die Sklaven befreit in der Südsee. Es gibt einen Ableger mit einer schwarzen Frau, auch in der Karibik. Es gibt eine Da haben doch alle bestimmt Figur. Sofort gesagt, das kaufe ich nicht, das ist voll, die sind dunkel, die Menschen. Genau. Ja, und das, was ihr jetzt meint, ja, was passiert denn, wenn sowas gemacht wird? Ja, ich kann die Antwort jetzt, errate ich jetzt auch mal. Die Antwort wird sein, ja, ganz viele Leute nehmen das total gut auf und so. Es gibt natürlich auch diese ganz furchtbaren, die wir ja schon kennen, die böse zu uns sind und Hasskampagnen starten. Und die kommen mit Hate und sagen, sie mögen es nicht, genau. Ja, und der JM im Chat sagt auch gerade was meiner Meinung nach auch wichtig ist, nämlich Kingdom Come Deliverance ist überhaupt nicht das, was gängig ist und das, was der Mainstream will, sondern das ist ein super, super gut recherchiertes Spiel über einen klitzekleinen Geschichtsabschnitt, das auch von den Game-Mechaniken eben nicht die Masse anspricht, sondern eher die Leute, die bereit sind, zig Stunden in ein Spiel zu stecken, um zum Beispiel allein das Schwertkampfsystem von dem Spiel zu lernen. Ja, ich habe noch den Hinweis gekriegt hier von Hugin, besten Dank, dass der Kanal, den ich meinte, Geschichtsfenster heißt. Also, enjoy. Bei, so wie Gamergate vergleichbar. Oh. Halsbar. Genau. Nein. In Deutschland von 2022. Ey, oh Gott. In your head. In your head. Rent free. Rent free. Rent free. Das Problem an dieser Frage ist, es gibt schlicht und ergreifend wenig Spiele, die so einen Skandal auslösen könnten. Schlicht und ergreifend, weil immer noch Queerness oder gerade Queerness, Frauenfiguren ist inzwischen ein bisschen besser, aber gerade Queerness kommt schlicht und ergreifend selten. Ja, gerade es kommt schlicht und ergreifend selten vor, dass wir uns irgendwie zusammentun, um irgendein Spiel, wo wir finanziell daran beteiligt sind, bei irgendwelchen Wettbewerben hochzujazzen oder unsere kleinen Indie-Clique da uns gegenseitig einen drauf runterzuholen, wie indie-klickig wir sind und unsere Konkurrenz mit unseren Journalistenfreunden runterschreiben lassen. Solche Sachen kommt selten vor, ne? In Spielen vor und sehr selten auch gerade in historischen Settings. Das hat mit Vorstellungen zu tun, auch gerade Vorstellungen von bestimmten Epochen, aber auch eben wie Spiele mit Geschichte oft umgehen. Und wenn es halt aber mal tatsächlich passiert, dass halt zum Beispiel Sehgewohnheiten, die betreffen dann aber in der Regel eher Race als Kategorie, dass die dann komplett umgekehrt werden oder dass die für bestimmte Gruppen zumindest gebrochen werden, dann gibt es durchaus auch diese Stürme im Wasserglas, auch wenn sie inzwischen seltener geworden sind. Ein eindrückliches Beispiel dafür aus dem letzten Herbst war zum Beispiel zu God of War. Da gibt es nämlich eine schwarze Göttin, oder eben eine Göttin, die von einer schwarzen Frau gespielt wird. Und das spielt aber in der nordischen Mythologie in weiten Teilen. Und das gab eben einen reaktionären Aufschrei. Aber es gab auch vorher schon ähnliche Fälle, wo schon die Thematisierung von Queerness oder die Thematisierung von prominenten Frauenfiguren durchaus für Kontroversen. Dann nenn doch deine Beispiele, Aurelia. Nennen sie mir doch, wenn es so viele gab. Das Ding mit der schwarzen Göttin in Valhalla ist das Einzige, was ich bisher gehört habe. Nenn mir mehr. Nee. Ja, okay. Und das macht ja Sinn, dass die Leute das falsch machen. Das ist, sie lässt halt aber auch gerne weg. Zum Beispiel das Cyberpunk 2077, eines der meist erwarteten Spiele des letzten Jahrzehnts, sehr wohl ausgebaute queere Romanze drin hat. Für beide Geschlechter, sage ich mal ganz vorsichtig. Ja. Tja, was man ja nicht wissen kann, wenn man sowas recherchiert, ist, dass da andere Leute im Netz sind, die sich noch ein bisschen auskennen, ne? So wie du. Die will sich auch nicht auskennen. Nee, genau. Das ist auch wieder so dieses Ding. Ja, willkommen beim Deutschlandfunk. Augen ganz weit auf. Wir werden keinen Sand euch reinkippen. Garantiert nicht. Schaufel. Genau. Schaufel. Das ist doch nur. Nur Musik nach. Wenn auch. Guck mal, wenn. Es hat angefangen mit diesen Hipster-Bands, die nichts konnten, aber trotzdem irgendwie erfolgreich waren. Weiter über die Hipster-Developer, die nichts können, aber trotzdem erfolgreich sind. Und jetzt sind wir halt bei den Hipster-Wissenschaftlern angekommen, die sich auch keine Mühe mehr machen und einfach nur das, was sie eh schon im Kopf haben, vor sich hinreden wie eine Gebetsmühle und immer wieder in jedem Interview das Gleiche erzählen. nur halt recherchieren und Quellenangaben. Die darf man auch nicht überbewerten, weil das vor allem dann immer die Leute sind, die besonders laut sind und die eben sich dadurch Gehör verschaffen. Aber es kommt vor. Jetzt habe ich gerade GEMA-Gate einfach mal so in die Debatte geworfen. Vielleicht noch mal zur Erinnerung, das war 2014, ploppte das auf in der Gaming-Branche. Eine Spieleentwicklerin hatte damals ein Game auf den Markt gebracht, das vielen nicht so richtig passte. Was folgte, war da eine ziemlich unvergleichliche Hetze. Was? Was? Wenn ja. Sie gerade, erzählt sie gerade, GamerGate habe angefangen wegen Depression Quest oder was? Es weil das den Leuten nicht gepasst hat gemacht, oder was? Ja. Das ist eine geile Erzählung, ne? Das ist eine geile Verkürzung. Da, ist, ja, aber da kann ich, da ist es einfach so falsch. Da würde ich mich halt einfach als Journalist, glaube ich, jetzt aber irgendwie. Ja, aber der Hass auf Frauen scheint als, sieht, ist halt als Begründung oder als Anlass offensichtlich überzeugend, ausreichend zu sein oder so, ausreichend überzeugend zu sein. Ja, für solche Leute schon. Ne? Das ist ihr Beuteschema. Das ist 100% ihr Beuteschema. Für viele Zuhörer sicher auch. Ne? Ein großer Skandal gewesen. Und es hieß immer, oder heißt es noch, der sei aus der rechten Ecke motiviert. Sind Debatten, wenn es die gibt, im Rahmen von Queerness, Gender, auch immer rechtsmotiviert? Ich glaube, da muss ich vorher sozusagen noch mal kurz mit Gamergate einhaken, weil schlicht und ergreifend Gamergate sogar noch ein Tick komplizierter ist. Gamergate ist unter anderem auch aus einem Kontext einer missbräuchlichen Beziehung gewachsen. Das war eine gezielte Kampagne. Es lässt sich nachweisen, dass sehr früh Neonazis dieser Kampagne Auftrieb gegeben haben. Moment mal. Will sie das mit, yeah. will sie das mit der missbräuchlichen Erziehung, Beziehung noch näher eingrenzen oder lässt sie es einfach nur fallen? Im Wissen, vor allem, dass es natürlich genau andersrum war, dass nicht Zoe Quinn die Missbrauchte war, sondern Aaron Joni. Oder ist das einfach nur eine billige Täuschung? Das ist über offen, das ist klar. Ja. Hm. Aber die rechte Motivation und auch die rechten Einflüsse auf diese Kampagne, die kann man nicht leugnen. Da muss man sich nur die Propaganda, also die frühen Memes zum Beispiel von Gamergate angucken. Die sind ganz klar antisemitisch in vielen Teilen. Und es gibt immer dieses Narrativ, das wäre zum Beispiel, es wäre um Ethik im Spielejournalismus gegangen. Ich weiß genau, um welche drei Memes es geht. Es geht um dieses Anita-Meme, das im Stürmerstil gezeichnet war, wo sie sich die Hände reibt und sowas. Das ist aber im Gesamt, das ist wie vorhin mit den Politiker-Tweets, das ist in der Gesamtmenge der Memes zu Gamergate, sind antisemitische, ja, klar, du hast 1 Million Memes zu Gamergate gehabt, da waren noch antisemitische dabei. Ist das aber der Kritik Großteil? An, Kritik an ungerechtfertigter Bereicherung oder so? Ein rechtes Narrativ, dem man das ein rechtes so ein bisschen Narrativ ist Ethik im Journalismus. Ein rechtes Narrativ. Habt ihr zuerst gehört bei Aurelia aus Brandenburg. Legen muss. Und es ist auch deswegen, dass man das immer zerlegen muss. Das ist wichtig, schlicht und ergreifend, weil die Geister. Weil wir haben nichts falsch gemacht. Ja, genau. Die Geister von Gamergate in gewisser Weise auch in diesen Kontroversen noch immer nachleben. Das sieht man die zum Beispiel. Geister von Gamergate leben in diesen Kontroversen nach. Und zwar schlicht und einfach. Hat's auch gesagt. Ist doch geil. Dieser bereits erwähnten Kontroverse um Ankh Borda, also die schwarze Göttin in God of War, da kursierte sehr, sehr schnell im Internet eine retuschierte Version des Charakterbilds dieser Göttin, das eben veröffentlicht wurde und was Anlass für diese Kontroverse war. Und in dieser retuschierten Version war sie halt plötzlich eine weiße Frau. Und wenn man das mal so ein bisschen zurückverfolgt, woher dieses Bild kam, dann kommt man relativ schnell drauf, dass das vor allem über Reste von Gamergate-Kreisen seine Verbreitung gefunden hat und dann halt auf Social Media und auch in andere Kreise gewandt. Reste von Gamergate-Kreisen. Oh, so, leicht zu triggern, die Leute. Ne? Hast du ja auf meinen Twitter geguckt, Aurelia. Oh mein Gott. Ach, du hast das verteilt, ja. Nee, weiß ich nicht. Wüsste ich nicht, wäre eigentlich nicht mein Stil, aber Reste von Gamergate-Kreisen. Reste von Gamergate-Kreisen. Das heißt, diese rechte Motivation lässt sich zum Beispiel bei dieser Kontroverse sehr schön nachvollziehen. Die werden halt dann immer noch von anderen Seiten auch aufgegriffen. Aber das ist trotz allem ideologisch sehr eindeutig motiviert. Blicken wir doch jetzt nochmal auf dieses Totschlagargument. Ja, Iron Law, ja. Folk Projection, ne? Ja, das ideologisch das sehr eindeutig, ne? Motivierten Iron Law of Folk Projection, sage ich dann nur. Ja, ja, genau. Das jetzt mal nennen, Geschichte muss authentisch abgebildet werden, muss realistisch abgebildet werden. Geschichte basiert ja am Ende des Tages immer auf vielen Quellen, auf Augenzeugenberichten und ist ja eher ein Konstrukt gedeutet von jenen, die sie auch schreiben. Geschrieben wurde sie häufig von weißen, heterosexuellen Männern. Muss man vielleicht auch Historie, das Mittelalter... Moment mal, Geschichte sind vor allem Augenzeugenberichte? Was ist das für ein Niveau, auf dem hier Geschichte verhandelt wird im Deutschlandfunk? Kram, da kannst du labern, was du willst, ne? Beim Gender-Thema. Geschichte ist in Wahrheit ganz anders. Wacht auf, schlaf schon. No. Es gibt keine Archäologie, es gibt nur Augenzeugenberichte und die sind von weißen Männern geschrieben. Genau. Wir haben nur den falschen Menschen zugehört bisher. Die Augenzeugenberichte auf den Pyramiden von weißen Männern geschrieben. Ja, die Augenzeugenberichte auf den Tempeln der Maya. Die kommen leider alle von weißen aus der Männern Matrix. Geschrieben. Sind nicht echt oder so. Die Augenzeugenberichte auf den tibetanischen Schriftrollen von weißen Männern geschrieben. Die Dinosaurier hat es nicht weiße, vermutlich die Dinosaurier hat es wahrscheinlich auch nie gegeben. Das basiert nur auf den Augenzeugenberichten von Leuten, die ausgegraben haben und deren Knochen sind weiß. Auch der eine. Haben Sie ja gerade schon angedeutet, um es dann auch für die Games-Branche nochmal anders darstellen zu können. Der Punkt an der Sache ist so ein bisschen, die geschichtswissenschaftliche Forschung ist längst dabei, Geschichte neu zu bewerten. Das heißt, unsere, ich und meine Freunde, wir von der neuen Geschichtswissenschaft, Geschichtswissenschaft Plus, wir sind längst dabei, das neu zu bewerten und die ganzen weißen Männer auszusortieren, die alten. Nuancierteren Ansätze, die passieren schon lange, die passieren schon spätestens seit den 90er Jahren immer und immer wieder. Da gibt es ganz interessante, nuancierte Ansätze, die ein sehr viel komplexeres Bild zum Beispiel vom Mittelalter als Epoche zeichnen. Der Punkt ist, dass die Spielebranche so etwas selten aufgreift, was eben wie gesagt auch mit den Sehgewohnheiten zusammenhängt und sowas. Und es hat auch damit zu tun, dass die Diskussionen, die wir in der Spielebranche zum Beispiel führen, einfach andere sind als die, die man in der Forschung führt. Das liegt daran, dass es wird ja gerne zum Beispiel von SpielerInnen auch gefordert, ein Spiel muss ja irgendwie historisch korrekt, historisch authentisch sein. Damit gemeint ist aber, dass es vor allem ihnen richtig vorkommen muss. Und lol. Ja, genau. Immer wieder die ganzen Frauen an die Front im Zweiten Weltkrieg und so. Sie unterschätzt auch völlig das Wissen der Menschen im Netz. Also einfach, die wissen einfach mehr über die Römer oder den Zweiten Weltkrieg oder Panzer oder Schiffe oder den Hundertjährigen Krieg als Aurelia Brandenburg. Die haben sich damit beschäftigt, das ist denen wichtig. Die haben vielleicht einen Teil ihres Lebens als Cosplayer im Dreißigjährigen Krieg verbracht. Was weiß ich. Aber die wissen einfach über ein Thema mehr als die Aurelia. Du sagst also, sie sind rechts. Ja. Ganz klar ideologisch. Also Wissen ist rechts. Oder was? Was so dieses Gefühl von Vergangenheit, das Gefühl von Geschichte angeht, das ist sehr dehnbar, das ist sehr formbar. Und da kann man... Ja, das haben wir gerade gemerkt. Als ihr über Gebergate gesprochen habt, wie formbar dieses Geschichtsverständnis ist. Völlig durchgeknetet. Ich weiß, es ist abgegriffen, aber wer die Vergangenheit beherrscht, beherrscht die Zukunft. Ja, ne? Und hier Aurelia, ne? Ja. Hier, wir sind Zeitzeugen. Ne? Unsere Erzählungen hier. Ja, aber wir sind alte weiße Männer, Chris. Ja, das stimmt natürlich. Es sei denn, wir entscheiden uns morgen kollektiv, die Weltraum-Äffinnen zu werden, wenn das Selbstbestimmungsgesetz raus ist. Und dann muss man uns zuhören. Dann können sie uns nicht mehr ausschließen. Wir beschreiben aber Dinge, die real sind. Also die real auch passieren. Und als EntwicklerIn, als KünstlerIn sehr, sehr viel machen, wenn man eben seinen Weltenbau, sein eigenes Spiel entsprechend erklärt und konstruiert. Und sich dabei dann auf Geschichte zurückzuziehen und irgendwie zu behaupten, ja, aber die Quellen, die geben das angeblich so her, ist in der Regel einfach nur ein Schutzschild und stark vereinfacht. Aber einfach nur ein Schutzschild. Ja, so wie eure ganzen Behauptungen da eben. Ja, es ist so mit den Archäologen, die lassen sich nicht gerne von jedem was erzählen. Ne? Das, Habe ich schon häufiger beschwert, darüber gehört auch von anderen Leuten. Ein Schutzschild, ja. Eine Schutzbehauptung? Ja, bei diesen nordischen Göttern gab es keine Queerness. Das ist einfach nur ein Schutzschild. Man trägt ja doch durchaus auch eine sehr hohe Verantwortung, denn man prägt ja auch Geschichtsbilder am Ende des Tages mit. Natürlich, also Geschichtsbilder werden an allen Ecken und Enden geprägt. Aber sind eine, also einmal ist da der Punkt, dass das nicht nur Spiele machen. Mein Lieblingsbeispiel dafür ist immer zum Beispiel Assassin's Creed Valhalla. Das ist ja ein Wikinger-Spiel letztlich und in seiner Ästhetik bedient es das, was ich gerne immer mal wieder so wahlweise Piraten im Schnee beziehungsweise Rocker-Wikinger nenne. Das heißt, es greift eben vor allem auch eine Ästhetik auf, die jetzt zum Beispiel in den letzten Jahren gerade durch Vikings, also durch die Serie, sehr, sehr populär geworden ist. Und diese Art von Bildern, die kommen halt nicht nur aus Spielen und Spiele sind nur so eine Stelle, an der da was gedreht wird. Das entzieht sie natürlich nicht einer Verantwortung oder entzieht EntwicklerInnen nicht einer Verantwortung, auch verantwortungsbewusst mit Geschichte umzugehen. Die Frage ist halt immer nur, was heißt in welchem Kontext verantwortungsbewusst mit Geschichte umzugehen und was ist die Intention? Was müsste passieren in Ihren Augen, dass man bewusst mit Geschichte... Warum wird das jetzt bei Spielen kritisiert und bei Netflix nicht, wenn es nicht akkurat ist? Das ist auch irgendwie alles verloren. Nee, ich denke, bei Netflix wird genauso Leute geben, die da hinschreiben und sagen, hier bei der Jacke von dem Anführer war das dreimal gestickt. Zu der das sind Zeit aber andere Leute eine... doch. Das sind doch wahrscheinlich andere Leute. Im Endeffekt sind das auch die, die sagen hier, ich weiß etwas über diese Zeit und die haben das da falsch gemacht. Aber ich meine jetzt auch genau wie bei die Frau, die weißt du, Aurelia Borrelio oder so. Also die Borreliose. Ja. Das ist so, ich meine, guck dir halt einen Wikingerfilm vor 50 Jahren an oder vor 70 Jahren hier. Wie heißt der? Die Wikinger mit Tony Curtis und Kirk Douglas. Guck dir den an, wie die da aussehen. Ja. Ich meine, natürlich ist ein kulturelles Produkt auch immer nicht nur halt ein Zeugnis von der damaligen Zeit, sondern auch von der, in der es gemacht worden ist. Ist doch völlig klar. Ich meine, ja. Die Leute in der 13. Krieger haben auch anders ausgesehen. Und die Leute in hier, wie hieß die? Ja, europäische Könige oder sowas in Schwarz darzustellen, das ist dann schon ein bisschen abwegig, oder? Naja, gut, Anne Boleyn kam doch jetzt irgendwie Anne Boleyn als schwarze Königin in England. Dann gab es diese unsägliche Troja-Serie von der BBC. Ja, das haben die so gemacht, aber das hat es ja nicht gegeben in Wirklichkeit, das meine ich ja. Ne? Ja, aber das ist ja nur dass es nicht real ist oder nicht echt oder nicht echt genug oder was auch immer. Ja, das ist aber bei vielen Leuten, guck mal, also die Kontroversen gibt es ja immer, wie gesagt, aber auch den Leuten liegt halt was an dieser Zeitperiode, das ist Leidenschaft für die und deswegen möchten die das so akkurat wie möglich haben und halt nicht irgendwie Braveheart mit Schottenröcken aus dem 17. Jahrhundert im 14. Jahrhundert rumspringen. Naja, nee, man muss ja zugeben, dass es eben auch nicht richtig funktioniert bei Netflix. Nur wie gesagt, diese Frau, die kritisiert nur das Spiel und nicht an den Filmen. Warum eigentlich nicht, ne? Weil das ihr Ding ist. Weil jeder von diesen Leuten hat so einen Saugnapf am Bauch. Und damit saugen sie sich an einem Thema fest und lassen die Leute, denen das wichtig ist, dann nicht mehr in Ruhe. Ja, sie hat ja jetzt gerade eben gesagt, dass das ja quasi sich aus den Film und so ja auch speist. Also, dass die Leute quasi, wenn sie jetzt Sachen in den Film gesehen haben, auch erwarten, dass sie sich dann woanders auch wiederfinden und dass deren Geschichtsverständnis dann irgendwie prägt. Das kann man ja auch kritisieren, aber was sie daran ja kritisiert, ist ja nicht, dass es nicht stimmt oder so, sondern es ist ja wieder dieses postmoderne Ding von wegen, ja, und damit wäre jetzt bewiesen, dass es sowieso sowas wie richtige Geschichtsschreibung überhaupt gar nicht gibt. Hahaha, also können wir ja eh machen, was wir wollen und euch zeigen, was wir für das Richtige halten. Wir haben eine Verantwortung. Ist ja egal, wir machen schon, was wir wollen. So, Geschichte umgeht und queere Charaktere oder überhaupt Race, Class, Gender da ordentlich abbildet. Ich würde sagen, das hängt extrem vom Spiel ab und extrem auch davon ab, was ein Studio zum Beispiel vorhat. Man kann mit ganz abstrakten Mitteln ganz interessante, zum Beispiel Spielmechaniken, sich überlegen, die interessante Bilder erzeugen. Der wichtigste Punkt ist, glaube ich, dass vor allem Spielefirmen transparent damit umgehen, dass das, was sie hier machen, dass das halt eben nicht ist, irgendwie wie es angeblich wirklich war. Weil das ist eine Lüge und das wissen in der Regel Spielefirmen. Aber Moment mal, das tut niemand. Niemand wirbt damit, dass sein Spiel so ist, wie es wirklich war. Niemand. Und ich meine, das ist, als müsstest du jemanden von einem Buch warnen und sagen, ey, was du da drin liest, ne? Also der Typ ist gar nicht angeklagt worden und musste gar nicht zu dem Gericht und am Ende ist auch nicht im Steinbruch erstochen worden. Das war gar nicht so. Bitte behalte das immer im Hinterkopf, wenn du das Buch liest. Weil, ich meine, für wie doof hält sie uns? Die Brandenburg stellt wahrscheinlich auch die Frage, wie die damals schon das mit den Kameras so gut gemacht haben bei Vikings, weißt du? Dass sie das filmen konnten damals. Keine Ahnung. Und was sie da eben, dieser ganze erste Satz, war eine, mach mal 15 Sekunden zurück, das, was sie da über irgendwie Formen und bla und Bilder und als wäre sie da komplett, hätte sie einen Blackout gehabt und einen Ersatzsatz abgespult. Weil das ist eine Lüge und das wissen in der Regel Spielefirmen auch, weil dafür arbeiten die künstlerisch. Sondern dass sie eben tatsächlich einfach transparent kennzeichnen, okay, wir machen hier einen Entwurf in eine Richtung auf und das ist eine Ästhetik und die ist vielleicht aus diesen und jenen Gründen so oder so und aus diesen und jenen Gründen an der und der Stelle wieder anders. Und diese Transparenz und diese Ehrlichkeit dieses Konstruktionsprodukts im Prozesses, das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Gibt es, einfach abschließend gefragt, positive Beispiele aus der Games-Branche, wo Sie sagen würden, das ist ein Spiel, da passt vieles? Es gibt Spiele, die gehen auf... Da wäre ich jetzt so gerne da und würde sagen... Definier mir mal, was du meinst mit passt vieles. Weil es kann ja nicht sein, passt vieles im Sinne von, da wird die Geschichte richtig dargestellt, sondern das muss ja dann passt vieles, Race, Class, Gender, ne, wie war gerade die Formulierung, das ist eindeutig ideologisch zuzuordnen, Race, Class, Gender, Leute, die in einem deutschsprachigen Radiobeitrag solche Begriffe benutzen, sind die vielleicht auch eindeutig ideologisch zuzuordnen, eventuell? Kann nicht sein. Die eine oder andere Art und Weise interessant mit Geschichte um und machen interessante Dinge, sagen wir es mal so. Also zum Beispiel, was mir sehr gut gefallen hat, war in den letzten Jahren Assassin's Creed Odyssey zum Beispiel, weil es da sehr viele, sehr unterschiedliche Frauenfiguren gab, die nicht gegeneinander ausgespielt wurden. Die durften historisierenden Setting einfach existieren und durften Dinge tun sozusagen. Das ist durchaus ungewöhnlich nach wie vor für die Games-Branche und für Spiele dieser Größe. Ein anderes Beispiel, wie man etwas machen kann, was auf eine ganz andere Art und Weise interessant ist, zumindest aus einer historischen Perspektive, wäre dann zum Beispiel so etwas wie Dragon Age. Das ist eine Fantasy-Reihe, aber die haben tatsächlich so als grundlegendes Konzept der Geschichte ihrer Welt immer, dass was so SpielerInnen über die Geschichte dieser Welt erfahren, dass das immer sich ändern kann, je nachdem, wenn man eine andere Perspektive einnimmt. Also da zum Beispiel... Ist das... überhaupt irgendwie, ja, es ist Fantasy, wie du schon sagst. Ja, es hat auch nichts mit der Realität. Ja, das, aber erinnere dich dran, das sind die gleichen Leute, die beim Herr der Ringe in den Orks schwarze Menschen sind. Ne? Darfst du nicht vergessen. Ja. Aber es hat auch nichts mit der Realität zu tun. Jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Ein großer Twist sein, dass man irgendetwas über ein historisches Ereignis, das für viele Figuren sehr wichtig ist, erfährt. Bei dem man dann plötzlich feststellt, ah, okay, hier sieht jemand dasselbe Ereignis aber komplett anders und erzählt eine komplett andere Geschichte. Und wo dann eben mit Wahrheit und Ideen von historischer Wahrheit sehr viel komplizierter umgegangen wird. Und das ist auch zum Beispiel ein ganz interessanter Move, den man da machen kann. Also es gibt Hoffnung am Game-Horizont, würde ich sagen. Hoffnung gibt es immer. Und das war dann auch schon der Korse-Podcast für heute. Super, wann ist das letzte Dragon Age rausgekommen? Vor 10 Jahren? Also ich glaube nicht, dass es Hoffnung gibt. Für mich war es gerade die Wahrheit. Ja, macht mir nicht so den Eindruck, nachdem ich mir das angehört habe hier. Ich glaube, da war ich mein Recap. Ja, warum aus. Auch? Was heißt denn auch die Wahrheit? Dann müsstest du die ganze Gesellschaft ja darstellen, wie sie dann war oder so, dass du das authentisch machst. Aber es geht ja nur darum, irgendwie einzelne Charaktere und einzelne, wie gesagt, so Lebensabschnitte oder sowas zu zeigen oder durchspielbar zu machen. Die erzählen halt eine Geschichte, solche Spiele, und die erzählen nicht die ganze Geschichte. Ne? die Historie, da eigentlich nicht erzählt. Nur angerissen eben immer. Und angerissen kann ja von allen möglichen Seiten bedeuten. Also kann man auch ganz andere Bilder. Ich meine, das Leben war früher auch vielfältig. Was erwarten die Leute, ne? Und ich habe früher gern Panzergeneral gespielt, aber dann trotzdem verweigert. Irgendwas stimmt an Aurelias. Man hat fast das Gefühl, sie sieht Menschen als so eine Art leere Steinplatte, auf der irgendwas eingeritzt wird. Ja. Von der Kultur. Also ausschließlich nur von den schlechten Sachen. Natürlich von den guten Sachen will er nichts eingeritzt. Falsche Freunde. Ein Beitrag über die Spaltung der neuen feministischen Bewegung durch Rechtsextreme, Incels und Drachengamer. In Klammern SIF-Tweet. Okay. Eins wollte ich noch sagen zu dem letzten, und zwar Auweia Aurel, ja. Ja, aber diese Leute werden halt interviewt und Leuten, die halt wirklich Experten zum Thema Gamergate wären, die werden nicht gefragt. Es werden nur Leute mit Secondhand-Wissen zugelassen. Ja, und wenn sie gefragt werden, dann nur mit Einordnung vom Experten genau. Der Amadeo-Antonio-Stiftung. Ne? Wie war das da damals? Ich bin gespannt, ob das richtig war oder falsch, was du da gesagt hast. Das brauchst du auch nicht. Ne? Zwischen den genderkritischen Feministinnen, die auf Twitter aktiv sind, ist eine heftige Debatte über den Umgang mit bestimmten Gruppen entbrannt, die unter dem Namen SIF-Twitter zusammengefasst werden und deutsche Parallelen zu 4chan, 8chan aufweisen. Anlass dafür waren postoperative Bilder von geschlechtsangleichenden Operationen, die ohne Einverständnis der Urheber geteilt wurden und die transfeindliche und menschenverachtende Kommentare seitens SIF-Twitter provozierten. Einige genderkritische Feministinnen übten deutliche Kritik an der Vorgehensweise und an der Kooperation einiger Personen mit dieser Gruppe. Sie versuchten im Zuge dessen darüber aufzuklären, was SIF-Twitter überhaupt ist. SIF-Twitter besteht hauptsächlich aus drei Gruppen, Rechtsextremen, Incels und Drachengamern. Die erste Gruppe muss nicht näher erklärt werden. Incels sind so der Name unfreiwillig zölibatär lebende Männer, die Frauen pathologisch dafür hassen, dass sie nicht an sexuellen Beziehungen mit ihnen interessiert sind. Sie bilden die Spitze des patriarchalen Eisbergs. Kracher in Potter 2020. Unter Drachengämmern versteht man Personen, die Mobbing glorifizieren, dessen Ziel es ist, Menschen dadurch in den Suizid zu treiben. Diese Gruppe entstand durch den Hassmob gegen Rainer Winkler, siehe Lobo 2021. Diese drei Gruppen haben sich zusammengetan, um gemeinsam andere zu terrorisieren. Dazu gehören neben Hassnachrichten, denen Opfer als geistig behindert, abartig, lebensunwert etc. beschimpft werden, hauptsächlich Schockbilder, vor allem extreme Pornografie, sexuelle Gewalt und Fäkalien. Bei Rainer Winkler gehört zum Mobbing unter anderem die Schändung des Grabs seines Vaters und die wiederholten Aussagen, er hätte abgetrieben werden sollen. Bei diesen Trollen zeigt sich eine tiefe Menschenfeindlichkeit und extremer Sadismus. Okay. Das habt ihr gelesen auf Twitter, oder was? Sadismus. Viele Außenstehende weigern sich, SIF-Twitter als das wahrzunehmen, was es tatsächlich ist. Denn niemand möchte in diesen Abgrund schauen, bla bla bla bla bla. Der genderkritische Feminismus ist nicht transfeindlich. Die Mitglieder dieser Bewegung kritisieren die Gender-Identity-Theorie und ihren Einfluss auf die Gesetzgebung, aber sie reproduzieren keinen Hass und viele von ihnen stehen mit Transpersonen in Verbindung, die ebenfalls eine ablehnende Haltung zur Gender-Identity-Theorie besitzen. Allerdings gibt es immer wieder transfeindliche Personen, die beim genderkritischen Feminismus andocken wollen und dem Ansehen der gesamten Bewegung schaden, sowie aktuell mehrere Mitglieder von SIF-Twitter, die als Scharnier zwischen den Gruppen fungieren. Der Widerspruch einiger Feministinnen gegen diese Verbindung führt dazu, dass sie ins Visier von SIF-Twitter geraten und heftig attackiert werden. Die genderkritische Szene muss sich entscheiden, ob sie Kooperationen mit SIF-Twitter toleriert, also mit Rechtsextremen, Incels und Drachengamern, oder ob sie ihre Brandmauer zu solchen Gruppen nicht lieber wieder aufrichtet und Feministinnen unterstützt, die das Ziel dieser Trolle sind. Wer zulässt, dass Frauen terrorisiert werden, weil sie die menschenfeindlichen Strukturen der schlimmsten Hass-Community im Netz kritisieren, arbeitet damit sehenden Auges an einem neuen SIF-Twitter-Patriarchat, in dem nur Meinungen geduldet werden, die den neuen Herren gefallen. Also ich frage mich ja direkt, also was ist das für eine Troika, ey? Hier SIF, Rechtsextreme, Incels und Drachengamer, ja. Okay. Ja, ich meine Drachengamer meinetwegen, bestimmt. Klingt mir auch ziemlich hergeholt, erfunden oder so. Ja. Keine Ahnung. Nee, Ach, das Sith Twitter existiert, ist ja kein Problem. Wer ist eigentlich der Anführer von diesen Incels? Ja, genau, das ist nämlich die Frage. Wer ist der Zweite? Nenn doch mal drei Incels. Nenn doch mal drei Incels in Sith Twitter. Nennt die mir mal. Das sind die, die nicht rechtsextrem. Nee, auch nicht, das ist nur nicht. Es ist halt so, wenn. Ich finde halt, das, was das hier illustriert, ist halt, wie paranoid diese Leute schon sind und wie immer wieder die gleichen Taktiken angewendet werden. Oh, du stehst auf unserer Gegenseite, jetzt sei mal aber ganz vorsichtig, dass du nicht mit den dreckigen Schmuddelkindern da drüben koalierst, weil das wäre traurig, dann könnte deren Bewegung ja was zustoßen, dann wirst du gecancelt und bist ein Terf. Ich will jetzt auch eigentlich nur davon abraten, sich mit diesen Sif-Heinis da irgendwie anzulegen, aber keine Ahnung. Ich habe das auch immer noch nicht verstanden. Du hast es zwar gerade gesagt, ich habe die Worte gehört, aber was da jetzt diese Kooperation darstellen soll, verstehe ich nicht. Es ist im Endeffekt so, es gibt diese transkritischen Feministen auf Twitter und es gibt die Pro-Trans-Aktivisten. Sifis, die sich drüber lustig machen, oder wie? Und die transkritischen Aktivisten haben halt eine gewisse Überschneidung mit den Leuten, die transsexuelle ärgern, sage ich mal vorsichtig auf Twitter. Okay. Und man warnt praktisch die man lacht die dann mal über ein und das ist genau. Bedeutet dann, dass man ja hast schon geliked, hast verbreitet am Ende und so weiter und so jetzt fort. Jetzt verstehe ich es, ja. Und das sind dann schon bist du Freunde, mit den Nazis im Bunde. Milo Yiannopoulos kommt bei dir zu Hause vorbei und isst dein Baby. Mike Chernovich guckt zusammen mit dir deine liebsten Horrorfilme und hört danach alle Iron Maiden-Alben. So, ich finde halt, das ist nur wieder so ein, sie fressen sich selber und gleichzeitig, sie benutzen auch untereinander diese Taktiken. Also die benutzen diese Taktiken nicht nur, um Leute auf der anderen Seite irgendwie klein zu halten, sondern die benutzen das auch gegen die Flügel ihrer Bewegung, die ihnen nicht gefallen. Also es ist wie immer bei kommunistischen Bewegungen. Sie fangen irgendwann aufeinander zu schießen. Der größte Incel übrigens ist Karl Lauterbach. Der hat doch gesagt, er hat keine Zeit. Aber ich glaube, das ist nur ein vorgeschobener Grund, Chat. Aber der hat doch Kinder. Ja, aber jetzt ist er doch ein Incel. Doch gesagt. Okay. Seine Frau rennt doch überall rum und sagt, er ist verrückt, seine Ex-Frau. Aber ist er nicht noch verheiratet? Aber das ändert ja an seinem Incel-Status nichts, wenn er getrennt ist von der allen. Auch wieder wahr. Ich dachte, er wäre mit dieser Desiree Nick verheiratet. Kann ich hier weg? Kein Plan. Ja, ist ja auch nicht so wichtig. Also, es gibt sicherlich im politischen Bereich, gibt es glaube ich auch genug Leute, die da so ihre Probleme haben. Und von denen sind bestimmt die meisten die besten Freunde von diesen Feministen und die nutzen die auch bestimmt gerne aus für ihre Zwecke. Das ist, glaube ich, viel mehr, als dass sie da irgendwie am Rad drehen und rechtsextrem werden oder so. Also dann guckt sich das mal an, was sie mit dem armen Hasen gemacht haben da oben rechts. Das ist doch abartig. Ja, ach ja, und diese Memes, die sie gerade gezeigt haben, die sind ja jetzt auch alle nicht von Sif-Twitter. Ne? Das ist ja irgendwelchen Kram, wo sie dann sagen, das ist ja so ähnlich wie das oder so. Aber es ist ja eigentlich auch schon eine Zuschreibung. Ja, und hier haben wir Vorwürfe gegen feine Sahne Fischfilet-Sänger. Dreimal dürft ihr raten, was die Vorwürfe sind. Da steht sogar etwas Falsches gesagt, irgendwas. Übergriffe und Machtmissbrauch. Übergriffe so. In sexueller Sicht natürlich. Frauen. Ja. Gegen Frauen. Ah, Mensch. So ist es. Aber es sind halt Vorwürfe. Ne? Also ist er im Aufzug mitgefahren aus Versehen oder was? Nö, aber ich meine, der Mann ist Musiker. Und dann gibt es Groupies, meinst du? Ja, und wenn das nicht, dann, ja, also gibt es bestimmt irgendwelche Möglichkeiten und irgendwelche Leute, die dann hinterher irgendwie meinen, sonst wie was oder weiß ich nicht wie. Aber vielleicht ist da ja auch was dran. Soll es alles geben, ja. Ich weiß ja. Es nicht, aber erstmal wäre ich da ein bisschen, aber natürlich, sie machen es auf jeden Fall in der erwarteten Weise, also alle schreiben irgendwie, ja, wir nehmen das total ernst und wir halten das nicht runter und wir sind ja auch eine Männerband und so weiter. Ne? Also, da warten wir sind natürlich total anfällig dafür, ganz furchtbare Menschen zu sein. Es tut uns furchtbar leid. Also, ja, herzlichen Glückwunsch. Außerdem war der Typ nicht auch mal richtiger Nazi? Ich meine mich zu erinnern, dass der ja mal irgendwie da das Lager gewechselt hat oder so. Okay, das erinnert mich an einen berühmten Nazi, der gesagt hat, ich nehme lieber einen Kommunisten. Da weiß ich, dass er ideologisch prägbar ist. Ja, oder vielleicht verwechsel ich den auch mit irgendeiner anderen Kapelle von Antifas. Ich kann mit Glück sagen, dass ich, glaube ich, noch nie mehr als 30 Sekunden am Stück von reden gehört. Und das auch nur bei den Videos von diesem komischen Konzert damals in Chemnitz. Oder wo war das? Doch, Chemnitz. Die sind Hip-Hop-Kram oder so, das schalte ich eh mal weg. Nee, die machen Punk. Also, ja, schalte ich mal auch weg. Schnellen Punk. Das schalte ich auch weg, normalerweise. Aber bei den Sex Pistols schalte ich nicht weg. Ja, also, oder bei den Dead Kennedys. Das war ja sozusagen noch nicht schnell. Exploited. Wir schauen nach Sri Lanka, wo letztlich schon die Armut ausgebrochen ist. Und ich glaube, es ließ sich hauptsächlich auf diesen Bio-Anbau zurückführen, zu dem sie die Landwirtschaft da umgebaut haben. Wie auch immer, hier in dem Artikel von der Tagesschau, glaube ich, geht es hauptsächlich um den Präsidenten. Dass er die Proteste, die da aus der Armut und der Not entstanden sind, dann gewaltsam niedergeschlagen hat. Und dann befürchten sie jetzt, dass es wieder passiert und so weiter. Und am Ende steht dann irgendwie noch drin, dass jetzt kann nur noch helfen, dass der Präsident dann abgelöst wird oder so. Das ist natürlich Quatsch, ne? Man muss auch an den eigentlichen Ursachen mal irgendwie was machen. Darüber erfahren wir bei der Tagesschau aber leider nicht so viel. Vorwürfe über den Bruder und so ein Quatsch. Da gucke ich vielleicht noch für nächste Woche nochmal. Ja. Ja, und in der Ukraine geht es natürlich auch unter anderem, wie in fast allen Kriegen, auch nicht nur um Land, sondern eben auch um Ressourcengewinne oder so. Und die Ukraine hat eine ganz schöne Menge wohl Bodenschätze. Unter anderem eben auch große Vorkommen von Lithium. Wie man da auf der Karte sieht, genau die ganzen roten Punkte sind, glaube ich, alles Lithium-Vorkommen, wo sie eben ein großes Potenzial vermuten, sozusagen, dass sie viel abwerfen eben. Und auch darum würde der Krieg gehen. Der Krieg hätte jetzt sicher nicht deswegen angefangen oder wäre sicher nicht deswegen geführt worden. Aber solche Sachen wie Bodenschätze und so weiter spielen dann schon eine Rolle. Da kann man dann schon eventuell mal, wenn man schon die Grenzen neu zieht, die noch ein bisschen anders ziehen oder so. Ja, das ist natürlich eine schon ordentliche Mine, ne? Ja, auf dem Bild. Neues Ding. Ja. Und wenn man kein Lithium hat, dann muss man Strom sparen, ne? Bei Lithium fällt mir immer nur ein, wie froh ich bin, dass ich meine Freunde gefunden habe. Und die sind alle in meinem Kopf. Verstehe ich nicht. Ja, im Nirvana, ne? Chris hat natürlich vollkommen recht. Achso, ja, okay. ja, und die Idee, die so Alter hier haben, um Strom zu sparen, ist irgendwie Licht ausmachen oder so. Das ist alles Kilefit, 100.000 Kilowattstunden. Das ist eine Lachnummer, ne? Wenn man Stahl schmelzen will oder sowas, ne? Wenn man dicke Gasleitung hat, die man, wo ein richtig Fettfeuer rauskommt, dann ist so 100.000 Kilowattstunden eben schnell weg. So 10 Minuten beleuchtet, ja, um 10 Minuten. So 10 Minuten Stadtbeleuchtung. In Wintermonaten aber auch nur. Wenn sie in den Wintermonaten die Stadtbeleuchtung die in 10 Minuten früher oder später ausschalten, dann 30 Minuten. Können sie. Es ist eine Maßnahme dieser Stadt schon mal auch dann für den kommenden Winter zu sein. Stadtbeleuchtung nur auf dem Schwarzmarkt. Wenn die jeden Tag eine halbe Stunde ein und dann kommt einer und sagt, psch, hey du, ja, genau. Willst du ein bisschen Beleuchtung haben auf deinem Weg? Eine halbe Stunde Licht kaufen. Ja, so, hey, es tut mir leid, ich habe gesehen, es ist dunkel vor deinem Haus. Vielleicht hast du einfach vergessen, die Abgabe zu entrichten. Wenn die 30 Minuten morgens und abends sparen, also eine Stunde am Tag, dann ist das, haben die aber ganz schön viel auch Strom und Energie und Licht über am Jahr. 30 bis 40.000 Euro ist schon eine Stange Geld. Ja, sicher. Aber ich dachte, die haben doch überall erst die LEDs angebracht, oder? Oder ist das noch nicht flächendeckend? Also bei uns ist so ziemlich alles LED inzwischen. Bei uns das müsste allein doch schon ein unglaubliches Einsparungspotenzial haben. Bei uns warten sie noch drauf, dass die Halogenlampen endlich kaputt gehen. Ne? Okay. furchtbar. Ja, vielleicht wäre das mal eine Sache, ne? Darüber nach. Der Wald steht im Weg, ich glaube noch. Ja, hier ist im Osten, da wo auch die Braunkohle abgebaut wird. Brandenburg. Rum. Ja, genau, in dem langen. Ich fühle mich heute zu Brandenburg. Da möchten dann verschiedene Firmen und so weiter in diesem kleinen Ort, möchten einen Solarpark bauen und ein bisschen Windräder auch im Wald stellen. Und dafür müssen sie natürlich entsprechend dann roden. Und die Leute haben so lange nämlich noch zu voll von der Roderei. Im Endeffekt wird hier in dem Artikel aber nicht ganz zu Unrecht, würde ich mal sagen, dargestellt, dass eben auch der Braunkohletagebau eine ganze Menge Wald vernichtet hat, irgendwie 20.000 Hektar oder so. Und für diese Solargeschichte sollen dann irgendwie 800 sind jetzt da vorhanden, sollen 150 Hektar etwa gerodet werden, nochmal. Hässlich, ne, wenn das sowas passiert und so, wenn das so gemacht wird. Aber es ist natürlich schon tatsächlich im Vergleich mit dem Tagebau dann nicht so viel. Nur, dass da, wo der Tagebau jetzt wieder weg ist, da kann natürlich dann aufgeforstet werden. Ja, und warum, warum baue ich nicht vielleicht die Windräder dahin, wo der Tagebau war? Da ist schon gerodet. Ich meine, bisschen Flexibilität. Ja, ein bisschen sowas machen sie auch in der Art. Ja, das ist aber auch wieder bepflanzt halt. Ja, der ist wegen dem Tagebau, ist da kein Wind. Nee, oder ich meine, Brandenburg ist ja jetzt nicht 100% Wald. Es gibt doch auch wohl auf Flächen vielleicht, wo man die hinstellen könnte, wo man nicht. Ja, das habe ich mich auch gefragt, ne, weil vielleicht liegt es da einfach so, also wenn man so eine ganz einfache Erklärung mal hernimmt, würde ich sagen, da wo Wald wächst, da muss ja auch Sonne scheinen. Da, wo nicht so viel wächst, scheint mir auch vielleicht nicht so viel Sonne. Ich halte das für eine fragwürdige Erklärung. Ja, natürlich. Was man nicht weiß, muss man sich erklären. Das ist halt, wenn du da in Brandenburg bist, du machst einen Schritt, stehst an einem Baum. Das ist überall sind die. Das stimmt. Die kommen schon in die Städte nachts. Ich hatte mal einen Bekannten, der hat so ein Stück Wald geerbt irgendwie. Und war ganz verzweifelt, weil er nicht wusste, was an dem Scheiß soll. Vielleicht bringt ihnen das gerade Geld, ich weiß es nicht. Dein Verwandter hieß wahrscheinlich Walt Disney. Bekannter war das nur. Kneipenbekanntschaft sogar nur. Ja, und ich habe ja vorhin schon gesagt, wir kommen noch zu einem Beben, aber nicht zu einem Erdbeben. Hier ist des Rätsels Lösung. Der gute Price hat wieder mal in der Wissenschaftssektion aufgepasst, auch wenn er heute nicht da ist. Ja. Schweres Beben auf dem Mars. Forscher stehen vor einem Rätsel. Ja. Ihr wisst, letzte Woche war ich nicht da. Dementsprechend war ich natürlich auch nicht auf dem Mars. So. Und ihr wisst, wie das ist, wie schwer das heutzutage ist, vernünftiges Personal zu kriegen. Ich dachte, einmal vielleicht mal ein paar Tage weg sein. Ja? Einmal irgendwie wegfahren, die Seele baumeln lassen. Auch mal, ich muss den ganzen Scheißplaneten managen die ganze Zeit. Ja. Und dann fährt man einmal weg. Was ist, wenn man wiederkommt? Alles. Tja. Also es war ein Beben der Stärke 5. Okay. Das ist der Rover. Sie wissen, oder? Also die Wissenschaftler sagen, sie wissen nicht, woran das liegt, weil so Plattentektonik und sowas ist irgendwie da nicht so. Das Beben ist von einem Ort ausgegangen, wo wir noch keine anderen Erdstöße beobachtet haben. Man wälzte nun geologische Karten und Satellitenbilder, um die Quellregion zu finden. Der Wissenschaftler, der Befragte, hat allerdings gesagt, es könnte sein, dass der Einschlag von einem Asteroiden oder ähnlichem das Beben ausgelöst hat. Ich denke, da werden die jetzt mal schauen. Das ist nachher doch Marsianer. Wenn es da keine Platten gibt oder so. Oder wir müssen doch Bruce Willis hochschicken. Das war ein Lochbohrt. Auf dem Mars? Nee, auf dem Asteroiden. Ach so. Achso, wenn er zu uns kommt. Dann bebt das zwar nicht mehr, aber es wackelt immer noch, ne? Der Willis ist apropos mal. Asteroid, der zu uns kommt. Hast du Star Trek geguckt? Die neue Serie, Chris? Nein. Ne? Wieso? Ja, da gibt es wohl eine, also ich habe mir heute Mittag beim Kochen die Kritiken von Call Me Kato angeguckt. Okay. Der hat beide Folgen, wird dir Spaß machen, musst du dir mal anschauen. Okay, hat beide kritisiert. Also auf gar keinen Fall schaue ich mir die Serien an, aber die Kritiken dazu, die schaue ich mir gerne an, ja. Ich glaub auch, du hättest keinen Spaß gehabt. Also die erste war wohl noch ganz haltbar und die zweite muss schon wieder völlig für den Arsch gewesen sein. Das ist die mit dem Asteroiden. Ja, ich amüsiere mich dann auch drüber, über die ganzen Sachen. Bei dieser PK-Serie, zweite Staffel, fand ich sehr lustig, den YouTuber Nerdrotic. Der hat immer die Stimme von Patrick Stewart, diese Stimme so nachgemacht. Da habe ich mich immer eingepisst. Das ist immer sehr lustig gewesen. Ja, das waren die Geister von Gamergate für heute. Wir sind noch hier. Wir geistern hier noch. Und das Supertal. Bald geht's nach Brandenburg. Essex. Rassel, quietsch. Picard war ganz gut, sagt Gorno. Boah, raus! Nee, Chris, hier darf jeder eine Meinung haben, wie er möchte. Wir wollten nicht anfangen mit Gatekeeping. Also ich kann über Geschmack nicht streiten. Nur stundenlang. Ja, von Red Letter Media, die Videos waren auch richtig gut über die PK-Folgen. Ja, die sind total ausgeflippt, die Leute. Okay. Ich fand das auch so scheiße, oder was? Ja, der Drinker hat ja einfach gesagt, der macht's nicht mehr. Ja, das sagen die alle immer schon seit einer ganzen Weile. Und ich habe es auch durchgezogen. Also ich habe von dem neuen Star Trek-Kram die erste Hälfte von der ersten Staffel von Discovery gesehen und danach habe ich mir gedacht, okay, das ist nichts für mich. Viel Spaß. Und seitdem gucke ich mir nur noch... Ja, da gucke ich auch wieder ein bisschen rein. Seitdem gucke ich mir nur noch die guten Videos von den Leuten an, die das Ganze auseinanderpflücken. Und ich werde mir auch den Doctor Who nicht mehr angucken, auch wenn jetzt der ursprüngliche, der es wieder zurückgebracht hat, als Showrunner da zurückgekehrt ist. Das machst du nur nicht, weil der neue Doktor schwarz ist. Nee, das mache ich nicht wegen dem Kram, den der schon von sich gegeben hat. Ansonsten. Ja, ich spekuliere jetzt auf ein Netflix-Abo. Wie lange wird das noch dauern, bis da die ersten nicht sanitized Serien? Ist doch wieder normales Fernsehen läuft, meinst du? Dann können sie, ja, vielleicht hast du Pech, dann kaufen sie dir so 70er-Jahre-Zeug ein oder so. Boah, du, alte Filme gucke ich im Moment so viel lieber als Filme. Ja, alte Serien, dachte ich jetzt eher so an alte Serien. Mein Projekt jetzt ist, dass ich mir eine Kopie von Chimes at Midnight besorgen will. Das ist ein Shakespeare-Film von Orson Welles. Gab es interessante Sachen auf YouTube drüber. Den will ich als nächstes sehen mit Margaret Rutherford, der Miss Marple aus den alten Filmen. John Gielgud. Ja, ansonsten lest Knicklicht und Miete Puckhoff. Geht auf thatsafespace.net. Mit Einschränkungen. Fördert, was der Freiheit dient. Zerschmettert, was er schadet. Genau. Geht in den Wald. Wald. Das ist eigentlich Gendern hier. Ne? Marxismus. Wie findet ihr denn, dass der Patrick Gensing jetzt zum FC St. Pauli gewechselt ist? War das nicht ein guter Einkauf von Pauli? Was? Ja, ist nicht schlecht. Patrick Gensing, der Fußball, der Tagesschau-Typ. Was macht er jetzt bei St. Pauli? Okay, ja, irgendwas mit Öffentlichkeitsarbeit. Ja, ich dachte schon links außen. Ach, links außen, links, aber im PR. Links draußen vielleicht immer. Links draußen. Oh, links draußen, das war das Otto, oder? Pff, keine Ahnung, das Robot hier spielt. Ich kenne das kenn ich schon länger. Libro, das ist der einzige Spieler, der lesen kann. Libro, genau. Das Buch. Oh mein Gott, das ist aber wirklich Otto, oder? Ja, das ist Otto. Der einzige Spieler, der lesen kann. Mann, der Libro. I know, ja. Denn du hörst jetzt auf, Verschwörungstheorien im Chat zu verbreiten, sonst komme ich dir doch rüber aus Stuttgart. 3, 2, 1, tschüss. Tschüss. Tschüss. Tschüss.